Ja, mein Blut ist so verrückt. Es fühlt sich an, als würde es gerinnen. Ich sitze hier und überlege. Ich kann die Wahrheit nicht verdrehen, sie lässt sich nichts vorschreiben. Eine Handvoll Bundestagsabgeordnete kann kein Gesetz verabschieden. Und Märsche alleine machen keine Integration. Wenn der menschliche Respekt zerfällt, die ganze verrückte Welt ist einfach zu frustrierend. Und du sagst mir immer und immer wieder, mein Freund, dass du nicht glaubst, dass wir am Vorabend der Zerstörung stehen. Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Schönen guten Ui. Abend, hallo. Hallo. Mist, jetzt kann ich das nicht sagen. Schönen guten Abend, hallo. Das hast du ja Ebelsspruch. Glaube ich ja Ach, immer. verdammt. Ja, willkommen am Sonntagabend heute, der Welttag ohne Socken. Fühlt ihr auch nicht gerne den Sand unter euren Zehen oder lasst einfach mal die Käsequanten ein bisschen Frischluft atmen? Ja, heute ist genau der richtige Tag dazu. Und lasst die Zehen wackeln und gönnt euren Füßen was ganz Besonderes heute. Das hätten wir gestern streamen sollen, weil gestern war, glaube ich, dachte Masturbation oder so. Oh nein, ist er nicht. Werden wir direkt wieder geblockt. Dafür Hey, gibt es einen Ebel, welcome extra back. Tag? Für sowas gibt es einen extra Tag, einen Ehrentag für sich Natürlich. einstatteln? Meine Güte, Der Alter. Tag liegt uns sogar besonders am Herzen, weil es ist von einem Schauspieler aus dem Film 12 Monkeys. Der hat den Ah. quasi erfunden. Ah, okay. Das ist der Sehr gut. Bezug zur Sendung quasi. Ja, sonst wäre der Tag wahrscheinlich nicht zustande gekommen. 12 Monkeys war aber auch gut. Also, der war trashig, aber sehr gut vom Skript geschrieben. Also, ist so ein Science-Fiction-Film, der älter ist, aber der einfach durch die gute Geschichte punkten kann. Also. Ja, ein sehr guter Film. Auf jeden Fall besser als die Serienadaption. Ah, oh, den kenne ich noch gar nicht. Die hatte eine gute, starke erste Staffel und dann hat es hart nachgelassen. Sagen wir es einfach mal so. Ja, eine gute Staffel ist ja schon mal was, ne? Ja, manche Serien haben, ist Nicht ja, alle ne, die haben Serien. eine gute Staffel, werden direkt gecancelt. Ne? Ja. Ja. Firefly zum Beispiel. Ja. Ja, was aber nicht gecancelt wird, ist der Rassismus. Der hat schon wieder eine neue Staffel. Das sind hier die Rassismus-Cruiser des DECIM-Instituts. Die wurden beauftragt, den nationalen Diskriminierungs- und Rassismus-Monitor einzuschalten. Was ist die Dezim, wenn ich mal fragen darf? Ja, das ist das Institut von der Frau Forotan. Die hatten wir vor Jahren auch schon mal auf der Republika. Okay. Das ist das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Okay, ja, das wollte ich auch nicht wissen, wie die lange Form da ist. Das Institut für Concept Creep, wo Definitionen ausgeweitet werden, die früher mal anders gelautet haben, würde ich behaupten. Also. Haben Sie denn was rausgefunden? Ja, sie haben Ja, es das wird alles geliefert. besser und bleibt gleichzeitig schlecht, so wie immer. Ja, Weil, das so, geliefert im ja. Endeffekt, was bestellt wurde, ne? Würde ich mal Dass die sagen. Förderung erhalten bleiben und so müssen. Ja, also sie haben halt Umfragen gemacht. Repräsentative. Ich habe mir auch diese Vorstellung angeschaut von dem Ganzen. Bei der Bundespressekonferenz waren die und haben das da gezeigt, die Frau Forotan hat das da erzählt. Und wenn ich mich richtig erinnere, war unsere neue Ministerin für Familie und Linkssein auch mit dabei. Ja, und also die haben halt Leute ge Sachen gefragt und zwar so Sachen wie, gibt es Menschenrassen? Und das ist natürlich was, wo die dann meinen, wenn jemand sagt, dass es Menschenrassen gibt, dann muss das ja ein Rassist sein, der irgendwie davon überzeugt ist, dass manche Leute anderen Leuten irgendwie überlegen sind oder so. Und was sie da halt komplett vernachlässigen ist. Also ich würde mal behaupten, dass die meisten Leute, die da sagen, ja, dass die wahrscheinlich einfach nur so Oberflächlichkeiten damit verbinden. Also so Sachen wie, ich kann das jemandem ansehen, wenn er aus dem asiatischen Raum kommt, oder ich kann das jemandem ansehen, wenn er aus Afrika stammt oder so. Das sind dann Menschenrassen. Und jetzt nichts, was jetzt irgendwie deren Sachen da irgendwie beinhaltet, die natürlich damit verbinden. Also irgendwelche geschlossenen Theorien, Hierarchien, wer da irgendwie besser ist als wer anders oder solche Sachen. Ne? Also das steckt ja überhaupt gar nicht drin, wenn die Leute fragen, ob es Menschenrassen gibt. Und die dann sagen, ja, da weiß man, das sagt überhaupt nichts aus. Aber die sind natürlich der Meinung, dass das super aussagekräftig ist, weil sie natürlich ihren ganzen Kram natürlich dann da wieder dahinter sehen. Das, was von den besonders schlauen Menschen halt. Na, also, das. Was mir da spontan einfällt, ich hatte neulich eine Bekannte, mit der ich gesprochen habe, wegen einer NGO-Geschichte, an der ich beteiligt bin. Und da hat eine Psychiaterin gesagt, dass nach verschiedenen Rassen eben verschiedene Medikamentenprofile gebraucht werden in der Behandlung. Also, und wenn die dann da direkt sagen, es gibt komplett keine Unterschiede und nichts, fällt mir da einfach nur die behandelnde Ärztin ein, die halt das mit einberechnen muss, woher du kommst, wenn sie dir was verschreibt. Ja, da geht es um so Sachen wie, gilt ein Blutdruck schon als zu hoch oder im normalen Bereich zum Beispiel. Ja, genau, auch sowas. Also. Ja, guck Aber mal da an. gibt es ja auch Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Altersklassen. Das ist dann wohl auch Altersdiskriminierung, würde ich sagen. Ja, und Also, zwischen Frauen und Männern gibt es Unterschiede und so weiter, ja. nein, das ist. Und auch zwischen Einkommensklassen. Also lange Zeit in Armut leben Ach so, und ja, okay. plus 80.000 netto im Jahr verdienen, da gibt es auch Unterschiede. Also, aber Ja, aber nicht in ja. der Symptomatik, sagen wir mal. Gibt es Eben, um einen was es queeren geht. Blutdruck? Gute Frage. Aber wollen wir nicht zu queer denken hier, also. Nur in den entsprechenden Momenten wahrscheinlich. Sich so queer auslebt oder Ja, so. die ganze PDF haben wir ja auch noch. Das ist alles Wall of Text, sagt Price, der Schöne schon gelesen hat. 122 Seiten. Aber wir können ja mal die Fazite vorlesen. Rassismus berührt und beschäftigt eine überwiegende Mehrheit der Bevölkerung. Rassistische Wissensbestände und Vorstellungen sind in der Bevölkerung tief verankert. Es gibt ein starkes Bewusstsein in der Bevölkerung, sowohl für alltäglichen als strukturell, und strukturellen als auch für subtile und unbeabsichtigte Formen von Rassismus. Alles klar. Es gibt ein Bewusstsein für strukturellen Rassismus, jedoch nicht für all seine Formen gleichermaßen. Ja, Da genau. müssen wir noch mehr Bildungsarbeit leisten. Darf ich mal kurz unterbrechen, das mit dem wie war das, ungewollten Rassismus, das hatten sie in der Vorstellung auch schon gesagt. Da haben die Leute natürlich dreimal dürft ihr raten, so Sachen gefragt wie, wo kommst du her und sowas. Schon mal Ne? deine Also, Haare anfassen? ist das Rassismus? Nee, das war dieses, wo kommst du her Ding da irgendwie. Ne? Also so ein Scheiß. Und das ist halt so der Level, auf dem das dann da irgendwie läuft. Aber natürlich wird das hinterher dann nur von den Medien und so, wenn sie dann damit wieder Aber wedeln mit dieser Studie, werden sie das halt wieder verkürzen auf, ja, wir haben hier festgestellt, ne, das ist so und so rassistisch und so und so viele Leute haben irgendwelche rassistischen Ideen und damit werden sie dann halt wedeln und sagen so, ja, damit ist es jetzt bewiesen, das ist hier Empirie und so, ne, wir haben die Leute ja Ja, aber gefragt, aber du sie kommen meinst halt nicht nur mit ihrer. intentionalen Rassismus, nicht wahr? Ja, sie kommen aber nur mit ihrer Scheiße hier halt um die Ecke. Ne? Also ich würde mal sagen, dass es sowas wie nicht gewollten Rassismus überhaupt nicht gibt. Also ich meine, was ist das denn für eine Diskriminierung oder wie auch immer? Also das mag ja dann vielleicht unschön sein oder so, aber das ist ja dann nicht, wenn das nicht die böse Absicht von den Leuten ist, dann kann man denen das auch nicht übel nehmen, dann finde ich. Also Ja, Ja, und das wenn es macht sich darauf überhaupt keinen beschränkt, Sinn. dass man nach der Herkunft fragt, dann hat es auch keine negativen Auswirkungen irgendwo dann, ne? Ich meine, ich schwäble leicht. Wenn ich innerhalb von Deutschland rumreise, werde ich auch öfters gefragt, wo ich denn herkomme. Und dann sage ich Ja. Stuttgart und dann sagen die, das hört man. Ja, super. Ja. Also, dann bin ich jetzt Opfer einer Mitopfergruppe der diskriminierten Schwaben oder was? Ich, Ja, meine ich Güte. meine, also ich habe halt auch einen polnischen Nachnamen und ich werde auch von so ziemlich jedem, der diesen polnischen Nachnamen halt hört, danach gefragt, wie das kommt und so. Also, das ist halt normal und die Leute meinen das doch überhaupt nicht böse und das hat auch mit Rassismus nichts zu tun. Und irgendwelche Bemerkungen wie, du sprichst aber gut Deutsch oder so, das ist ja auch so ein Ding, was sie dann irgendwie haben. Ja, meinetwegen kann das halt nervig sein oder so. Aber auf der anderen Seite, also es gibt ja auch genug Leute, denen sieht man das nicht an, dass sie irgendwie nicht ihr ganzes Leben in diesem Land verbracht haben. Die sprechen aber auch nicht gut Deutsch oder so, weil sie halt Migranten sind und so weiter und so fort. Also auch bei dieser Geschichte, also es ist doch wirklich aufgebauschte Scheiße. Und wenn das diese Sachen sind, diese Schlachten, die man da schlagen muss, ne, dann bringt das aber nichts. Also dann kann man das direkt vergessen, weil das wird man nie weghaben, weil das ja auch in irgendwelchen Kontexten ja auch in Ordnung ist und so und sich da ja auch keiner dran stört. Aber die tun halt so, als ja. Vor allem, guck mal, die eigentlich ist doch die Frage in einem Smalltalk, woher kommst du her, oder halt die Frage nach Herkunft oder eine Namenserklärung, zeigt doch eigentlich persönliches Interesse von deinem Gegenüber an dir als Mensch. So. Ja, es ist ganz normal und wird aber problematisiert. Ne? Ist immer alles eine Frage des Tonfalls. Wenn man sagt, wo kommst du denn her? Dann hat das natürlich eine ganz andere Kommunikation. Ja, und auch, Abel, ja. Ich muss dir sagen, du sprichst echt hervorragend Deutsch. Kompliment. Danke. Ja, also, und wer hat schon was gegen Stuttgart? Also bitte. Ne? Also, gegen Stuttgart kann man doch gar nichts haben. Nichts Handfestes. Wenn in Stuttgart die Arbeit niedergelegt wird, gehen in Berlin die Lichter aus. Nein, Quatsch. Ach ja. Ja, aber was du vorhin schon gesagt hast, im dritten Kapitel spielt das eine sehr große Rolle mit dem, was wird überhaupt als Rassismus wahrgenommen und was nicht. Und gerade dieser nicht intentionale Rassismus, ja, ne? Was soll man darunter verstehen? Ja. Ja, die Frage ist für mich eben nach den Auswirkungen. Ne? Hat das irgendwelchen Effekt irgendeinen Effekt aufs wahre Leben? Verständnis, die Leute sich betroffen fühlen? Nicht rassifiziert und rassifiziert. Was ist das nochmal im Detail? Ja, das ist jetzt Preuß, das habe ich nicht verstanden. Das waren jetzt zu viele Fragen auf einmal. Hier bei der Grafik nicht rassifiziert und rassifiziert ist nicht rassifiziert dann Diskriminierung aufgrund von Ethnie, aber nicht von Rasse oder möglicherweise. Da bin ich auch überfragt. Also im Unterschied zu den meisten bestehenden quantitativen Studien wurden nicht nur Angehörige der Mehrheitsbevölkerung, sondern auch verschiedener rassifizierter, also potenziell mit Rassismuserfahrungen konfrontierter Gruppen zu ihren Perspektiven befragt. Also es sind Leute, die potenziell Rassismuserfahrungen ausgesetzt sein können. Ah, okay. Aber wenn ich die dann rassifiziere und einteile oder so, habe ich dann nicht genau wieder die Einteilung vorgenommen, die wir eigentlich. Ja, die wollen da wahrscheinlich herausstellen, dass wenn du die Merkmale von vornherein siehst, direkt, dass es halt nicht der Mehrheitsgesellschaft entspricht, dass die Erfahrungswerte höher sind mit Diskriminierung. Also das Wort rassifiziert kommt 103 Mal vor bei 122 Seiten. Also scheint das ein ernsthaftes Problem zu sein. Ah, okay. Ich verstehe es noch gar nicht so ganz, was damit gemeint sein soll. Das nächste Ding ist ja nach Altersklassen, würde mich das auch interessieren. Also die Altersgruppen. Da haben wir es doch schon. Direkte Rassismuserfahrung nach Altersgruppen. 14- bis 24-Jährige erfahren besonders viele Rassismuserfahrungen. Wie kann das sein? Irgendwo wurde als Fazit der Studie genannt, dass durch die Aufklärungsarbeit in den letzten Jahren es sehr erfreulich ist, dass gerade im Bereich der Jugendlichen eine stärkere Auseinandersetzung mit dem Thema stattfindet und dass sie des Problems stärker bewusst sind und dass die Bildungserfolge der letzten Jahre erfreulich sind und man die bitte weiter ausbauen sollte. Ne? Hier. Deswegen, ich meine, ja, entweder ist das einfach ein Problem in der Jugend, wo man sich gegenseitig mehr beleidigt oder nicht, aber das halte ich natürlich für ein Gerücht. Kann ja nicht sein. Welche Jugendliche sagt heute schon irgendwelche rassistischen Sachen zu irgendwelchen anderen Jugendlichen? Nein. Das machen doch nur ganze alte weiße Männer, sonst macht das doch niemand. Ja, vor allem, ich keine Ahnung, vor allem männliche Jugendliche, die beleidigen sich halt zum Teil einfach zum Spaß, um zu gucken, wer kreativer in der Beleidigung ist. Zumindest war das in meinem Freundeskreis früher so. Also, ich keine Ahnung. Weiß ich nicht, ob das da. Da kriegst du ein Ticket heute für. Ja, also heutzutage musst du 10 € zahlen, weil er geflucht hat. Wir haben uns halt damals versucht, halt kreative Beleidigungen auszudenken. Ja, sowas wie deine Mutter? Nein, also das muss dann schon ein gezielter Flame und Diss sein und nicht nur so ein Schimpfwort, das fällt ja jedem ein. Also. Ich habe doch bestimmt schon mal eine Geschichte erzählt von den beiden Jungs im Bus, die ich gehört habe, die meinten, dass sie das doof finden, dass man demnächst im Internet noch nicht mal mehr Huso zueinander sagen kann oder so. Ja, gibt's, also die merken es auch, ne? Wollen das auch nicht unbedingt. Ja, genau. Muss man schon sagen, Prostituierte, ne? Sonst ist das direkt beleidigend. Prostituiertenkind, meinst du? Nachwuchs, Prostituierten-Nachwuchs. Mhm. Person mit Prostituierungsumfeld im Elternhaushalt habende. Ja, Background. Prostitutions-Background, oh Gott. POP, Person of Prostitution. Gut, in Sachen Prostitution fällt mir das immer wieder ein. Das waren, was waren es, glaube ich, Kapuzineräffchen? Es gibt zwei verschiedene Affen, die dem Menschen relativ ähnlich sind, zwei Arten. Und eine von den beiden Arten, denen hat man Währung beigebracht, dass die Aufgaben lösen konnten, um an dem Automaten danach die Münze reinzuwerfen und ein bisschen Süßigkeiten sich halt rauszulassen. Und dann haben die Äffchen halt den ganzen Tag diese Aufgaben gelöst. Und am selben Tag, wo man halt die Währung eingeführt hat, gab es halt Weibchen, die für die Münze halt dann Geschlechtsverkehr hatten mit dem anderen Äffchen. Ist das nicht aus South Park? Nein, das ist ein echtes Experiment. Und daran muss ich immer denken, wenn ich Prostitution höre, dass es halt bei Affen halt einen Tag dauert, wenn die Währung eingeführt ist, dass es Prostitution gibt. Ich muss sagen, das macht mich wirklich emotional betroffen, dass du nicht allgemein über Affen geredet hast, sondern die Rasse der Kapuzineraffen herausgestrichen hast. Also da hätte ich gerne, ganz gerne eine Entschuldigung von dir jetzt, bitte. Ja, das tut ich bin mir echt leid. Emotional betroffen davon. Diese Erfahrungen haben mich emotional aufgewühlt. Ich gelobe Besserung. Ich wollte dir keine PTSD geben. Oder so sehr, sehr interessant PTSD. Fand ich auch, was wir vorhin hatten. Indirekte Rassismuswahrnehmung. Co-Betroffenheit durch Erfahrungsberichte. Durch Erfahrungsberichte. Erfahrungsberichte, das ist ja wie also ich meine, es gibt Leute, die erleben das und das ist auch nicht schön und das gibt es natürlich, ja. Aber die Frage ist immer, wie geht man damit vielleicht auch hausieren, weil man halt Betroffenheit bei anderen auslösen will oder sonstige Sachen, ja. Das gibt es ja auch manchmal. Seine Erfahrungsberichte irgendwie in Vorträgen zu verwursten, da löst man Co-Betroffenheit aus. Und Fördergelder löst man aus. Ja, Rassismus selbst erfahren. 13%, was ist das? 13 plus 2 plus 8. Oh Gott, jetzt muss man auch noch rechnen. Ja, das ist wahrscheinlich die Schnittmenge aus allem, oder? Mhm. 13%. Ja, Rassismus selbst erfahren, rassistische Vorfälle beobachtet, von Rassismus berichtet worden. Keinerlei Berührung mit Rassismus. Okay. Ich meine, keinerlei Berührung mit Rassismus ist auch. Ja, ein Drittel der Leute. Sollte das Problem nicht totschweigen, aber man soll es auch nicht übertreiben. Ne? Berühren. Wo hat der Rassismus sich angefasst? Ja, genau. Wenn jetzt so ein Jugendlicher im Jugendzentrum einen Kursus macht über Rassismus, hat er dann auch eine Rassismuserfahrung? Ja, der ist dann betroffen durch einen Erfahrungsbericht. Achso, ja, genau. Mich macht das auch betroffen, aber... Eigentlich ist dieser ganze Rapport eher wie so eine Halsbarleiste von dem Videospielcharakter und der Videospielcharakter ist halt Intersektionalität und Kimberly Crenshaw. So. Und das zeigt eigentlich nur sozusagen den Ideologiefortschritt, also die Gesundheit der Welle an Aktivisten sozusagen. Also wie weit man vorgekommen ist, was man einführen konnte, was man noch messen kann, wo man noch nacharbeiten muss. Ja, habe ich auch schon überlegt, ob das nicht interessant wäre, mal so einen Hauptcharakter irgendwie zu machen. Oh, das ist die Slippery Slope des Rassismus gerade. Feminismus arbeitet oder so. Die vier Stufen, wie Rassismus legitimiert wird. Diese Prozesse der Kategorisierung, Generalisierung und Hierarchisierung werden zur Legitimierung von Benachteiligungen und gesellschaftlichen Ungleichheiten verwendet. Okay, gut, dass es keine Slippery Slopes gibt. Ja, aber bei Legitimierung ist es aber halt auch so, wenn ich jetzt jemanden beleidigen möchte, weil ich diese Person nicht mag, versuche ich meist irgendwas zu nehmen, um halt dem was an den Kopf zu werfen. Wenn ich jetzt als Weißer in Nigeria mich aufhalte und, keine Ahnung, an der Bar an die Theke kotzt, dann werden die mich auch weißer Teufel nennen. Also wisst ihr, was ich meine? Ist das dann unbedingt Rassismus oder hast du Nein, Scheiße das ist gebaut? Dann Reverse-Rassismus und das gibt's auch nicht per Definition. Ja, okay. Nee, aber ihr wisst, was ich meine sozusagen. Also ja, hier heißt es ja zum Beispiel, dass es Kategorisierung, Generalisierung und Hierarchisierung ein Problem wäre sozusagen, aber Kategorisierung sehe ich nicht unbedingt das Problem an. Eine Generalisierung schon eher, Hierarchisierung natürlich erst recht. Ne? Also solche Definitionen, die da drin stehen, finde ich auch gar nicht immer schlecht. So manchmal sind die auch aus irgendwelchen Lehrbüchern, die teilweise auch nicht eben auch manchmal ganz gut sind. Ja, und, klar, klar. Ja, was ja, und hier, wie gesagt, Kategorisierung sehe ich aber nicht unbedingt als Problem an. Ja, eben, das ist ja das Ding, was sie jetzt erkennt. Halt hiermit machen, weil dann fangen sie ja jetzt hier quasi an und sagen, ja, Kategorisierung ist halt, wenn man diese Rassen irgendwie sieht und ja, und dann ja, oder das ist und dann haben sie ja halt diese Geschichten, es gibt verschiedene menschliche Rassen, es ist falsch, den Begriff Rassen bei Menschen zu verwenden. Und die letzte Antwort sehen sie natürlich als nicht rassistisch und die erste sehen sie als rassistisch. Wobei man halt die Leute dann, wobei man ja dann halt nicht weiß, ob die dann wirklich dann das dann hierarchisieren und weiß der Teufel nicht wie was. Ne? Also. Das ist alles Definitionssache. Ne? Vor allem, ich würde sagen, um bei einem Rassismus anzukommen, musst du diese Rasseneinteilung erstmal überhaupt im Kopf haben und davon dann aber auch eine eigenwertige Erhöhung innerhalb dieser Gruppierungen dir zurechtreden. Und dann kommst du erst bei Rassismus raus. Einfach nur zu sehen, dass es verschiedene Gruppen gibt, das kann jedes Kleinkind. Also ja, genau, deswegen ist ja eigentlich auch dieses Zusammenwürfeln von drei verschiedenen solchen Oberbegriffen ein bisschen. Wir haben ja dann jetzt die Fragen zum Thema Hierarchisierung. Und da haben sie jetzt hier gefragt, glauben Sie, dass gewisse ethnische Gruppen bzw. Völker von Natur aus weniger intelligent sind als andere? Na, und da haben sie jetzt hier 8,9% von Leuten, die meinen, das wäre so. Warum sie, dass gewisse ethnische Gruppen bzw. Völker von Natur aus fleißiger sind als andere, da haben sie 32,9%. Und dann haben sie, wenn sie an die Welt von heute denken, würden sie dann sagen, dass bestimmte Kulturen, haben sie jetzt hier plötzlich, viel besser sind als andere. Und da haben sie 27%, die gesagt haben, ja. Was ja interessant ist, weil gerade auf diese Frage würden ja in bestimmten kulturellen Kreisen antworten, ja, hier Naturvölker sind sehr viel besser als die kapitalistische Ausbeutergesellschaft oder der Kolonialismus oder sowas. Ja, zumindest wird das auf eine Stufe gestellt. Ne? Aber bei der Frage wird nicht, ich meine, von Natur aus. Nature versus Nurture oder was ist hier die Debatte? Genau, ja, also, genau. Ja, dass jemand von Natur aus irgendwie, ich meine, es gibt körperliche Krankheiten, ja, geistige Behinderungen und sowas, da trifft das vielleicht zu, aber das hat ja nichts mit irgendwelchen weder mit kulturellen noch mit ethnischen Zusammenhängen zu tun. Wobei bei Kultur gibt es aber einen eingeborenen Stamm irgendwo in Afrika, wo man glaubt, dass jedes Missgeschick, Stolpern etc. pp. Ein Fluch von einem deiner Familienangehörigen ist und dass Magie, desto besser funktioniert, desto näher du mit einer Person verwandt bist und die haben halt eine extrem hohe Rate, wo sie sich halt gegenseitig umbringen und so und es wird auch psychisch nicht gesund sein, wenn dein Neugeborenes dich verhext die ganze Zeit und so. Also da würde ich sagen, durch die kulturelle Software kannst du natürlich bestimmte Pathologien im Menschen eher rausholen, wie in dem Fall dann Mord. Also aber was weiß ich, das ist dann halt ein eingeborenen Stamm irgendwo, wo es auch nicht so viele gibt. Und halt ein Extrembeispiel. Also. Ja, und jetzt geht's die Frage war ja, wenn Sie an die heutige Welt denken, also. Ne? Stimmt. Das, hier geht es also interessant Beispiel, weiter. Zustimmung zu Aussagen der sozialen Dominanzorientierung. Und da fragen Sie hier, jede Gesellschaft braucht Gruppen, die oben sind und andere, die unten sind. Ja. Ist aus meiner Sicht, was hat das mit Rasse jetzt zu tun? Der Versuch, alle sozialen Gruppen gleich zu machen, ist ungerecht. Ist das nächste Statement, was wir da haben, was auch erstmal nichts mit Rasse zu tun hat. Gleiche Chancen für die sozialen Gruppen muss oberstes Ziel sein. Ja, ich bin absolut für Chancen für alle, aber du hast das Iron Law of Oligarchie, also das eherne Gesetz der Oligarchie. Du hast immer eine Elite, die sich bildet, bei egal was, wo Menschen mitmachen, sei das im Schachverein, beim Fußball, einfach nur, desto mehr Menschen vorhanden sind, entsteht eine Gruppe und es entsteht sozusagen der Kern der Gruppe. Das ist ganz natürlich, menschlich. Das wirst du aus den Menschen auch nicht rausbekommen, weil es einfach das Sozialgefüge ist, was wir vor 50.000 Jahren eingebrannt bekommen haben von der Evolution, also 50.000 bis noch weiter zurück. Das ist nein, so. Das ist böser Nepotismus. Oh Gott. Böser Nepotismus. Aber es geht ja hier auch darum, wer wird denn als In-Group und Out-Group bezeichnet? Ne? Wird diese Person nicht akzeptiert aufgrund, dass sie anders aussieht und sowas? Und wird dann halt nicht in diesen nepotistischen Kreis mit aufgenommen? Das ist ein Argument, was man vielleicht zulassen könnte, aber ich meine, ja. Ja, es, so passt, ja, es passt ja auch auf Meritokratie. Ne? Das ist, wenn das jetzt nicht Oligarchie ist, dann passt es ja auch auf Meritokratie. Und das hat ja auch nicht mit Rasse zu tun. Das ergibt halt nur Sinn, wenn man halt davon ausgeht, wir leben in einer strukturell rassistischen Gesellschaft, wo halt die Köterrasse alle Chancen hat und alle anderen eben nicht. Ne? Ja, und auch, dass jemand, der das jetzt so hört, jede Gesellschaft braucht Gruppen, die oben sind, andere, die unten sind. Die sich dann sagen so, ja, die Weißen, die müssen oben sein. Aber das ist ja überhaupt nicht gesagt. Also ich meine, dass sich irgendwelche Hierarchien rausbilden, ja, ist ja jetzt was anderes, als irgendwie zu sagen, ja, und ich meine, die haben das ja hier im Endeffekt, also diese drei Fragen, da durften die sich ja nicht eine von aussuchen. Wenn ich das richtig verstehe, mussten die ja alle drei beantworten. Und wenn die 64% der Leute der Meinung sind, gleiche Chancen für alle sozialen Gruppen muss oberstes das Ziel sein. Chancen, ne, ist ja wieder was anderes, wie dass hinterher diese Ergebnisse sind, dass dann doch wieder manche Leute dann halt oben sind. Oder dass der Versuch, alle sozialen Gruppen gleich zu machen, ungerecht ist. Ja, tut mir furchtbar leid. Dieses ganze Gedöns mit diesen rassistischen Policies da in Amerika zum Beispiel, in den Hochschulen und solche Sachen, sind nun mal ungerecht. Das fängt schon bei der Sprache an, hier gleich machen. Was ist das denn? Gleich machen, weil der Satz, der Versuch, alle sozialen Gruppen gleich zu machen, ist ungerecht. Ich würde ungerecht durchstreichen, wieder der menschlichen Natur totalitär und menschenverachtend. Sorry. Du kannst dich, wenn du dich eigenständig entfaltest, so wie du sein möchtest, wird es immer Gruppen geben, die herausstechen über andere. Immer. Sorry. Es ist einfach so. Das Gleiche wollen halt, da muss man auch irgendwas ändern, sozusagen. Man muss an den Leuten rumändern. Das ist halt irgendwie auch eine Form von Gewalt. Ich meine, keine Ahnung, wenn du viel Geld haben willst, musst du halt ein Unternehmen gründen. Unternehmen gründen bedeutet im ersten Jahr mindestens 80 bis 100 Stunden pro Jahr zu arbeiten. Ja. Wenn du darauf Bock hast, kannst du am Ende mehr Geld verdienen. Vielleicht gehst du auch pleite. Aber du bist dann jemand anderes, wie wenn du eine 35-Stunden-Woche arbeitest. Also ich keine Ahnung. Oh, das sind genau die Daten hier, die man noch nicht, die ein bisschen überflüssig sind oder so. Ne? So sozioökonomischen Gruppen oder Merkmalen auch noch so fein detailliert aufgebröselt, das ist eigentlich kein Mensch, oder? Ja, da haben sie jetzt nur die erste Frage genommen, ne? Also. Oder sind die anderen noch irgendwo versteckt? Sehe ich jetzt zumindest nicht. Ja, und wie viel Prozent sind jetzt Rassisten in Deutschland? 7 oder was? Wie das ja gerade stand ungefähr? Das ist Definitionssache. Ne? Da haben wir, da haben wir den schönen Alltagsrassismus. Mhm. Nicht intentionaler Rassismus. Oh. Ja, haben die sich eigentlich auch schon bezogen auf alle möglichen seltsamen Intellektuellen hier in ihrem Artikel? Ja klar, und hier die Quellenliste ist lang. Und hier steht jetzt was von der Black Power Bewegung. Mhm. Meine Güte, Black Power Bewegung war von der CIA unterwandert, damit die Schwarzen nicht Marxisten werden und eher die Rassenfrage als die soziale Frage stellen. Ja, Weiß ich nicht. Meinst du ja? Nee, das ist deklassifiziert. Also das ist anerkannte Geschichtsschreibung. Das ist nicht nur Vermutung. Ja, ich kann mich auf jeden Fall noch erinnern, dass die Vorotan, als sie das vorgestellt hat, hat sie auf jeden Fall auch was von Black Lives Matter irgendwie erzählt. Das ist natürlich auch so hingestellt, als wäre das total wichtig gewesen. Da war doch mal eine interessante Sache. 61 war es, glaube ich. Wahrnehmung von Rassismus. Eine schöne Statistik. Es gibt Rassismus in Deutschland, sagen 54,8%. Warum ja? Also, da muss man ja wirklich irgendwie total auf den Kopf gefallen sein, wenn man sagt, es gibt keinen Rassismus in Deutschland. Die Frage ist, von wem zu wem, und natürlich gibt es ganz viele, die sich nicht mögen, und gibt ganz viel Rassismus, ja. Ich meine, hatten wir doch gerade die Demo, wo war das? Palästinenser-Demo? Ja, ja. Berlin und Hannover. Genau, Hannover, Berlin, ja. Aber, ja. Ja, und es gibt auch sehr viele Leute, die sich dann über die Leute, die wir beschwert haben, aus der Köterrasse. Und das ist dann natürlich auch wieder Rassismus. Also, dass es gar keinen Rassismus gibt, wer sagt denn sowas? Das ist doch Blödsinn. Ich meine, keine Ahnung, gar keinen Rassismus. Das stelle ich mir so einen Kevin vor, der sagt so, nee, gibt's hier überhaupt nicht. Deutsche begehen auch null Straftaten, sind alles die Ausländer. Ja, okay, wenn man so drauf ist, dann macht man es vielleicht, nein. Aber das ist aber, klar. Aber überhaupt nicht das kategorisch auszuschließen, ist ja Banane. Also Alter. Ja, also entweder ist mir gerade schon aufgefallen, mit den 64%, entweder ist irgendwie so ein Drittel oder so der Gesellschaft wirklich ein bisschen komisch drauf. Ich glaube sogar mehr. Oder? Ja, es ist ja auch so. Oder sind die Frage irgendwie anders verstanden oder so, keine Ahnung. Vielleicht haben sie, ich meine, ich könnte mir vorstellen, hier in dem Fall mit dem Rassismus, dass sie so eine Art Overall-Bild sich machen und sagen, ja, im Endeffekt gibt es das vielleicht, aber es ist halt eben ausgeglichen sozusagen, und dann mache ich da eine Null draus, also nicht oder so. Es muss ja nicht unbedingt immer eine totale Verneinung sein von Rassismus. So von der Intention der Beantwortenden, sag ich mal, ist es natürlich schwer zu beurteilen. Ja, die letzte Frage. Die meisten Menschen sind mitunter rassistisch. Was ist das für eine Frage? Na gut, ich meine, entweder leben wir in einer institutionell rassistischen Gesellschaft oder nicht. Wie jetzt? Ja, heißt das so viel, wie dass das mal passiert oder so, dieser nicht intentionale Rassismus sozusagen, dass das irgendwie den Leuten, also denke ich mal so, dass das gemeint ist. Wahrnehmung von Deutschland. Und die soziodemografischen Merkmale wieder. Hier geht es nur, ob man den Rassismus wahrnimmt oder nicht. Und da sehen wir auch wieder die Erfreuliche, dass die 14- bis 24-Jährigen alle schön woke sind. Die sind gut aufgeklärt. Und ja. Ne, noch in der Schule 61%. Herzlichen Glückwunsch. Auch ja, nett genau. Gemeinte Komplimente können rassistisch sein. Okay. Sowas wie, du sprichst aber gut Deutsch, Abel? Ja, genau, solche Sachen. Ihr Schwabschämt mich. Menschen no können Schwab-Shaming. Sich auch ohne Absicht rassistisch verhalten. Auch ein Witz kann rassistisch sein. Natürlich kann ein Witz rassistisch sein. Ich glaube, da gab es auch irgendwo eine Umfrage, ist ein Comedian, wie schätzt ihr das ein? Ist es problematisch, wenn ein Comedian einen rassistischen Witz macht oder nicht? Kommt wahrscheinlich noch. Ja, man soll das vielleicht nicht auf jeder Bühne machen, ne? Aber so im Privaten würde ich sowas nicht ächten wollen. Also, entweder ist ein Witz lustig oder ist nicht lustig. Und ich meine, Witze mit Spitzen, ja, jetzt gehen, ne, wie Schadenfreude oder sowas, gehen halt immer zu Lasten von irgendeiner Person. Und man soll es nicht übertreiben, finde ich. Aber wenn es wirklich als Witz gemeint ist. Es darf halt nicht ins Sardonische gehen. Also noch boshafter wie sarkastisch. Also ist sardonisch, wenn es richtig heruntermachend ist. Aber selbst sowas kann lustig sein, wenn der Kontext halt nicht hässlich ist. Also halt Sardonie ist eigentlich ganz interessant. Aber halt auch nur als kreative Form des Ausdrucks, wie man mit Bedeutung spielen kann und nicht, weil man jemanden damit verletzen möchte. Also. Hier haben wir die Frage. Das fand ich eine wissenschaftlich interessantere Auswertung. Bewertung verschiedener Situationen als rassistisch. Da kommen wir jetzt mal in den Kern der Sache. Nicht intentional, pipapo, sondern wie wird das wahrgenommen? Ein Comedian macht im Fernsehen klischeehafte Witze, ja, relativ ausgeglichen. Über Schwaben. Die Leute das, über Schwaben, genau. Eine neu gegründete Organisation von Schwaben wird von den Behörden sicherheitshalber erstmal überwacht. Also üblich. Und bei der Einreise nach Deutschland werden Linke wesentlich häufiger kontrolliert. Ein Vermieter lehnt nach einer Wohnungsbesichtigung eine Köterrassenfamilie ab, weil sie nicht in die Nachbarschaft passt. Ich meine, relativ eindeutig. Ja, aber guck mal, auch als Vermieter, sorry, ich würde zum Beispiel niemals unter 30 Jahre alleinstehenden Mann meine Wohnung, die ich vermieten kann, vermieten. Niemals. Würde ich einfach nicht machen, weil ich mir denke, wenn es nachher eine Partysau ist und er versoffen ist, der macht mir die Einrichtung kaputt. Punkt. Also das ist dann auch Diskriminierung gegen junge Männer. Aber das mache ich aufgrund meiner Erfahrung in Sachen Vermieten. Also ich keine Ahnung. Also ich habe eine interessante Frage. Ein Inhaber einer Apotheke möchte keine Person mit Gesichtspiercing einstellen, weil die Kunden sich dann unwohl fühlen können. Obwohl, nee, Gesichtspiercing ist ja natürlich kein... okay, so ist es wohl nicht gemeint. Gesichtspiercing ist ja auch kein unveränderliches Merkmal, sagen wir mal. Aber ja, im Prinzip. Und Gesichtstattoo? Das ist schon was anderes, ne? Ja, also, wenn die da auf Muslime mit Kopftuch hinaus wollen, dann werden die sich wohl kaum unwohl fühlen wegen der Herkunft, sondern wegen dem zur Schau gestellten Ideologie von der Dame. Ja. Also. In der Apotheke ist mir das aber egal, ob die jetzt dahinter steht und Kopftuch aufhat oder nicht. Ja, das wäre mir auch egal. Aber auch interessant, diese drei Pünktchen haben doch eine konkrete Bedeutung gehabt, und zwar Angehörige einer potenziell von Rassismus betroffenen Gruppe, also eine rassifizierte Person. Das haben wir ja gelernt, was das heißt, dass man rassifiziert ist, wenn man potenziell von Rassismus betroffen sein könnte. Also, ja. Ja, und dann gehört das Piercing-Gesicht eben nicht dazu, ne? Ja, aber guck mal, das ist halt auch irgendwie nervig. Ich hab zum Beispiel ein Jobangebot, wo ich, wenn ich nach China ziehen könnte, gibt es Firmen, wo die halt Weißen einstellen, der einfach am Empfang sitzt, weil es halt irgendwie professionell aussieht. Nein, ne? Nennt sich White Monkey Job. Mhm. Ja, White okay. Monkey Job. It's a thing. It's a real thing. Und meine Frau meinte halt zu mir, du musst ja da nicht richtig arbeiten, du kannst ja irgendwo in der Rezeption rumsitzen und an deinen Büchern schreiben, aber so einen Job könntest du doch locker machen. Also ich keine Ahnung. Ja, ich meine, dann stehst du halt da und sagst, ich bin Architekt, ne? Und nur weil du halt europäisch aussiehst, dann vertrauen die da mehr drauf. Aber es hat nicht mal was mit europäisch zu tun. Das ist, da gibt es wirklich sehr interessante Beispiele von irgendwelchen Russen oder irgendwelchen anderen Leuten, die halt europäisch aussehen, die dann ein richtig schlechtes Englisch sprechen. Oh Gott, ist das jetzt eine schlechte Aussage von mir? Aber jeder, der ein bisschen Englisch spricht, hört, okay, der ist kein Muttersprachler aus England. Und aber das gilt als Qualitätsmerkmal, weil es halt aus dem Ausland kommt. Ja, weil es nicht aus China ist, sondern alles, was aus dem Ausland kommt, hat eine höhere Qualität. Internationale Firma etc. pp. Also es kommt gut an. Ja, Rudi Carrelli konnte erst rein Deutsch sprechen, hat aber nicht gemacht im Fernsehen. Aber das ist ja nicht schlimm, das ist ja Reverse Racism. Ne? Also, ne? Ja, weiß ich nicht, das ist ja auch irgendwie egal. In dem Fall ging es ja mir nur um die Sprache sozusagen, dass das mit dem Akzent eben kein Nachteil, sondern schon mal irgendwie hier ein Vorteil ist oder so. Also so. Ich muss auch sagen, dieses Sintize und Romnia, ich habe das schon mal gesehen, genau, aber... So eine Gruppe, beziehungsweise eine Liste mit... Sintize und Romnia. Wer da alle betroffen ist und so. Weil da, osteuropäische, jüdische, asiatische, genau. Sintize. Was mir in Sachen Antirassismus auch immer einfällt, meine Frau, die war mal in Köln, an der Messe mit ihrem Koffer unterwegs und dann wurde sie angesprochen von jungen Türken, ob man ihr helfen kann mit dem Koffer, und sie hatte dann zuerst rassistischen Gedanken, nee, geht weg, gesindelt, bla bla, und hat dann aber gesagt, ja klar, gerne, und dann haben ihr zwei Leute geholfen, den Koffer hochzuschleppen, und es ging aber nur nach und nach vor sich, und das Endeffekt war, dass das Geldbeutel und das Handy gestohlen worden sind. So, das ist dann auch so, okay, dein erster Gedanke war ablehnend, das war böse rassistisch. Das, was als nächstes passiert ist, du wurdest beklaut. So, interessant. Also. Ich bin betroffen von dieser rassistischen Erzählung. Ja. Ich bin quasi co-betroffen. Wie war es nochmal? Ja. Ja, wenn es nur in den Koffer ging, hätte ich gesagt, ja klar, kannst du im Prinzip machen. Mit dem Koffer kann er gerne wegrennen eigentlich, ne? Was ist das denn für eine Frage? Rassismus gibt es in erster Linie in den USA. Okay. Das ist Externalisierung, wenn du meinst, dass das denn woanders ist. Ja, aber das ist aber auch ein Wink zur kulturellen Hegemonie, die sozusagen aus den USA herausstrahlt in den Rest des Westens, würde ich behaupten. Das ist eher eine Kolonialisierungsfrage für den amerikanischen Lebensstil auf Deutschland bezogen. Genau, wie die Deutschen sozusagen das verstehen oder verinnerlicht haben oder so, ne? Das spielt das eher wieder. Genau. Der Fragesteller hat wohl den bösen rassistischen Gedanken, dass es gewisse Kulturkreise gibt, die besser sind als andere. Und ja, USA zählt wohl nicht dazu. Entlarvend. Rassismus gibt es in erster Linie in den USA. Also ich meine, das kann man ja fragen, aber dann bitte nicht als einziges. Dann sollte man da bitte auch mal ein paar andere Beispiele nennen. Wir haben ja gerade über China gesprochen. Da gibt es auch noch ein paar andere Länder. Ne? Ja, das war auch sehr interessant. Da kann ich mich auch noch dran erinnern aus der Vorstellung. Die Meinungsfreiheit wird durch Rassismusvorwürfe und politische Korrektheit eingeschränkt. Ja, natürlich. Wird sie auch. Ja. Keine Ahnung. So, ich fühle mich unwohl dabei zu erzählen, dass meine Ärztin sagt, dass man ethnische Gruppen anders behandelt mit verschiedenen Medikamentendosen, wenn solches Gewicht und Körpergröße und alles dasselbe ist. Und es eine Neurologin ist, die damit ihr Geld verdient. Keine Ahnung. Ich fühle mich da trotzdem unwohl. Und es wird nicht daher kommen, weil wir so ein offenes, angenehmes, gesellschaftliches Klima haben, wo man alles besprechen kann. Aber es sind eben immer auch Grundrechte gegeneinander, die dann abgewogen werden müssen. Ne? Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit oder Unversehrtheit, keine Ahnung. Solches, also eben die Grundrechte stehen ja schon mal gegeneinander, müssen eben abgewogen werden. Das ist ja gar nichts Ungewöhnliches, dass das eingeschränkt wird. Bei der Meinungsfreiheit ist das natürlich nicht schön und auch nicht richtig so. Das muss ich nur sagen, aber. Ja. Was ist denn die Meinungsfreiheit? Haben wir doch gar nicht. Gibt es doch nur in Amerika Meinungsfreiheit. Nee, da gibt's wir haben doch hier nur Freedom of Expression, haben wir nur. Man wird heute schon bei jeder Kleinigkeit als Rassist abgestempelt. Ja, was ist eine Kleinigkeit, ne? Das ist eine Definitionsfrage, ne? Ja, so Sachen, wie sie da ja schon gebracht haben mit wo kommst du her und so. Ja, das ist ja sogar explizit eine Frage hier. Es ist absurd, dass einem Rassismus unterstellt wird, wenn man lediglich fragt, wo jemand herkommt. Ja, haben die sogar explizit. Ja. Und ja, sehr gut. Die Mehrheit der Leute sieht das auch so. Und so ist es ja auch. Ist ja auch absurd. Ja, da müssen die, glaube ich, noch mehr Bildungsarbeit leisten, weil über 72% sagen, um zu beurteilen, ob eine Aussage rassistisch ist, muss ich wissen, wie die Aussage gemeint war. Also die Intention zählt anscheinend doch noch für die Mehrheit der Befragten. Ja. Aber bei der Frage, ihr guckt da auf die Mehrheit. Es ist aber so, dass es ausreicht, wenn 10% der Bevölkerung eine Sache befürworten, dass das ein Gesamttrend wird und auf die anderen überschwappt. Also das kann sich auch in ein paar Jahren ändern, weil du schon eine sehr starke Minderheit hast, die das anders sehen. Ja, das ist wie beim Gendern, ne? Das dauert noch eine Weile, bis die Leute das verstanden haben. Aber ich meine nur, so ein Konsens, der kann schneller aufbrechen, wie dir lieb ist. Also. Das stimmt, obwohl ich sagen würde, prinzipiell entwickeln sich natürlich die Sachen auch die eben gut sind oder brauchbar und sinnvoll und so weiter, was ja da nicht unbedingt gegeben ist. Hier sehen wir auch wieder das Altersgefälle. Es ist Unsinn, dass bisher normale Wörter jetzt rassistisch sein sollen. Alte, weiße Leute sagen, es ist Unsinn. Ja, sag junge, ich mal, woke Leute sagen, oh. Die Realschüler sind based hier. Mhm. Die kennen sich am besten aus. For real, ne? Really. Selbstidentifikation. Nicht rassifiziert oder rassifiziert. Ja, es ist. Naja. Rassifiziert. Darstellung von Überempfindlichkeit. Übersensitivität. Menschen, die sich über Rassismus beschweren, sind häufig zu empfindlich. Menschen, die sich über Rassismus beschweren, haben eine höhere Prävalenz für die dunkle Tirade in Sachen Persönlichkeitsstörung, Sadismus, Menschenquälen, Narzissmus, Psychopathie. Jede Ideologie, die dich zu einem Opfer macht und eine Opferrolle stellt, ist ein wie so ein Mottenlicht für Charaktertypen, die richtig böse sind, wo zum Beispiel andere Menschen nur als Objekt gesehen werden und man keine Emotion und Empathie mit anderen Menschen hat. Solche Leute, die werden angezogen von Konstrukten, Ideen, wo sie Opfer sein können. Nur so als Tipp. Ist das das Dog-Whistling-Instrument? Ja. Es ist übertrieben, dass manche Menschen Angst davor haben, ständig von überall Opfer von Rassismus zu werden. Ja, naja, also bei dieser ganzen Geschichte sowieso generell mit allen Problemen, die es so gibt. Also kann man sich halt immer überlegen, ob man sich jetzt einschließen will oder ob man Risiken halt in Kauf nimmt. Ne? Also. Ja, vor allem, aber das Ding ist aber auch, wenn du dich mit einem Thema beschäftigst und Intersektionalität und Antirassismus ist ein Themenkomplex für sich, sieht aber auch alles einfach nach einem Nagel aus und du hast deinen Hammer in der Hand. Ich habe mich letztes Jahr um ein Dokumentenmanagementsystem interessiert, was in großen Firmen eingesetzt wird für mein Startup. Ich habe danach angefangen, alle anderen damit zu bequatschen, warum Dokumentenmanagementsysteme gut sind. Ich habe das auf der Firma eingebracht, ich habe meine Frau damit zugelabert, die auch ein Startup hat, und ich habe irgendwie überall, wo ich hingekommen bin, ein Kollege von mir, der ist auch Unternehmer, dem habe ich das auch erzählt, keine Ahnung. Und ich meine dabei nur so, dass wenn du halt an so einem Thema dran bist, ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass du halt überall Rassismus siehst, halt einfach höher, weil die Menschen halt dumm sind. Ich keine Ahnung. Ich bin auch dumm. Also was weiß ich. Aber wenn du diese Dokumente in unterschiedliche Klassifizierungen machst. Dann diskriminiere ich. Vor allem, wenn die dann noch nach Rangordnung freigeschaltet werden. Ja, das, was wir jetzt hier natürlich rausgelesen haben, ist Fazit: in den Reaktionen auf Rassismuskritik äußern sich Abwehrverhalten und Bagatellisierung. Die haben nicht eine andere Meinung, ne? Die wehren ab und bagatellisieren. Ja, vor allem die Abwehrhaltung kommt von Menschen, denen Rassismus unterstellt wurde, das aber nicht sein wollen. Wenn du zu einem echten Rassisten sagst, du bist rassistisch, dann sagt er, ja, zu Recht. Was glaubst ja, du? Siehst sowas, genau. Also, der wird es dann nicht, der wird sich dann nicht angegriffen fühlen, sondern er wird sagen, ja, natürlich, klar. Genau. Das ist auf jeden Fall das, was sie halt schreiben. Denn die Reaktionen gegenüber Rassismus sind unterschiedlich. Sie sind externalisiert, aversiv oder verteidigend. Die Daten zeigen, dass bei der Hälfte der Bevölkerung Reflexe der Abwehr und eine damit einhergehende Bagatellisierung von Rassismus zu beobachten sind. Fast jede zweite Person deutet Kritik gegenüber Rassismus als Einschränkung der Meinungsfreiheit und damit als Habituskontrolle. Betroffene von Rassismus werden ebenso viel als überempfindlich und zu ängstlich betrachtet. Ja, das sind die schönen Bullet Points. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, dass wir den Kram jetzt demnächst bei Demokratie leben, Förderprogramm, um das zu ändern. Ja, genau, ich wollte eine Empfehlung steht da drunter. Sämtlichen ne? Medien rechts und links um die Ohren gepfeffert kriegt. Ne? Weiter kommuniziert, erklärt, medial begleitet. Faktencheck. Ja, ja. In das Wissen der Allgemeinbevölkerung getragen, ja, sicher. Also mehr Geld im Prinzip und auch dauerhaft. Jetzt haben wir das antirassistische Potenzial. OMG. Ja, bist du bereit, einer antirassistischen Organisation Geld zu spenden, an einer Demonstration oder Protestaktion gegen Rassismus teilzunehmen, bei einer Unterschriftensammlung gegen Rassismus unterschreiben, im Alltag rassistische Sprache oder rassistische Aussagen widersprechen? Also die Leute sind dazu bereit, ihre Mitmenschen zu nerven, verbal, tatsächlich mit ihrem Namen dazu stehen will aber niemand, dass man den Blödsinn macht. Aber auch für Demos fehlt dann noch mehr das Interesse und Geld ist es natürlich niemandem wert. Also finde ich ganz interessant. Ja, dafür kriegen sie ja Steuergeld jetzt. Und dafür kriegen sie jetzt Steuergeld, weil die Leute, die betroffen sind, das denen auch nicht wichtig ist. Es gibt ja auch keine Großverdiener in Minderheiten und so, die da locker mal 50.000 Euro spenden können. Und das die nicht juckt. So, das gibt's gar nicht. Das existiert nicht, weil wir nur institutionellen Rassismus haben und die alle arm sind. Ja, Rassismus schadet der Gesellschaft und mobilisiert antirassistische Potenziale. Und das ist natürlich gut, weil kämpfen. Der Staat ist strukturell rassistisch. Bekämpf ihn. Gesponsert von einem Dezim-Institut mit Steuermitteln. Lese ich hier raus. Oder sehe ich das falsch? Ist so ein leichter kognitive Dissonanz. Immer mehr Rassismus, aber antirassistische Potenziale werden durch immer mehr Rassismus gefördert. Also, ja, ich meine, ein Schelm, wer dabei denkt, dass solche NGOs bei einer tatsächlich stattfindenden Lage von Rassismus mehr Zulauf bekommen und mehr Fördergelder bekommen. Ich meine, wenn es keinen Rassismus gäbe, wären die Leute arbeitslos. Das ist jetzt ein bisschen hart formuliert, aber ne? Gesellschaftliches Engagement ist eine Sache, aber ne, mit diesen Fachvokabeln um sich greifen, werfen und halt nicht intentionalen Rassismus, echten strukturellen Rassismus und diese ganzen Sachen. Ja, Leute mobben, die die neuen Sprachregeln nicht kennen, darauf haben viele Lust, tatsächlich das Problem beseitigen, sich mit dem Ronny Neonazi von der Straßenecke zu prügeln, darauf hat wahrscheinlich niemand Lust. Also, ja, also, so sieht es dann aus, also, würde ich behaupten. Ja, wobei der Neonazi in die Ecke, der sich offen zu erkennen gibt, der wird ja gesellschaftlich auch geächtet. Ja, eben. Ja, das ist ja der Fall. Das ja auch in Ordnung so ist. Ja, aber ja. Ja, und die wunderbare Amadeo-Antonio-Aufstellung, wo sie ja hier rechte Gewalt überall reingelesen haben, weil nicht überall, aber in Sachen reingelesen haben, wo die von der Behördenseite nicht reingelesen worden sind. Vor allem die Amadeo-Antonio-Stiftung hat damals auch nicht irgendwie kommuniziert, dass sie jeden einzelnen Fall nachrecherchiert haben und die Leute kennen oder so eine Scheiße, sondern die haben das halt einfach mal so rausgerotzt. So irgendwelche random Polizeiberichte zusammenstellen und sagen, das sind alles Opfer von Kriminalität aus Hass gegenüber Schwaben. Ja, ich glaube, begründet hatten die das halt insofern halt schon, wenn sie dann irgendwie gesagt haben, so ja, hier und da haben sich zwei Leute gestritten, und der eine war irgendwann mal in einer Kameradschaft oder irgend sowas. Oder irgendwer behauptet, der und der hätte irgendwie da und da mit dem und dem irgendwas gemacht oder so. Und deswegen muss das ja dann halt recht sein, ne? Also. Ah, okay. Ach, das Center for Intersectional Justice. Fantastisch. Ja, ich finde die klasse. Ja, ich genau. Einfach nur, weil du, wenn du die beobachtest, halt weißt, wie richtig professionelle, ordentlich geschulte Ideologen vorgehen, die als geschlossenes Netzwerk auftreten, um Stimmung zu machen für ihre Sache. Robin DiAngelo, White Fragility. Fantastisch. Das habe ich sogar zweimal gelesen. Einmal, weil ich es vorgestellt habe und einmal, weil ich es nochmal vorstellen wollte und die Hälfte wieder vergessen hatte. Ich werde es aber nicht ein drittes Mal lesen. Ich mache das nicht. Ich keine Ahnung. Das heißt das. Da bist du zu fragile für wahrscheinlich. Ja, ich schaffe das nicht. Vor allem das White Fragility, das kommt ja auch so vor wie so ein Kurs in so einem Pyramidenschema, wo du irgendwie Schmuck an andere verkaufen musst. Das ist, glaube ich, eine gute Beschreibung, ja. Provision verdienst, nur halt, dass es halt um Erbsünde und Schuld und du bist schlecht, weil du weiß bist, geht. Also was ist ja hier auch super, das Integrationsparadox, warum gelungene Integration zu mehr Konflikten führt, ganz bestimmt. ohne das gelesen zu haben, Aladdin. Ganz bestimmt. Ja, wenn Ehrenmord zum Beispiel runtergeht, dann führt das zu Konflikten mit der Mehrheitsgesellschaft. Wahrscheinlich. Ja, hier Frau Vorotan wird auch selber zitiert. Ach, für die Bundeszentrale für politische Bildung schreibt ihr auch schon, super. Postmigrantisch, hat nicht sowieso jeder vierte oder jeder dritte in Deutschland Michel Migrationshintergrund. Foucault, wunderbar, Michel Foucault. Ja, bester Mann. Michel Foucault hat mal bei einem Brief mit unterschrieben, wo es darum geht, dass Erwachsene Kinder ficken dürfen. Dass in Frankreich das aufgelöst wird, dass Erwachsene nicht mit Kindern ficken dürfen. Da hat er mal mit unterschrieben, weil es ja Unterdrückung der Mehrheitsgesellschaft ist, gegenüber sexuellen Minderheiten und so ein Blödsinn. Er ist ein sehr guter Philosoph. Also, muss man gelesen haben. Bell Hooks. So klug wie der ist. Bell Hooks. Nicht zynig. Ja, würde mich auch mal interessieren, wie viel qualitative Forschung da wohl drinsteckt. In diesen ganzen Links. Da bestimmt einiges. Ich meine, der Foucault, der hat ja auch keine unumstößlichen Wahrheiten aufgeschrieben, soweit ich weiß. Sondern mehr so seine Theorien, oder? Rummelsberger. Oh, von SPD wird auch zitiert. Mehr Fortschritt wagen. Okay. Ja, das war der Koalitionsvertrag. Wie kann man Wolfgang? Ach, der Herr Zick. Ja. Den kennen wir ja auch. Ja, nochmal Zick. Zwei Stück nur. Ja, fantastisch. Drei, vier, nee. Sehr gute Broschüre. Oh, ja, vielsagend. Ja, was man so macht, ne, um die Berechtigung für den weiteren Erhalt von Kohle so aufrechtzuerhalten. Tja. Dezim. Was haben wir denn jetzt hier? Das war von Price. Die Rangliste der Pressefreiheit. Ja, Reporter ohne Grenzen geben ja jedes Jahr ein neues Barometer raus. Wie steht es um die Pressefreiheit weltweit? Ja, Deutschland ist natürlich immer ziemlich weit oben bei der Rangliste. Wir sind derzeit auf Platz 16 von 180 getesteten Ländern. Allerdings waren wir im Vorjahr bei Rang 13. Und begründet wird das von Reporter ohne Grenzen. Das ist in Deutschland, die Anzahl der gewaltsamen Angriffe lag mit 80 verifizierten Fällen so hoch wie nie seit Beginn der Dokumentation im Jahr 2013. Letztes Jahr waren es 65 Fälle. Die meisten der Angriffe hätten sich ereignet bei Protesten des Querdenker-Spektrums gegen Corona-Maßnahmen. Medienschaffende wurden bespuckt, getreten, bewusstlos geschlagen. Okay. Betroffene klagen häufig über mangelnde Unterstützung durch die Polizei. Zudem wurden 12 Angriffe der Polizei auf die Presse dokumentiert. Das ist 12 dokumentierte Angriffe von der Polizei. Okay. Natürlich, Druck auf Journalisten steigt. Auch jenseits von Versammlungen wurden Medienschaffende 2021 attackiert. Zu Hause im Gerichtssaal in Fußballstadien. Ja, dann kommen wir zum staatlichen Sektor, neben den Angriffen durch Polizei, die dokumentiert sind. Auf der Ebene der Gesetzgebung kritisierte Reporter ohne Grenzen den mangelnden Schutz von Journalistinnen und Journalisten sowie ihrer Quellen. Mhm. Bei der Cybersicherheitsstrategie der Bundesregierung. Ja, weil wir ja die Ausweitung der Befugnisse kennt ihr ja, ne? Staatstrojaner beispielsweise, oder dass man Quellenschutz unter gewissen Umständen aussetzen darf, und richtig anordnen kann. Spyware wird ja benutzt von Strafverfolgungsbehörden und dann Presseanfragen an die Regierungsorganisationen oder Institutionen werden nicht so beantwortet, wie es gesetzlich eigentlich vorgeschrieben wäre. Es gibt da Verzögerungen. Das ist das Hauptinstrument, was genutzt wird, dass einfach die Sachen, wenn sie aktuell sind, dass die Auskunftserteilung so lange verzögert wird, dass das Thema dann halt niemandem interessiert und die Journalisten dann ja die heiße Story nicht mit staatlichen Quellen belegen können. Ja, deswegen kann man immer ein bisschen kritisch sein, wenn man eine tagesaktuelle Geschichte hat, wo dann über Informationsquellen aus Regierungskreisen geredet wird. Ja, und dann haben wir natürlich den sich konsolidierenden Pressemarkt in Deutschland, dass halt immer weniger Firmen und in immer weniger Interessengruppen auch den Pressemarkt konsolidieren. Gerade bei den Tageszeitungen ist das halt schon seit Jahrzehnten ein Thema. Aber alles gut in Deutschland. Keinerlei Probleme. Freiheitlich-demokratische Ordnung und so. Ja, natürlich haben wir hier nicht so eine schwierige Situation wie beispielsweise im Nahen Osten. Der ist generell neben einigen südostasiatischen Staaten sehr weit unten beim Rang der Pressefreiheit. Aber gut, ich meine, da reden wir über autokratische Staaten. Da gibt es einfach Pressefreiheit als Konzept schon mal generell nicht. Und von irgendwelchen Kriegsgebieten braucht man gar nicht zu reden. Ne? Hongkong ist auf Platz 148 runtergerutscht, was ich persönlich krass finde. Die waren früher halt auch immer im oberen Viertel zumindest. Und das ist aber heftig, dass sie so weit runter sind. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, aber gut, ich meine, Hongkong gehört ja zu China. Ja, klar. Was soll man dazu sagen? Ja, also macht Sinn. Aber trotzdem, dass die der Einfluss von China mittlerweile so stark da ist, das meinte ich. Das hatte ich nicht ganz so auf dem Schirm. Also. Ja, also gut, ich meine, China ist auf Platz 175 selber. Hongkong ist separat aufgeführt, 148. Ja, ich meine, was haben wir da? China 175, Myanmar 176, Iran 178, Turkmenistan 177, Eritrea 179 und ja, Nordkorea 180. Wer hätte es gedacht? Ja, aber sehr schade für Hongkong. Und generell wird gesagt, okay, von 180 Ländern haben wir nur eine, in Anführungszeichen, gute Lage in 26 Ländern, wozu Deutschland dann natürlich auch zählen würde. Zufriedenstellende Lage 27 Ländern und alles andere ist nicht viel mit Pressefreiheit. Da kann man dann sich nur noch drüber streiten, okay, werden die Journalisten gefoltert oder direkt umgebracht? Ne? Oder verschwinden sie einfach? Das ist ja das Problem in Hongkong. Da gab es ja auch die Proteste dagegen, wenn halt Reporter angeklagt werden, weil die irgendwelche Staatsgeheimnisse verraten haben wollen oder über Polizisten oder andere staatlichen Behörden ausländische Propaganda berichtet haben sollten, dann wird denen teilweise ja gar nicht bei der Prozesse in Hongkong gemacht, sondern die werden nach Festlandchina quasi überwiesen und da wird denen der Prozess gemacht. Das heißt, wenn man es ganz genau nimmt, ist die Lage in Hongkong noch sehr viel schlimmer als, also Rang 148 ist tatsächlich noch gut gemeint. Wenn man sich die tatsächliche Lage vor Ort anguckt, ja. Und das bei den Problemen, die wir hier schon haben, oder ist das denn, sind da so Sachen wie YouTube-Löschungen sind da nicht mit eingeflossen oder was oder doch? Das wird da, es geht nur um angestellte Journalisten und freie Reporter von Mainstream-Medien. Also die Podcaster oder irgendwelche Freischaffenden werden nicht explizit genannt. Und das ist halt auch schwierig, in bestimmten Ländern davon zu sprechen, wer zählt denn jetzt als Reporter und wer nicht. Wenn wir beispielsweise über Russland reden, da wird es ja viele Leute geben, die sagen, okay, jemand, der beim russischen Staatsfernsehen angestellt wird, zählt ja als Reporter, weil, ne, oder nur irgendwelche Aktivisten-Reporter. Das ist eine sehr schwierige Einschätzung. Aber man sollte das auch nicht allzu ernst nehmen. Ja, gut zu wissen, aber ne, wer dazugehört und wer nicht. Das wollte ich auch dazu sagen. Es sind sehr schwammige Kriterien bei der ganzen Sache. Aber es geht halt hauptsächlich um staatliche Repressalien und dokumentierte Gewalt gegen Reporter. Ja, aber wie gesagt, irgendwelche YouTuber oder sowas werden da nicht drunter fallen. Und Comedians wahrscheinlich auch nicht. Die zählen ja auch nicht als Reporter, aber da passiert ja auch einiges. Ja, wie dem Dave Chappelle, der hat darüber Witze gemacht, dass die LGBTQ-Regenbogen-Koalition manchmal keinen Spaß versteht und wurde dann von einem Transmann auf der Bühne angegangen. Also, oder von einem aber aus Spaß oder was, ja? Vermuteten Transmann. Nee, nicht aus Spaß, sondern so, um ihn tatsächlich halt anzugreifen. Ich dachte, der wollte jetzt beweisen, dass sie doch Spaß verstehen oder so. Okay. Nee, der hat den halt attackiert da, ne? Also, ja, schon klar. Und sobald ich das verstanden habe, hat er auch ein Messer dabei gehabt. Okay. Ah, vom Messer? Im Artikel hatte ich nichts über Messer gelesen, aber es kann natürlich auch sein, dass es der Spiegel, dass das Detail halt spiegelmäßig weggelassen wurde, weil Gründe. Triggert. Messer triggern. Ja, was ich halt auch gehört habe, ist, dass viele Leute das jetzt schon verglichen haben mit dieser Will Smith-Geschichte, so nach dem Motto, dass das halt irgendwelchen Verrückten jetzt, also nach dem Motto, ja, wir kloppen uns jetzt einfach auf die Bühne so, wenn irgendwas nicht sagt, was uns nicht gefällt, dann kloppen wir uns halt mit denen. Ja, vor allem, weißt du, so Witze machen und das mit dem Wort lösen, das ist halt ein unglaublich zivilisierender Akt. Und einfach nur dieses, ich greife jetzt mal den an, der Blödsinn sagt. Das ist halt, also wenn du wieder körperlich wirst, während jemand einfach nur Worte benutzt, das ist halt ein richtiger zivilisatorischer Rückschritt. Also das hat nichts mit Vorankommen, selbst wenn es deine geliebte, geschützte Opfergruppe ist. Es ist trotzdem nicht Vorankommen, es ist ein Schritt zurück in Sachen Zivilisation. Also. Ja, im Chat sagt auch gerade jemand, ja, dein Messer, das wie eine Pistole aussah. Das hatte ich nämlich auch gehört. Warum zur Hölle stellt man so einen Scheiß überhaupt her, ein Messer, was wie eine Pistole aussieht? Keine Ahnung. Oder oute ich mich jetzt hier als jemand, der keine Waffen braucht? Ja, also dieses Veranstaltungsding, was wir da haben in Los Angeles, das ist auf jeden Fall so ein Freiluftgelände. Und ja, deswegen wird da wahrscheinlich nicht so viel kontrolliert geworden werden. Das ist wohl auch bekannt dafür, dass man da seinen eigenen Schnaps mitnehmen kann und so. Also es ist wohl relativ offen gehandhabt da. So Hollywood Bowl. Wo der Chappelle jetzt irgendwie mehrere Nächte irgendwie auftritt. So warte, da kannst du deinen eigenen Schnaps mitnehmen. Ja. Das heißt, ich kann mich dann mit einer Flasche Uso, eisgekühlt und einem Strohhalm, der leider nicht mehr aus Plastik ist, hinsetzen und einen guten Abend haben. Da ist die Welt noch in Ordnung, aber jetzt vielleicht nicht mehr. Ja, wobei bei Dave Chappelle, ich keine Ahnung, ich habe das neulich mal auf Twitter gesagt, ich meine, dass US-Comedy als Ganzes einfach nur auf Loser-Klasse abzieht und Loser-Mindset rechtfertigt. Ich will damit nicht sagen, dass sie ihren Humor ändern sollen, aber es ist oftmals eine Entschuldigung für Scheitern, die als Humor verkauft wird. Also ist zumindest meine bescheidene Meinung, egal. Ein Vorteil auf jeden Fall. Ja, genau. Ja, aber die ganzen Low-Performer, Ebel, wie ich, die brauchen doch auch ein bisschen was. Besser zu ein bisschen Wärme. Nein, also du. Nee, aber bei amerikanischem Humor achte mal drauf. Es geht jedes Mal darum, dass das entschuldigt wird, dass du dich nicht anstrengst und nicht an dir arbeitest und dass es in Ordnung ist, dass du es verkackst. Ja, so, das brauchen wir aber, wir Loser brauchen das. George Carlin, this is the elite, they control everything, you can vote for Democrats or Republicans, ja, it's all the same, they're rich. Der ist ein bisschen durch, ja, das habe ich ja damals auch nicht, da gibt es ja von Random Cam dieses eine Video, was richtig klasse ist, wo er diesen ganzen Feminismus-Ansichten von dem Carlin da halt zeigt und der war schon ganz schön heftig drauf, der Typ, also... Ja. Mit diesem Ding von wegen, die Frauen sind einfach die besseren Menschen und so quasi. Ja, Aber das ist aber auch für jemanden wie George Carlin, um überhaupt in die hohe Position zu kommen, die, in der er ist als erfolgreicher Mensch, kann er ja nicht sozusagen den Humor schaffen, der interessant ist, sondern nur auf das abziehen, was innerhalb der Gesellschaft verbreitet ist. Soll heißen, dass per se der Typ nicht selber wirklich per se daran schuld ist, an dem, was er erzählt, sondern dass einfach das ist, was bei der größtmöglichen Masse am ehesten zieht. Also, wisst ihr, was ich meine? Diese Wechselwirkung. Also. Ich meine, der Carlin hat sich ja auch immer selber beschwert. Einer seiner bekanntesten Sprüche war ja so: Ja, am liebsten will ich mich einfach nur hinsetzen und darüber lachen, wie sich die Welt selbst zugrunde richtet. Jetzt einfach mal freihändig übersetzt. Mhm. Also, und der war halt auch immer sehr zynisch drauf und. Ja, und zynisch ist halt auch immer gerne selbst überhöht. Ich bin so klug, alle anderen sind dumm. Hahaha, ha, ha. Wenn ich der Präsident wäre, wird es Regenbogen und Lotteriegewinne für alle geben. Ja, der Zyniker hat immer recht oder so, ne? Ja, genau. Und vor allem zynisch zu sein, ist auch ein sehr einfacher Weg, intelligent zu erscheinen, ohne dass man intelligent ist, weil man einfach nur ein bisschen Negativität und Kritik vorträgt. Also. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade an Böhmermann denken muss. Kommen wir nun zum Jugendpsychiater über Transidentität. Es ist hip, trans zu sein. Ich würde euch definitiv empfehlen, euch das Archiv zur Seite notieren und den Artikel in Gänze zu lesen. Den hat der sehr geehrte Herr Marsaffe eingereicht und ich habe mir den Inhalt durchgelesen. Ich bin deswegen sehr wütend geworden, weil mir dieses Thema Hormone an Minderjährige geben, das sind für mich Menschenexperimente von schlechten Menschen in meinen Augen, die es nicht gut meinen, die in meinen Augen ihre Kinder misshandeln oder wollen, dass andere Kinder misshandelt werden. Und er ist halt ein Experte, der halt Transsexuellen wirklich hilft, zu schauen, ob das was ist, was sich verwechselt oder sich nicht verwechselt, weil es auch häufig so ist, dass der Wunsch, das andere Geschlecht zu sein, oftmals auch nur einfach ein Zeichen ist, dass man später sich fürs selbe Geschlecht interessiert und nicht fürs andere Geschlecht. Plus ist es auch so, dass du hast doch auch die Butch-Lesbien, so eine Mannsweiber, die halt lesbisch sind, aber die halt so ein männliches Auftreten haben. Das ist auch eine Klasse, die halt sozusagen transgendert wird. Und das hat er jetzt nicht erwähnt, aber einfach die sachliche, ordentliche Auseinandersetzung von jemandem, der das studiert hat und tagtäglich in der Praxis anwendet, mit dem Vergleich zu, was die extremen Aktivisten den Leuten versuchen einzureden, dieser starke Kontrast, ich weiß nicht, mich hat der richtig wütend gemacht. Und da bin ich sogar halber stolz darauf, dass die Taz es geschafft hat, sowas abzudrucken. Also. Ja, die haben auch ordentlich Gegenwind bekommen, auf jeden Fall, der Feddersen und die Dame. Von der Dame hatten wir letztens einen Artikel, der ganz unterirdisch war, die das Interview mitgeführt hat, aber es tut ja eh nichts zur Sache. Und ja, also dieser Jugendpsychologe ist ein Grünwähler, Grünstammwähler. Psychiater, Psychologen ist eine Ausbildung, die ist 3, 4 bis 5 Jahre. Psychiater ist 15 Jahre Ausbildung. Ja, okay, Ebel. Danke. Ja, das sind zwei verschiedene. Also ja, ist gut. Okay. Ich bin froh, dass du wieder bei uns bist. Ja, ist schon okay. Ich meine, das psychologische Krankheitsbild von Genderdysphorie, hier Geschlechterdysphorie genannt, okay, hab's wahrscheinlich noch nicht oft genug auf Deutsch gelesen, das ist ja eine ernsthafte Sache, aber normalerweise werden die Personen dann über Jahre psychologisch begleitet und bis das wirklich ordentlich diagnostiziert werden kann. Und es gibt halt die Fälle, wo Leute vorschnell handeln und halt denen empfohlen wird, ja, sie müssen jetzt schnell handeln, bevor das Kind in Stimmbruch kommt, weil dann kann man es ja nicht mehr wieder zurückdrehen und solche Sachen, die dann halt so einer langfristigen Therapie, um erstmal das Krankheitsbild diagnostizieren zu können, im Wege steht. Ja, das ist. Ja, ich möchte hier noch mal ein paar Sachen daraus vorlesen, aus dem Artikel, was wirklich extrem wichtig ist. Also, Frage, Sie sagen, Trans ist Mode. Antwort von dem Psychologen. Er sagt, Ich würde eher von einem Zeitgeistphänomen sprechen. Trans ist offensichtlich eine neue Identifikationsschablone, für die es einen gesellschaftlichen Empfangsraum gibt. Ja, ist genau das. Ja, es ist ein Modetrend. Das ist genauso wie das in den Ja, und 70er auch Jahren in den. Identifikationsschablonen, das ist diese ganze Scheiße mit euren dämlichen Pronomen in der Bio und die Leute sind wie besessen davon, ne, dass jetzt irgendwie alle Welt irgendwie auf einem Spektrum sich befindet. Nee, also. Ja, es ist einfach eine Modeerscheinung, die halt wortwörtlich dazu führt, dass Menschen sich verstümmeln und später Selbstmord machen, weil irgendwelche Leute, die ideologisch und aktivistisch den Schuss nicht gehört haben, den Leute Scheiße einreden. Ja, da sowas Also. hier. Ich möchte einen Fall schildern. Mir ist ein Kind biologisches Mädchen überwiesen worden. Die Mutter hat selbst eine psychische Erkrankung. Bei dem Mädchen stellte sich heraus, sie hat nicht nur ein Problem mit Geschlechtlichkeit, sondern auch eine soziale Phobie und eine Depression. Und von Anfang an hatte ich bei der Mutter das Gefühl, dass sie schwer sexuell traumatisiert ist. Sie hat das auch bestätigt. Aus unserer Erfahrung in der medizinischen Literatur bekannt, wissen wir, bei Müttern, die selbst sexuell traumatisiert sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass deren Kinder eine Geschlechtsdysphorie entwickelt, deutlich höher. Ja, und das ist jetzt irgendwie alles egal, jeder wie er will. Wir machen ein bisschen Pride, Problem gelöst. Hier sind Medikamente. Oder Ja, was? das stimmt natürlich, dass man damit auch so diese, also wirklich, wirkliche Probleme sozusagen wegredet oder wegmacht, einfach dadurch, dass man es irgendwie im Gesetz wegstreicht oder so. Das ist Und natürlich das größte Problem dabei. vor allem, was auch in dem Artikel raussticht, ist, dass du ohne eine Diagnose auch keine Behandlung durch die Krankenkasse erhältst, sondern das dann einfach privater Unfug ist, den du selber zu bezahlen hast. Und dass deswegen sozusagen diese Entstigmatisierung Transgenderism oder BZW Gender Dysphoria nicht mehr im DSM-Katalog der psychischen Erkrankungen aufzuführen, wird halt dazu führen, dass du durch die Krankenkasse das einfach nicht mehr bezahlt bekommst. Also, und der nächste Punkt ist, wenn ich mich selber identifizieren darf, dann würde ich mich gerne als Alpha-Male identifizieren und Testosteron bekommen und mich dann den ganzen Tag dopen und dann transitione ich von Normal-Male zu Alpha-Male. Weil wenn man sich einfach random umentscheiden darf, was man denn sein möchte, dann hätte ich das auch gern mal. Zumindest mal ein halbes Jahr, um zu gucken, was dann passiert. Sein Alltagstest, ja. Ja, ich, nein, aber Okay. ihr wisst, was ich meine, weil wo ist denn der Unterschied zwischen dann jemandem, der random Doping betreibt und jemand, der sich random mit Hormonen vollballert? Ja, aber dann wirst du toxisch, ey. Ne? Ja. Dann bist du richtig toxisch. Dann bist du zum Superpatriarchen. Das ist dann deine Bösewicht-Origin-Story. Genau. Er war ein normaler Mensch und Familienvater. Eines Tages. Ja. Ja, es ist in bestimmten Szenen hip, trans zu sein, sagt er hier. Und davon fühlen sich in allererster Linie weibliche Jugendliche angesprochen, die einen sexualitätsbezogenen inneren Konflikt haben oder unter den gesellschaftlichen Rollenklischees oder Schönheitsidealen leiden oder solche, die sexuell traumatisiert sind. Und an so einer Stelle, da denke ich mir, Jo, das ist so diesen extrem. ganzen Funkscheiß, wo solche Sachen da ja auch ständig thematisiert werden, so in dieser Richtung. Das ist schädlich. Die sollten diesen Dreck definitiv unterlassen. Ja, definitiv, ja. Also. Ja, weil das ist hier, das in den Medien berichten Vorbilder euphorisch über ihre angeblich unkomplizierte medizinische Transition. Es wird so getan, als sei mit der Durchführung einer Geschlechtsanpassung das Paradies auf Erden erreicht. Dabei sind sie ein Leben lang abhängig von einer Hormonersatztherapie. Ja. Ja, es ist auch so, dass in der Behandlung von der Dysphorie, Geschlechterdysphorie, dass die Umoperation der letzte Schritt ist, nachdem alle anderen Behandlungsmöglichkeiten versagt worden sind, was man dann macht, sozusagen als wirklich letzten Schritt und der auch nicht empfohlen wird. Und es gibt auch selbst Transmenschen, die die Geschlechtsumwandlung durchgeführt haben und die mittlerweile Advokaten der unblutigen Transformation sind, also wo nicht dran rumgeschnippelt wird. Weil das Ding ist einfach, du hast eine verdammt hohe Selbstmordrate und die wird halt durch die Operation nicht besser, sondern es gibt Studien, die danach aussehen, dass es dadurch sogar noch schlimmer wird. Also ja, ist alles nicht so einfach und halt gerade auch das mit den Kindern Pubertätsblockern zu geben, wenn das ein männliches Kind ist und das ein Weibchen werden möchte, dann wachsen die Genitalien nicht groß genug, dass man die umformen kann. Und dann ist auch sozusagen die Umwandlung später zweifelhaft, ob man genügend Gewebe dafür findet, dass das überhaupt dann halbwegs funktioniert. Und in der Regel ist es halt auch ein Freifahrtschein in die Depression. Also starke Depression, klinisch, wo man klinisch behandeln muss. Und deswegen ist es einfach das Thema dieses Jahr, sei mal nicht so... hat man nicht so viele Vorurteile? Nee. Wir sprechen hier von Menschenexperimenten. Wir wissen nicht, was wir genau machen. Medizinisch-ethisch ist es bei Kindern absolut fragwürdig. Und bei Erwachsenen ist es auch sozusagen das letzte Mittel in der Behandlung. Und man probiert sehr viele Sachen vorher und muss lange in Behandlung, bevor man überhaupt erstmal Hormone verschrieben bekommt. Und auf der anderen Seite gibt es dann irgendwelche random Internetseiten, Online-Pharmacy, wo du nach einem Selbsttest auf Tumblr dann dir dort Sachen bestellen kannst. Und der einzigste Grund, warum die mittlerweile auch bei Kindern sozusagen Medikamente anwenden, ist aus Furcht, dass diese Menschen erst ohne medizinische Aufsicht dann random im Internet bestellen. Und von den Leuten, die Detransitioning betreiben, tun 50% ihren behandelnden Arzt nicht informieren, dass das, was durchgeführt worden ist, dass die das wieder rückgängig machen wollen. Und einfach mal mit dem Hormonhaushalt spielen, also mein Steroidbeispiel von vorher ist auch völlig geisteskrank, einfach mal andere Hormone dir zuführen, das hat eine permanente kognitive Verhaltensänderung, Gehirnstruktur, deine Körper, deine Organe, alles wird anders. Das ist nicht einfach nur so, oh, ich bekomme jetzt meine Hormone und fühle mich besser und alles ist gut. Nee. Das ist ziemlich heftiger Scheiß. Ja, im Chat wird gesagt, das ist eine Androgenrezeptor-Hypersensibilität dann. Ja. Ja, nochmal zurück. Glaub das jetzt einfach mal. Also, ich fand das auch sehr interessant, dass er quasi sagt, dass diese Mädchen, die diesen Transwunsch formulieren, meistens keine Erfahrung mit Masturbation haben und quasi ihren. Ja, die Orgasmusfähigkeit vor allem im Rahmen soziosexueller Kontakte ist für Mädchen eine größere Herausforderung als für Jungen. Und er sagt auch, dass es mit Anorexie in Verbindung Gut, steht, sexuelle ja, Konflikte genau. oder solche Sachen. Und das ist genau dieses Ding, was die auch heutzutage irgendwie alles abtun würden, so nach dem Motto, ja, früher haben die auch gedacht, Hysterie bei den Frauen und so weiter und so fort, ne, wenn ihr euch da noch erinnert. Das ist ja auch so ein Ding, was immer wieder rausgegraben wird. Früher waren wir so rückständig, wir haben irgendwie gesagt, dass wenn die Frauen irgendwie durchdrehen, dass es dann daran liegt, dass die keinen Orgasmus haben oder so. Tja, naja, also... Ja, wortwörtlich, das ist ein Problem. So ganz also, egal zu sein, scheint das ja nicht. Also, aber es gab zur damaligen Zeit, wo das auch Hysterie mit Orgasmus behandelt worden ist, auch ein paar übereifrige Ärzte, die gesagt haben, die Behandlung führe ich selber durch. Machen Sie sich bitte untenrum frei. Also sowas gab es auch. Das, ja. Ja, ich meine ja nur, also dass man da wieder hin zurückkehrt. Ich vergleiche das ja jetzt nur mit diesen Sachen hier, weil sowas hört man ja normalerweise auch nicht. Das ist auch wieder so ein Ding, wo halt ein Tabu irgendwie drauf liegt. So nach dem Motto, nee, wir geben einfach den Leuten einfach Medikamente und so Zeug ist doch gar kein Problem. Und anstatt, dass man sich erstmal mit Dingen befasst, die ja jetzt ohne weiteres möglich wären. Na, also, dass die Leute da mal ein besseres Verhältnis zu ihrem Körper entwickeln. Ja, und vor allem, man guckt erst nach dem Verhältnis, dann geht man sozusagen auf mögliche psychologische Probleme ein, die vorhanden sind oder die man vermutet. Wenn das auch abgehakt ist, dann macht man ein Probejahr, im anderen Geschlecht zu leben. Ja, das sagt er ja auch. Nach dem Probejahr bekommt man erst die Hormone. Und Internetapotheke kann das halt unterbinden. Das, was halt an Vorlaufzeit von mehreren Jahren eigentlich halt notwendig ist, einfach, um den Menschen nicht random einen Schaden zuzufügen. Also. Ja, das ist auch, es heißt, die Transitionierten sind psychisch gesünder. Und er sagt dazu, die Behauptung gründet sich auf Befragungen, bei denen es aber eine Stichprobenverzerrung gibt, dergestalt, dass negative Verläufe gar nicht publiziert werden. Da hat niemand ein Interesse dran. Punkt. Ist ja auch schon mal ein Hammer, ne? Also dieses ganze Hippie-Pura, ich erinnere da noch mal dran, wir hatten das letzte Woche oder vor 2 Wochen dieses Regenbogenportal, vor 2 Wochen, glaube ich, wo das ja auch alles so drin stand, ja, hier Pubertätsblocker und so, wo sie das ja dann so hingeframed haben, dass wenn die Leute da irgendwie detransitionieren, dass das ja nur an dem Druck der Gesellschaft liegt oder größtenteils an dem Druck der Gesellschaft dann liegt, dass sie sich unwohl fühlen. Und das ist halt immer das Ding bei denen hier. Also dass hier so ein Mann vom Fach, der sagt, dass es die Probleme der Leute selber sind und du hast diese ganzen Leute, die alle meinen, ja, nee, das ist die Gesellschaft und wir müssen einfach allen irgendwelche Mittel geben. Ja, random einfach Hormone verteilen und sagen, die Gesellschaft muss erwachsen werden. Das ist voll die gute Idee, aber das ist ja so, also jetzt überzogen dargestellt, aber das ist ja sozusagen die Kernthese der Aktivisten dahinter und der Ideologen. Also und es ist halt eigentlich alles gar nicht so witzig, wenn man das halt komplett durchdenkt, dass halt die Leute, die tagtäglich damit arbeiten, halt eine andere Meinung haben, wie das, was jetzt im Parlament vorgeschlagen und eingebracht wird von den Grünen und der FDP. Wo man dann sich auch überlegen muss, aha, da ist eine Minderheit innerhalb dieser Debatte, die extrem auftritt und krasse Sachen fordert, deren Vorschläge, die schaffen es in den Bundestag und die Leute, die seit Jahrzehnten daran forschen und richtige Fachexperten sind, die werden überhört. Ah, total interessant. Ja, genau. Und genauso tiefgründig ist es aber in dem Gender-Geschwurbel auch. Hier habe ich mal nur so beispielhaft mitgebracht, beziehungsweise ist eben rausgekommen letzte Woche im Spiegel dieser lange Artikel, dieses Essay von Frau Silvester, die sehr viele Klischees übereinander haut, finde ich, und viel oberflächliches Wissen vermittelt, was man vielleicht, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat, schon weiß. Sie nimmt hier ganz bisschen eine Stellung für die Männer ein, aber nur ein bisschen eben. Und insgesamt, ja, ist das vielleicht gar nicht wirklich eine Empfehlung, aber vielleicht mal ein Hinweis darauf, was alles so für ein Schwachsinn veröffentlicht wird. In Riesenlänge. Und das wiederum auch natürlich im freien Web und nicht im Bezahlspiegel, nicht im Pay-Spiegel, wie sonst alles Mögliche. Gerade die langen Artikel, die ja immer hinter der Paywall verschwinden. Also solche Sachen werden immer nach vorne geschoben, veröffentlicht und so weiter. Ja, eine Verteidigung des Mannes ist diese Schrift jedenfalls nicht so wichtig. Ja, also die macht halt so einen Rundumschlag eigentlich zu allem, worum es was gerade ist mit alten weißen Männern und so weiter und so fort. Ne? Und Incel kommt auch natürlich, darf auch nicht fehlen. Ja. Und genau, hat alle Stichworte drauf. Und da sagt sie dann darüber, dass die ja in Amerika jetzt auch Schnittpunkte zu den radikalen Rechten hätten, wo ich dann mal sage, ja, das haben dann irgendwelche Journalisten geschrieben, aber... Ja, das ist kooperiert worden und sie hat es weitergetragen. Ja, genau. Ja. Also... Ja, und so läuft das dann eben, ne, mit solchen Daten. Ich hatte mir auch noch, so einen Gedanken gehabt, dass irgendwie ja diese Feministen, die tun immer so, dass wenn sie nicht rechnen könnten oder so, wenn sie irgendwelche Statistiken anfertigen, dann wissen sie ganz genau, was sie wo weglassen müssen, damit es einen entsprechenden Eindruck macht und so, ne. So, duselig sind sie dann auch nicht unbedingt. Ja, das weiß ich jetzt nicht so genau, wie sich das jetzt auf diesen Artikel hier bezieht, aber gut. Ja, gar nicht. Gar nicht wirklich. Okay, kommen wir nun zum Wohlfühlthema schlechthin. Alle halbe Jahre kommt es ja mal wieder auf und jetzt geht es ja auch bald um das Werbeverbot, nämlich Abtreibung. Uey. Sie jetzt auch, oder wie? Hat sich noch niemand einen Shitstorm abgeholt. Das ist einfach ein Spaß, der nie enden möchte. Dieses wunderbare Thema, wie ich es liebe. Und da wird auch so sachlich immer diskutiert. Und das hier ist ein Meinungsartikel von der Anna Schneider. Warum ich keine Mutter sein will, steht oben drüber. Und es beginnt halt eben auch damit, Aber das ist auch das, worüber sich viele Leute aufregen, weil sie sagt, Kinder sind Freiheitskiller, war, glaube ich, die Formulierung. Aber im Endeffekt, ja, also das kann man ja meinetwegen so sehen. Also sein Leben ein bisschen einschränken muss man oder ein bisschen mehr, wenn man sich um Kinder kümmern muss. Ja, aber das Es lässt sich trifft auf nicht. 3 bis 5 Kinder zu. Wenn du Ja. 1 bis 2 hast, dann ist das keine riesengroße Einschränkung, sondern halt dein biologischer Endzweck, warum du überhaupt lebst, und du bist halt deutlich zufriedener mit deinem Leben, weil das halt der Sinn ist, warum es dich gibt. Und wenn du sagst, mir ist halt was anderes wichtig, tust du halt für materielle Güter und irgendwelche abstrakten Titel einfach dein Ungeborenes verkaufen. Das kannst du gerne machen, aber okay, was weiß ich. Das wäre Ja, nur es mein sei ihr Cent. ja, sei ihr ja gegönnt. Und Ja, sei ihr gegönnt. sie zitiert da auf jeden Fall auch aus irgendwelchen schlauen Büchern, wo ich dann hier an die, wie hieß sie? Esther Vilar, musste ich denken, weil sie schreibt ja in ihrem Ach Buch, so. dass die Frauen die Männer ganz gerne in dem Glauben lassen, dass das so unglaublicher Verzicht ist, dieses Kinder großziehen, ne, damit die sich dann schön da abrackern. Für die Familie, so nach dem Motto, ja, hier, das ist ja hier meine Frau, die hat ja so viel aufgegeben und deswegen muss ich mich da auch drum kümmern, dass es ihr gut geht und so. Und da muss ich mich da auch richtig reinhängen, aber das sei dann auch im Endeffekt erst ab einer höheren Kinderanzahl so, das schreibt sie quasi auch in ihrem Buch. Wie hieß denn das nochmal? Der dressierte Mann, so hieß es Jo. genau. Und was meint sie dazu, hier die Anna? Ja, sie hat irgendwelche anderen Leute, die irgendwie meinten, dass das Muttersein nicht so toll wäre, wie man denkt oder so. Die da irgendwie Bücher Ja. drüber geschrieben haben. Ist ja Ist vielleicht okay. eine Frage von drin sein oder nicht drin sein. Ne? Ist auch eine hormonelle Geschichte. Da. Teilweise kann man sich da vielleicht doch ganz schön gut fühlen und ärgert sich, dass man sich vorher entgehen lassen hat oder sowas. Könnte ich mir vorstellen, weiß ich natürlich nicht richtig. Ja, naja, auf jeden Fall, wenn man so ein Kind halt erstmal hat, dann wird man es halt auch so schnell nicht los. Und es Das sind ist ja halt dann vielleicht auch nicht wichtig, alle ne? Kinder irgendwie so, ja, friedlich und Ja. freundlich. Auf Ja, oder lange Sicht. aufmerksamkeitsintensiv. Mit manchen hat man auch seinen Spaß und seine Ruhe oder so. Ja, also, na, das fand ich halt okay. Aber dann fängt es halt natürlich mit dieser Abtreibungssache an. Da kriegt sie dann halt den. Das ist hinter der Bezahlschrank, die meisten Leute werden das wahrscheinlich gar nicht gelesen haben, sondern nur den Anfang mit den Freiheitskillern. Ja. Und dann geht es um Roe versus Wade, ne? Das ist ja diese Entscheidung vom Supreme Court in Amerika, die da damals dazu geführt hat, dass alle Staaten quasi Gesetze machen mussten, um diese Abtreibung generell zu erlauben. Was so nicht stimmt, da gab es nämlich eine ganz andere Gesetzgebung und die hatte nicht den Hintergrund mit Schwangerschaftsabbrüchen, sondern mit, dass in verschiedenen Staaten außerehelicher Koitus unter Strafe gestellt war. Okay. Das hat dazu geführt, dass auch der Schwangerschaftsabbruch in allen Staaten quasi per Bundesgesetz festgelegt wurde. Vorher galt der Grundsatz, jeder Staat muss halt seine eigene Gesetzgebung machen anhand von diesen Leitlinien. Und es gab kein Bundesgesetz für. Und das ist auch der Grund, warum die ganze Sache jetzt zurückgefahren wird. Und dann wird einfach der Grundsatz eingeführt, jeder Staat muss ein Gesetz selber haben, Ja, es ist in dass Amerika ja sowieso Schwangerschaftsabbrüche generell erlaubt so. sind. Und dann gibt es nicht mehr ein Bundesgesetz und dann ist die Sache wieder gegessen. Das ist einfach nur politisches Theater. Midterms sind bald, ne? Kann ich auch noch Ja, was genau, das anmerken? war dieses Ding. Und dann ist es ja außerdem, haben die also diese ganzen Sachen, die sie da abgeleitet haben aus diesem 14. Verfassungszusatz, das ist halt auch jede Menge Lesen zwischen den Zeilen. Und das sagt ja auch nicht nur diese konservativen Leute da irgendwie. Es wird halt immer so dargestellt, als ob halt irgendwelche Bibelverrückten da. Ja, halt nur darauf warten, dass sie das endlich wegkriegen, weil es ihnen Dorn im Auge ist und so weiter und so fort. Aber diese Sache war wohl juristisch halt auch schwer angreifbar, also ziemlich, ziemlich gut angreifbar. Und das haben ja auch so Leute wie diese Ruth Bader Ginsburg, die ja da bei den Linken ganz groß im Kurs ist als feministische Richterin irgendwie. Von der gibt es da ja auch schon irgendwelche Aussagen dazu von vor Jahrzehnten, dass das halt ja, im Endeffekt man sich darauf nicht verlassen kann, weil es eigentlich gekippt werden kann, weil es halt ein bisschen zwischen den Zeilen lesen ist, diese Entscheidung. Und ja, jetzt war das halt so, dass sie da irgendwie so eine Opinion geschrieben haben, dass man das jetzt angehen könnte. Und das wiederum basierte wohl darauf, dass irgendwie Michigan oder so angekündigt hat, dass sie darauf klagen wollten. Und jetzt ist das irgendwie geleakt worden. Und da vermuten halt viele Leute, dass die Demokraten das jetzt wegen diesen Midterm-Elections da in Amerika jetzt publik haben wollten, damit die Leute dann halt aufgescheucht sind und das dann zur Wählermobilisierung irgendwie reicht und solche Dinge. Und das kann auch alles gut sein und so, aber es wird halt auch, es wird immer nur das rausgehauen und dieses Ganze drumherum und so. Zumindest in sämtlichen Artikeln, die ich dazu irgendwie in deutscher Sprache gelesen habe, war davon kein Wort in irgendeiner Art und Weise. Also es ist halt ja Grundrecht auf Abtreibung und das ist jetzt in Gefahr, bla bla bla, Konservative, bla bla bla. Und wir hatten ja auch vor einer Weile schon dieses Gesetz da in Texas, was da irgendwie war, was sie ja auch so hingedreht haben, so als ob da irgendwie der große Diktator irgendwas verkündet hätte oder der König oder so. Aber im Endeffekt sind das ja da irgendwelche gewählten Leute, die solche Gesetze dann machen, ne? Und wenn sie das nicht haben wollen, dann sollen sie halt andere Leute wählen. Also, ja. Und dann, ja, geht das natürlich, also wo ich auch direkt dran denken muss, also da ist es halt so, dass in Amerika die da in diesem Supreme Court also diese Verfassung irgendwie ausgelegt haben auf eine Art und Weise, die so ein bisschen zweifelhaft ist. Und das ist jetzt ein Problem, wenn ich mir aber denke, hier in Deutschland, ne, wo sich alle Welt immer darauf wartet und hofft und du hier diese Frau Bär da im Verfassungsgericht hast und sie irgendwie meinen, dass du hier ein Grundrecht darauf hast, dass irgendwo nicht sehr geehrte Damen und Herren steht oder was weiß ich nicht, was alles für ein Scheiß. Na, also, die da die ganze Zeit drauf spekulieren und damit arbeiten im Endeffekt, dass sie keine Gesetze brauchen, sondern ihre wunderbaren, überschlauen Richter da haben, die halt dann entscheiden, was irgendwie das Menschenrecht ausmacht. Na, hier die Frau Bär, die ja große Judith Butler Freundin ist, hatte sie ja erzählt bei dieser Veranstaltung von ihr, bei der ich war, 20, was? Januar 2020, wenn ich mich richtig erinnere. Und lauter so Sachen, Butler lesen, das ist ganz wichtig. Ja. So ein Scheiß. Und Und vor ja. allem Butler ist auch richtig durch. Wenn du dir anguckst, was die in der letzten Zeit rausgehauen hat, die hat einen Schuss nicht mehr gehört. Du hast als Person des öffentlichen Lebens auch irgendwann so einen Punkt erreicht, wo dich jemand in deinem Umfeld stoppen muss, damit du nicht alles ruinierst, wofür du mal irgendwie halbwegs gut gestanden hast. Und Das Gefühl die hat bei hab ich dieser bei der Butler. McKinnon, hatte die ja gelernt, die Bär, ne, und lauter solche Geschichten. Also, die ist echt ganz schön krass drauf und auch mit diesem Spruch von wegen, ja, radikal ist nicht schlimm. Das hat die ja auch gemeint bei dieser Veranstaltung, wo ich war. Radikal kommt von Radix und das bedeutet nur die Wurzel. Auch so ein Spruch, wo ich echt die Krätze kriege Das und. ist auch schlimm, Ne, ne? in Deutschland, da machen wir so eine Scheiße. Und das wird einfach so, das läuft einfach so weiter. Und dann heißt es so, ja, aber die Menschenrechte und so weiter und so fort. Und dann wird überhaupt nicht drüber diskutiert. Und das ist auch wieder so ein Punkt. Ne? Kein Mensch redet darüber. Jetzt kommt so eine Geschichte, wäre auch mal ein Aufhänger, irgendwie mal darüber zu reden, was ist eigentlich bei uns Phase. Und gibt es da vielleicht auch irgendwie eine Begründung für? Ne? Für muss man dann. Ne? Und Demokratie, ihr wollt ja immer Demokratie haben. Ne? Demokratie leben und so, aber dann ist es dann doch wieder gut, wenn irgendwelche Gerichte die Gesetze machen, weil sie irgendwelche Grundrechte postulieren. Ne? Also, ja, also es fehlt hier dann natürlich auch in dem Artikel und ja, und dann gab es natürlich diesen Absatz, wo sie schreibt: In meiner Meinung nach haben Abtreibung überhaupt gar nichts im Strafrecht zu suchen. Ne? Und da sind wir dann halt wieder bei dieser Geschichte, Ja, wo. aber warte, warte, warte. Gar nichts im Strafrecht Ja. zu Ja, suchen. was denn, Eine ne? Wo denn? Hinterhofabtreibung von jemand, der kein Arzt ist, das würde ich aber schon gerne als Straftat ahnden. Ja, oder wenn der Arzt es nicht ordentlich durchführt, Behandlungsfehler und sowas, ja, natürlich soll das strafrechtlich verfolgt werden. Ja, darum geht es ja auch. Es geht ja nicht darum, die Frauen unter Strafe zu stellen. Ja, doch auch, schon auch. Also da kann man sich halt drüber streiten, ob diese Sachen dann auch wegen Körperverletzungen oder so oder schwere Körperverletzungen, weil wären die wahrscheinlich auch strafbar. Also dafür brauchst du halt diesen Paragraphen nicht unbedingt. Aber auch jetzt mit dem, weil es geht ja im Endeffekt um das Recht, ne, über den eigenen Körper zu bestimmen. Und in Amerika gibt es natürlich auch Fristenregelungen, wie es bei uns halt auch Fristenregelungen gibt und irgendwelche Bedingungen und Ausnahmen von den Fristenregelungen in irgendwelchen Fällen und so weiter und so fort. Und ja, also tut mir furchtbar leid. Ich habe das auch vor Jahren schon mal gehabt, als ich noch in der Piratenpartei war, mit diesen eher linken Dings, wo ich mich da mal in die Nesseln gesetzt habe bei so einer Diskussion, ich habe in der Diskussion gemerkt, was ich nicht gedacht hätte, dass es halt wirklich darum geht, dass man quasi bis zur Geburt abtreiben können soll. Und das ist ja im Endeffekt das, was dahinter dabei rauskommt. Und ja, aber warte. Also das geht halt aber nicht. Also die Argumente, die verwendet werden, um bis zur Geburt abzutreiben, mit denen kann man auch Sklavenhandel rechtfertigen und sowas wie Konzentrationslager. Also nur so als Tipp, diese Argumentationsfolge. Das müsstest du jetzt aber also, nochmal alles genau verargumentieren, warum das so ist. Aber weiß ich nicht, ob wir uns die Zeit jetzt hier geben wollen. Nein, können wir mal einen Sonderstream machen. Dann sag ich einfach mal, weil im Endeffekt, also weil die Logik ist ja quasi, wenn man jetzt irgendwie sagt, das Kind ist ja von mir abhängig, ja, das Kind ist auch nach der Geburt noch von einem abhängig. Und auch ich muss da auch mal dran denken, es gab ja auch in dieser ersten Welle des Feminismus, die ja immer so als die unglaublich notwendige, die nur gute Sachen gemacht hat, bevor es dann irgendwie abgedriftet ist, da gab es halt auch diese ganzen Verrückten, die ständig irgendwelche Frauen da verteidigt haben, die ihre Kinder umgebracht haben. So nach dem Motto, ja, und diese Jane Roe, das war ja nur so ein Alias-Name quasi, den richtigen Namen von der habe ich jetzt auch häufig gehört, diese Woche habe ich auch schon wieder vergessen, die da damals die Klageführerin war, von der hieß es ja zum Beispiel auch, sie wäre vergewaltigt worden, was sie dann später bestritten hat. Also das stimmte gar nicht. Und die ist übrigens später dann auch noch richtig gläubig geworden und hat das alles total bereut. Hardcore religiös, so. Ja. Also, und das ist auch wieder so ein Ding, ne? Also, ja, die alten weißen Männer, die Religiösen. Ja. Ja, also tut mir leid, also ab irgendeinem Punkt, da muss man das wirklich von den Leuten dann auch erwarten, dass sie dann dieses Kind dann auch austragen, also nach irgendwelchen Fristregelungen oder so, das kann man schon von den Leuten erwarten, also wenn die jetzt nicht irgendwie aufgrund von einer körperlichen Behinderung oder so oder lebensgefährlich irgendwie betroffen sind oder so von so einer Schwangerschaft. Wenn das Leben der Mutter gefährdet ist, dann darf man auch bis zur Geburt abtreiben. Ja. Nur aber so nebenbei gesagt. Das ist natürlich immer ein legitimer Grund. Ja. Und ja, darüber, aber, da läuft, darüber geht die Debatte ja genau, nicht. Es geht genau in die andere Richtung. Ja, aber irgendwann ist halt auf jeden Fall dieser Punkt überschritten, wo dieses Ding von wegen, ja, aber das wächst ja jetzt hier in mir und ich will das nicht haben, da muss man halt sich an diese Frist halten. Also, und in der Strafrecht, wir haben es gerade schon gehört, klar, die anderen Faktoren spielen da auch mit rein. Also wenn jetzt irgendjemand anders, und das steht ja in diesem Paragraphen, den wir haben, ja auch drin, die Fehlgeburt da irgendwie hervorruft, dass die natürlich dann extra nochmal bestraft werden, nicht nur irgendwie als schwere Körperverletzungen oder so. Und auf der anderen Seite, ne, es wird alles, ne, wir hatten diese Luke-Mockridge-Diskussion darüber, wo irgendwelche Dinge, die gesagt worden sind, dann irgendwie so verstanden worden sein sollen, als wäre das dann irgendwie wie eine Vergewaltigung gewesen oder so. Und ne, ich habe hier das Buch von dem Fischer immer noch in meinem Regal stehen, ungelesen, wo es um diese ganzen Thematiken gibt. Wir haben diese ganze 2016 Reform des Sexualstrafrechts gehabt. Wir haben diese ganzen Aktivisten, die wir hier seit Jahren begleiten, die am liebsten ungewolltes Ansprechen, Catcalling, was weiß ich nicht was, das wollen wir alles im Strafrecht drin haben. Ne? Das ist alles ganz wichtig, dass wir da bitte alles, was irgendwie als nicht wünschenswert ist, dass wir das bitte dann auch vom Staat alles durchsetzen. Aber außerhalb von irgendwelchen Fristenregelungen ist doch mein Kind, das wächst doch in meinem Körper, das muss ich doch wegmachen können. Ja, also, sorry. Ne, also, das finde ich ist schon eine ziemlich extreme Position. Auf jeden Fall hat wahrscheinlich jetzt keiner gelesen in dem Artikel. Ja, und das ist feministisch auf jeden Fall. Das ist Feminismus as fuck, wie die Leute so schön sagen, weil wenn man einfach nur denkt, so, ja, was kann die Frau sich wünschen und wollen und was. Ja, und ist es denn so schwierig mit der Verhütung einfach oder so? Ja, das ist auch noch mal ein ganz anderes Thema im Endeffekt. Ne? Das kommt auch noch dazu. Ganz viele Leute reden in dieser Debatte so, ja, als ob auch diese Selbstbestimmung quasi erst beginnen würde, wenn der Braten im Ofen ist. Ne? Und vorher hat man ja gar keinen Einfluss auf überhaupt nichts. Aber ja, da könnte man auch länger drüber diskutieren. Ja. Aber naja. Und dieser Spruch, my body, my choice, kommt auch gar nicht von den ganzen Schwangerschaftsabbruchsachen, sondern das hat auch wieder was mit der extrem puritanischen Gesetzgebung in einigen Staaten in Amerika vor einigen Jahrzehnten zu tun, dass es quasi ein Recht gab, wenn man verheiratet, beziehungsweise dass, wenn man verheiratet war, die Frau kein Recht hatte, Verhütungsmittel zu benutzen. Weil der Mann quasi darauf bestehen konnte, aber wir sind verheiratet, du musst mir jetzt ein Kind gebären. Okay. Und dann gab es eine Gesetzgebung, ja, wo das dann nicht mehr so war, und das war my body, my choice. Da kommt der Spruch ja nicht von Schwangerschaftsabbruch, sondern von Konzept. Es gibt da natürlich tausend und eine Legende auch bei diesem ganzen Bereich. Also. Ja, apropos Legende, wollte ich noch anmerken, die UNO habe ich letztens gesehen, mehr oder weniger durch Zufall. Die UNO hat erforscht, dass die Frauen weniger Kinder bekommen möchten, je mehr sie in Stadtnähe leben, also die Urbanisierung. Okay. Ja, aber um das jetzt hier nochmal kurz zu Ende zu bringen, diese Geschichte. Ja, der letzte Punkt, den sie dann halt noch hat, ist Corona-Doppelmoral mit Impfpflicht. Dass ja die Linken, die ja quasi die gleiche Position haben wie sie, dass die ja bei der Impfpflicht nicht der Meinung war, my body, my choice. Ja, im Prinzip schon, aber was ich mir da halt auch wieder denke, also das beste Gegenargument eigentlich für diese Impfpflicht war ja dieses, also jetzt mal abgesehen von, ob jetzt diese Impfung wirklich gut oder schlecht ist oder so, das sei mal dahingestellt, aber ist ja im Endeffekt dieses Argument, dass man sagt, wir verpflichten die Leute zu irgendwas und das muss dann aber halt, das darf dann nicht, Das darf dann quasi nicht das Schlimmste sein, irgendwie, was wir haben, sondern es muss halt irgendwie, wir müssen die Leute halt erstmal zu den Sachen verpflichten, die halt einfacher sind, sozusagen. Ne? Das, also ich kann das jetzt schwer ausdrücken, aber das ist ja immer das, was sie da auch verargumentiert haben. Also, wenn du jetzt die Möglichkeit hast, irgendwas einfach zu lösen, dann kannst du jetzt jemanden nicht dazu zwingen, dass er jetzt eine noch höhere Einschränkung hat als diese kleinere Einschränkungen. Das mildeste diese, Mittel, glaube ich, heißt das. Ja, das ist viel, viel besser, danke, genau. Ne? Und dann auch an diesem Punkt wieder, ne? da muss man dann halt eben sagen, so ja, dann müssen die Leute sich halt erstmal darum kümmern, dass sie halt diese Empfängnis halt irgendwie verhüten und so. Ne? Und das käme dann erstmal, bevor man irgendwie sagt, so ja, die anderen Sachen sind doch dann tralala und so weiter und so fort. Ja, also, wie gesagt, das mit ohne Fristenlösung und so weiter, finde ich, das ist vielleicht sogar dann diese vulgäre Vorstellung von Freiheit, die man da schon häufiger den Leuten vorgeworfen hat. Da hat man sie dann vielleicht doch mal gefunden. Und was ich auch noch einen interessanten Gedanken fand, war hier von Shortfat Otaku, von dem YouTube-Kanal, habe ich ja schon ein paar Mal hier empfohlen, ist auch ein alter Gamergator, der hatte nämlich zu dieser ganzen Sache gesagt, dass weil ja jetzt manche Leute jetzt wirklich so auftreten, so damit, ja, hier, sei stolz auf deine Abtreibung und wie viele hattest du schon und red die ganze Zeit darüber und das ist feministisch und selbstempowernd irgendwie. Und ich glaube, die Erin Pizzi war das hier von den, die Frauenhaus Pionieren. Die hatte, glaube ich, auch mal gesagt, dass sie da damals in den 70er Jahren halt Leute kannte, dieses Abtreibungsding quasi als Verhütung quasi benutzt haben. Also sich da gar nicht weiter drum gekümmert haben und so. Und das scheint es halt auch zu geben. Also sowas wie wie eine Abtreibung kann halt auch zu Depressionen führen, so als Anstoß. Also, und es kann dazu führen, dass man keine Kinder mehr bekommen kann. Ja, so. Dafür gibt es ja auch diese ärztliche Aufklärungspflicht. Das ist halt auch ein Punkt, der in der Debatte sehr oft unter den Teppich gekehrt wird. Wenn du eine Frau bist und du hast eine Abtreibung oder mehrere Abtreibungen, irgendwann funktioniert es vielleicht nicht mehr, ne? Wenn man dann doch Kinder haben will. Und das ist ja sehr traurig. Und für die Betroffenen dann natürlich auch, ja, also ich kann mich da natürlich nicht reinvollziehen, weil ich bin ja noch nicht transitioned, aber ja, da kann man, glaube ich, Depressionen von bekommen, wenn man auf einmal ein Kind will und dann, oh Gott, hätte ich das mal besser nicht gemacht. Ich frage mich, wie die Frauen das so insgesamt sehen oder im Schnitt oder so. Ja, das sollen die Frauen dann halt selber entscheiden. Also ja, nee, das können ja nicht selbst entscheiden, das sehen nicht bis zum 9. Monat oder so, das finde ich ja auch übertrieben, das muss schon geregelt sein, finde ich auch. Nur, dass diese Bestrebungen, dass es eben erweitert wird oder dass dieses Werbeverbot fällt oder so, ist es den Frauen, nehmen die das dann mit so oder ist es denen egal oder ist es keine Ahnung. Wichtig? Ich weiß also nicht, darüber wird ja halt auch ganz komisch geredet halt. Ne? Mhm. Also erst hieß es ja, es geht um Informationen, aber aus meiner Sicht ging es nie um Informationen, weil wenn du jetzt du musst ja eh die Leute aufklären. Also es werden ja keine Informationen zurückgehalten. Es geht um Preisinformationen, glaube ich. Und diese Geschichten, dass die Mittel, die Art und Weise, wie es gemacht wird, nicht auf der Internetseite irgendwie stehen darf. Ja, das ist auch ganz klar, warum das so ist. Nämlich damit die Leute das halt nicht dann irgendwie selber ausprobieren oder so. Oder so war es zumindest mal gedacht, ne? Dass du halt natürlich nicht die Art und Weise, wie sowas durchgeführt wird, jetzt irgendwie groß publik machst. Kein Kleiderbügel nehmen, reinschieben und selber machen. Bitte ja, nein. Ja, eben. Das bitte zum Arzt gehen. Das wird schon. Das wird der Hintergrund der Sache sein. Ne? Also, aber es wird halt natürlich immer nur so dargestellt, dass man den Frauen alles vorenthält, damit sie halt diese Entscheidung nicht treffen. Und es gibt sicherlich auch diverse Aktivisten irgendwie, die das gerne so haben wollen, dass man den Leuten irgendwelche Sachen halt nicht erzählt, damit sie es nicht wissen oder so. Das mag gut sein, weil das Ding mit dem gefährlichen Wissen, das ist ja auch so ein Punkt, auf den wir hier gerade in Deutschland ja sowieso an jeder Ecke immer wieder treffen. Ne? Wir sind ja andauernd irgendwie nur darüber reden, irgendwie, was die Leute beunruhigt und was man ihnen gerade noch so zutrauen kann. Also ich meine aber, dass es so war in dem Fall, wo die eine Ärztin verurteilt wurde, dass es hauptsächlich darum ging, dass sie Preisangaben dann geschrieben hat für ihre Leistung. Das hätte ich jetzt noch nicht gehört, was ich mal gehört hatte, aber ich konnte das nie finden, ist, dass die eine irgendwie so eine Formulierung gewählt hat, wie in angenehmer Atmosphäre oder so, was halt eine werbliche Formulierung auch ist. Und ich meine auch, das war nachdem die diesen Kompromiss, weil wir haben ja schon einen Kompromiss darauf, die haben ja, war es in der letzten Legislaturperiode, hatten sie ja einen Kompromiss auch schon gemacht auf diese Geschichte. Aber ja, da kann man sich ja meinetwegen dann trotzdem drüber unterhalten. Ich finde es nur halt, ja, ein bisschen, es ist halt ganz schön, also man merkt halt schon diesen aktivistischen Drall, der da immer weiter und weiter und weiter will. Also ich will nicht, dass ich an der S-Bahn, an den Werbetafeln irgendwann mal Abtreibungswerbung sehe. Das möchte ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin zwar eigentlich ein freiheitsliebender Mensch, aber sowas will ich nicht. Ja, das ist ja auch wieder so eine Sache. Also du hast ja zum Beispiel bei Zahnärzten, ich habe ja früher mal in einer Werbeagentur gearbeitet und du hast es zum Beispiel bei Zahnärzten, dass du halt auch nur, da darfst du zum Beispiel auch nicht irgendwie schreiben, dass du jetzt irgendwelche Sachen anbietest, die andere Leute nicht anbieten, weil im Endeffekt ist das halt alles standardisiert und so, du darfst keine Bilder zeigen von irgendwelchen Instrumenten und lauter solche Sachen und das wird bei denen halt nicht über Strafrecht geregelt, sondern über die Zulassung. Ne? Über ihr Wettbewerbsrecht, über die Zulassungsstelle hier, die Ärztekammern. Ne? Und das könntest du ja bei diesen Sachen jetzt auch so machen. Das wäre ja ein vernünftiges Argument. Ich habe das auch schon gehört, das Argument von Leuten, also von Journalisten, also ganz, ganz raus aus der Wahrnehmung ist es auf jeden Fall nicht. Ja, also ja. Ja, bis zum nächsten Mal, sage ich dann nur. Weil all dieser Sache werden wir auf jeden Fall noch länger Ja, ist das überhaupt zu Ende gebracht mit der Dings hier, mit dem Shortfight und Taco? Also der hat halt gemeint, dadurch, dass die Leute das jetzt alles so rausbrüllen und da so ein Aktivismus-Ding draus machen und da jetzt alle super stolz drauf sind, dass das dann halt die Leute, die das halt mit ihren mit ihren moralischen Vorstellungen nicht vereinbaren können. Und da haben wir ja hier den Jonathan Haidt und wie heißt das Buch? The Righteous Mind. Righteous Mind, genau. Also manche Leute, die sind ja da bei solchen Sachen ein bisschen, ja, haben halt andere Geschmacksnerven, was diese Sachen angeht. Und dass die sich dann von sowas halt richtig auf den Plan gerufen fühlen und dann halt sehen, ne, dass die Leute da halt ja eine Grenze aus ihrer Sicht halt überschreiten, und das dann erst recht dazu führt, dass solche Dinge, die halt andere Leute als Errungenschaften sehen, dann halt wieder zurückgespielt werden, weil man da einfach zu weit gegangen ist und dann irgendwie meint, man müsste aus solchen Sachen, auf die man meines Erachtens da wirklich nicht stolz sein muss, man kann das ja meinetwegen machen, aber also ich finde zum Beispiel bei mir persönlich, ich lehne jede Form von Abtreibung ab, weiß aber, dass man die Freiheit braucht, damit es nicht illegal passiert. Und ich würde auch sagen, jeder, der abtreibt, ist wahrscheinlich in einer Bevölkerungsgruppe, wo ich ganz froh bin, dass sie keinen Nachwuchs haben. Also das ist böse formuliert, aber ja, also ich keine Ahnung. Ja. Aber ich finde es einfach falsch, komplett. Also du kannst vorher vernünftig sein und dich nicht dumm anstellen, Punkt. Also ein bisschen Maß und Mitte halten in deinem Leben und dann muss das auch nicht sein. Also, ich finde, es sollte weder gesellschaftlichen noch rechtlichen Druck in die eine oder andere Richtung geben, außer bei Extremfällen, wie einen Tag vor der Geburt oder so. Ne? Ja, aber das ist halt eine sehr individuelle Angelegenheit und Moral ist halt unterschiedlich. Ne? Ja, ist Mastodon die Twitter-Alternative? Hier habe ich mal wieder, ist mir der falsche Link reingerutscht. Ich wollte eigentlich einen anderen Artikel einreichen. In diesem Artikel geht es im Endeffekt nur darum, dass Mastodon vorgestellt wird. Mastodon ist ja im Endeffekt ein Open-Source-Twitter-Klon, sage ich mal, was mehr oder weniger die gleiche Funktionalität bietet, aber nicht kompatibel ist mit Twitter. Jeder kann sich selber einen eigenen Mastodon-Server quasi hinstellen und dann Leuten Zugang dazu gewähren. Man kann die Server miteinander verknüpfen. Das nennt sich dann das Fediverse. Und ein bisschen Elon Musk-Gebäsche und das war schon der Artikel. Was ich eigentlich einreichen wollte, war ein anderer Artikel. Einsamer Twitter-Ersatz für Behörden. Weil tatsächlich ist es so, dass seit letztem Jahr der Bundesdatenschutzbeauftragte ein Moratorium erlassen hat, im Juli letzten Jahres, dass Bundesbehörden nicht mehr Aktivitäten auf US-Social-Media-Plattformen anbieten dürfen. Der Grund, wenn Bürger über Facebook mit den Behörden interagieren, landen viele Daten bei den US-Unternehmen. Datenschutz. Peng. Deshalb sollte bis Januar dieses Jahres Schluss sein mit den Behörden-Fanpages bei Twitter, Facebook und Co. Aber der hält noch die Füße still. Es war ja nur ein Moratorium. Könnte auch eine Verfügung ausgeben, dass sie das nicht mehr dürfen und dann müssen die alle Seiten schließen. Allerdings hätte das dann halt zur Folge, dass die Behörden einen Kommunikationsweg mit den Bürgern weniger hätten. Ja. Bevor Verfügungen unterschrieben werden, die Bundesregierung zum Verzicht verpflichten würde, versuchen die Datenschützer zu demonstrieren, dass man mit den Bürgern auch ohne Hilfe der großen IT-Konzerne kommunizieren kann. Ihre Wahl fiel auf Mastodon, einem Open-Source-Netzwerk. Bla bla bla bla bla. Und was das im Endeffekt ist, habe ich ja gerade noch kurz gesagt. Und der Bundesdatenschutzbeauftragte ist dabei, das Informationstechnikzentrum Bund wollte eine Lösung erarbeiten. Und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik sollte das Ganze begleiten. Allerdings war doch jemand schneller. Und jetzt können wir direkt zum nächsten Artikel. Ja, also erstmal, die Behörden dürfen nicht mehr, rein theoretisch. Eine Sache möchte ich nochmal anmerken zu dem Mastodon, also was da im Endeffekt so ein bisschen die Krux bei der ganzen Geschichte ist, wo ich das ein bisschen das Problem sehe. Du hast ja gerade schon gesagt, jeder kann sich einen Server bauen und so, das ist alles okay, aber das Problem ist halt, dass du da auch diese ganzen Server halt dann gleich komplett für alle Nutzer, die auf deinem Server sind, halt wegblocken kannst. Also ja, du kannst und du halt musst alle Bilder, allen Datenverkehr muss dann über deinen Server laufen. Das ist nicht so, dass die Daten dezentral bei den Nutzern gespeichert werden, sondern immer noch zentral bei dem, der den Server betreibt. Ja, also, ich meine halt, bei dieser ganzen Ausschließerei hast du dann halt sofort dieses Ding, okay, Es gibt ja diesen super tollen Mastodon hier von Digital Courage oder was das da ist, Chaos Computer Club oder so. Ja, ich glaube, Chaos Computer Club war es, wo ja auch Volksverpetzer und diese Leute irgendwie drauf sind. Und dieses Ding bei Twitter, dass klar, die Leute können dich jetzt blocken irgendwie, aber wenn das dann direkt irgendwie darüber läuft, so nach dem Motto, ja, diese und jene Gruppe von Menschen, die auf dem und dem Server irgendwie reingelassen werden, die sind ja eh, also ich sehe das jetzt schon kommen, dann hast du demnächst irgendwie einen Mastodon von der CDU und einen Mastodon von den Grünen, die sich alle gegenseitig blocken und dann redet überhaupt Das ist kein ja Mensch jetzt mehr schon der miteinander. Fall. Ja, eben, ja, und Also dann. Das ist ja jetzt schon der Fall. ich hab letztes Jahr mit dem Gedanken gespielt, selber einen Mastodon-Server aufzusetzen, wo mehr Free Speech erlaubt ist, also wortwörtlich. Also, ja. Ja, aber das Ding ist halt, du hast da, das ist dieses Ding mit der Filterblase, wo sie halt die ganze Zeit von reden, das hast du bei diesem Ding richtig extrem. Weil da Weil kannst du. du hast Na, diesen Spitze. Fediverse-Zusammenschluss, aber der wird ja auch Genau. von irgendwelchen Leuten moderiert und das heißt, auch nicht alle Server dürfen sich ans Fediverse anschließen und jeder Server kann halt sagen, ich schließe mich da nicht an, das ist mir zu vulgär oder ich mache nicht das Fediverse, sondern ich nehme zwei, drei andere Server, was weiß ich, der vom Chaos Computer Club macht dann irgendwie von der AA-Stiftung, der Server wird akzeptiert und fünf andere oder sowas, War das ja, jetzt der Grund, warum hergeredet die so. Kolumnistin sich da in vergangene Zeiten zurückgesetzt, geflutet? War das so? Was stand da im Titel? Muss ich jetzt nochmal überlegen. Ja, dann ist egal. Was Er war ist nicht. das? Ja. Ja, kann gut sein. Früher gab es ja von AOL ein eigenes Internet und von der Telekom ein Genau. eigenes Ja, das Internet und stimmt. so. Jo. Bup, bup, bup. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Es geht um Vernetzung, nicht um Reichweite. Das war das, was sie meinte, dass man halt sich mit Leuten vernetzen kann, aber dass es halt trotzdem dezentrale Server sind und nicht alle mit allen kommunizieren müssen, wie habe ich ja gerade schon erzählt. Ja. Und es ist halt auch, es gibt immer ein paar Leute, die es kontrollieren können, natürlich die Serverbetreiber selber, aber es gibt da auch Zusammenschlüsse von den größten Servern, wo die meisten Nutzer sind. Die können natürlich auch auf Einfluss auf diese Fediverse-Sache nehmen. Ein deutscher Entwickler hat das Ganze ja programmiert und der ist halt auch politischer Aktivist und der hat auch gesagt, oh Gott, wo die ganzen Leute von Twitter runtergeschmissen wurden, gab es ja Gap und so weiter, aber viele sind auch zum Mastodon gegangen, dann meinte er auch, oh Gott, was habe ich nur getan? Ich habe dazu beigetragen, dass der Hass im Internet weiter propagiert wird und jetzt müssen wir das System irgendwie forken und irgendwie was anderes machen, dass die bösen, bösen Leute nicht dürfen. Und ja, ich habe ja gerade gesagt, dass das Bundesinstitut für Sicherheitstechnik und ach, jetzt habe ich schon geschlossen, egal. Dass mehrere Bundesbehörden schon gesagt haben, wir müssen uns darum kümmern, dass wir einen Server zur Verfügung stellen, der halt genutzt werden kann von den Behörden. Aber das hat die EU jetzt gemacht. Letzten Monat hat die EU zwei neue super Plattformen gelauncht. Habt ihr bestimmt mitbekommen, ne? Einmal EU Voice und EU Video. Also Ja, habe eine ich auch Twitter- und mitbekommen. eine YouTube-Alternative. Basierend auf Mastodon und PeerTube. Halt aus schönen EU-Geldern finanziert, was eben ja, quasi für die Behörden und für die Bürger eine Alternative zum US-amerikanischen Netzwerken darstellen soll. The launch of the pilot phase of EU Voice and EU Video will help to test the platforms in practice by collecting feedback from participating users. We hope that this first step will mark a continuity in the use of privacy-compliant social media platforms. Gut, wie das mit Privacy-Compliant wieder so ist, ist halt wieder die Frage, wer macht den Server? Weil jeder, der den Server macht, hat quasi alle Daten von dir. Ne? Also ist alles auch nicht so ganz Gold, aber ja, jetzt haben wir quasi ein EU-Social Media Ja, das geht so nach schrittweise, wie ich das 20 gelesen Jahren habe. Ne? endlich. Das macht erstens erst für die Behörden, erst für die EU-Behörden, dann für weitere Behörden und dann für die Nutzer und so weiter. Das bisher stehen da Kommentare eben von Behörden Ja, und bei diesen drin. Mastodon-Servern ist es halt so, man kann quasi bei Mastodon sich ein Handle holen. Ich habe auch einen, @RealSmallPrice, wie bei Twitter. Aber ich benutze es auch ungefähr so oft wie Twitter, Verzeihung. Wo ich bei einem amerikanischen Podcast, die halt so ein Netzwerk gegründet haben, mich da irgendwann angemeldet habe und die haben halt irgendwann gesagt, okay, wir haben jetzt 10.000 Leute, die das machen, jetzt machen wir dicht, jetzt akzeptieren wir keine neuen mehr. Da muss man sich halt einen anderen Server suchen, wo man sich dann anmelden kann. Man kann die Server auch wechseln. Und ja, man kann sich an den EU-Server, glaube ich, auch dranhängen. Ich weiß jetzt nicht, ob der offen ist für alle Leute, aber der ist auf jeden Fall, die werden es wahrscheinlich auch beschränken irgendwie. Ja, wie gesagt, bisher wohl noch nicht. Das nach der Testphase dann. Ja, aber wie gesagt, einer der Hintergründe des Ganzen ist halt dieses Privacy Shield Abkommen und der Datenaustausch mit Amerika und das ist halt alles, datenschutztechnisch irgendwie ein bisschen bedenklich ist, wie man sich ja denken kann. Und der Bundesdatenschutzbeauftragte hat ja auch gesagt, sie dürft das an sich gar nicht mehr. Nur aus rein Praktikabilitätsgründen findet das weiterhin statt, weil er sich es nicht traut zu verbieten, obwohl er es müsste. Hallo, da muss dir mal einer auf die Finger gucken, glaube ich. Ja, ne, so viel ist denen unsere Datensicherheit wert. Im schönen Bundesdatenschutzbeauftragten. Ja, wie viel Automatisierung verträgt die Meinungsfreiheit? Hier geht es im Endeffekt um die Upload-Filter. Da hat es ja jetzt ein Gerichtsurteil gegeben, weil Polen geklagt hatte, dass diese Upload-Filter Polen hatte geltend gemacht, dass die Regelungen den Kerngehalt des Rechts auf Meinungs- und Informationsfreiheit in Polen verletzen. So, im Endeffekt hat der Europäische Gerichtshof jetzt gesagt, nein, das ist nicht so. Die Meinungsfreiheit wird nicht verletzt, weil es ja klar ist, was gesperrt wird. Da gibt es ja eine ganz klare Definition. Ich meine, ihr wisst, wovor wir reden. Wir reden hier nicht nur über Urheberrechtsverletzungen und über strafrechtlich relevante Inhalte, nenne ich es jetzt einfach mal, sondern halt auch um so Sachen wie Hate Speech und sowas. Das ist natürlich alles ganz klar umrissen. Jo, so, ja. Artikel 17, also Artikel 13 früher, erinnert euch noch, bietet den betroffenen Plattformen in aller Regel keine andere Möglichkeit, als Uploadfilter einzusetzen, sagt das Gericht. Also die müssen die Uploadfilter einsetzen, das ist jetzt gerichtfest, die können sich nicht mehr drumherum drücken. Diese Verpflichtung stellt einen besonders schweren Eingriff in das Recht auf Meinungs- und Informationsfreiheit dar, was Polen ja geäußert hat, da sie die Sperrung von Inhalten vor ihrer Veröffentlichung erfordert, eine Form der Vorzensur darstellt. Also genau, was Polen gesagt hat. Aber mit Verweis auf die Meinungsfreiheitsrechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, da gab es ja schon andere Urteile in der Vergangenheit, erklärte der Europäische Gerichtshof, dass ein solcher Eingriff nicht a priori grundrechtswidrig ist, aber mit effektiven Schutzvorkehrungen versehen sein muss, um die Sperrung legaler Inhalte auszuschließen. Eine nachträgliche Wiederherstellung fälschlicherweise gesperrter Inhalte reicht demnach nicht aus. Wenn ich jetzt fragt, hä? Widersprechen Sie sich da nicht gerade irgendwie so ein bisschen? Habe ich auch den Eindruck, ja. Könnte man so meinen. wie gesagt, die Social-Media-Betreiber müssen Upload-Filter einsetzen, aber die müssen so ausgestaltet sein, dass legale Inhalte nicht ausgeschlossen werden dürfen. So, der Europäische Gerichtshof kommt zum Schluss, dass Artikel 13 bzw. Artikel 17 grundrechtskonform so auszulegen ist, dass er den Einsatz von Upload-Filtern ausschließt, die nicht zuverlässig zwischen legalen und illegalen Inhalten unterscheiden. Also der Gerichtshof geht davon aus, dass die Systeme eindeutig unterscheiden können, weil es ja alles eindeutig identifizierbar ist. Was ist legal und was nicht illegal? Ne? Nämlich, wenn der Gegenstand der Sperrung vorab durch ein Gerichtsurteil so klar definiert wurde, dass Plattformen diese technisch umsetzen können, ohne eine autonome Bewertung der Rechtmäßigkeit einzelner Inhalte vorzunehmen. Also die Unternehmen müssen die Filter machen, die müssen das prüfen, die dürfen nichts Legales sperren, aber die Plattformen dürfen nicht dazu verpflichtet werden, das zu prüfen, ob das rechtmäßig ist oder nicht. Ihr könnt mir folgen, ja? Nee, was ein Unsinn. Ja, so einigermaßen. Das hast du gerade sehr gut erklärt. Also ich konnte dir folgen. Und ich finde, du hast es verständlich erklärt. Weil das ist ja alles ein bisschen komplizierter da. Also mit der Rechtslage etc. Ja, und das ist halt auch alles schlüssig in sich und widerspricht sich alles überhaupt nicht, weil es gibt Instrumente zur automatischen Erkennung und Filterung, die eindeutig die Sachen zuordnen. Die funktionieren ja alle wunderbar, wie wir alle wissen. Und da gibt es nie irgendwelche Fehlermeldungen oder irgendwelche falschen Sachen. Und der Punkt ist nämlich der, dass diese absolut ausreichen, weil es ist ja klar umrissen, was ist legal, was ist illegal. Das müssen nicht die Plattformen prüfen, das ist ja alles schon gerichtlich geklärt. Wissen wir ja alles, ne? Hate Speech und bla, ne? Ganz eindeutig. Und Allerdings muss man die Grenzen der Zumutbarkeit für die Plattform berücksichtigen. Das heißt, deswegen darf man nicht von denen verlangen, dass die selber prüfen, ist das rechtmäßig oder nicht. Das kostet ja Geld. Wenn da ein Mensch sitzt und der entscheidet das, deswegen dürfen die nicht verpflichtet werden, dass sie das prüfen müssen. Deswegen sind sie gezwungen, auf Instrumente zur automatischen Erkennung und Filterung zurückzugreifen. Also, das funktioniert alles wunderbar. Also, ja. Und dass die Plattform, das heißt natürlich auch, dass die Plattform selber nicht entscheiden dürfen, ist das rechtmäßig oder nicht. Stichwort, Personen werden von Twitter geworfen, das dürfte dann so gesehen auch nicht mehr stattfinden. Ja, und das alles unter einen Hut zu bringen, ist natürlich auch nicht Aufgabe des Europäischen Gerichtshofes, sondern der Europäische Gerichtshof trägt den nationalen Gesetzgebern, Behörden und Gerichten auf, bei der praktischen Umsetzung von Artikel 17, in Klammern Artikel 13, für die Verwirklichung der Grundrechte zu sorgen, anstatt diese Aufgabe den Plattformen zu überlassen mit verbindlicher Rechtsauslegung. Also jeder Staat muss quasi ganz genau eine Liste erstellen, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. Und die wird dann in ein automatisches System eingepackt und das filtert dann, ob du das posten darfst oder nicht, bevor es auf der Webseite landet. Ja, also das ist jetzt quasi das Gerichtsurteil auf europäischer Ebene. Wenn das Plattformunternehmen nicht zur Richterin über die Rechtmäßigkeit einzelner Uploads gemacht werden darf, dann darf ja auch nicht die Entscheidung überlassen werden, überhaupt Schutzverkehrung gegen die Sperrung legaler Inhalte zum Einsatz kommen. Das ist wieder Aufgabe der nationalen Gerichtbarkeit. Also, wenn ihr dem jetzt allen gefolgt habt, dann herzlichen Glückwunsch. Ja. Es widerspricht sich alles sehr viel und es wird halt, wie gesagt, davon ausgegangen, dass es hundertprozentig klar definiert ist, was ist legal und was ist nicht legal. Und ja, das habe ich die letzten Jahre nicht so mitbekommen, dass das tatsächlich so der Fall ist. Aber da muss jetzt Rechtssicherheit geschaffen werden, deswegen muss jedes Land quasi eine Liste von legalen und illegalen Inhalten, Formulierungen, was weiß ich, vorlegen. Und auch nur diese Sachen dürfen in den automatisierten Sachen geblockt werden. Ja. Alles klar. Wenn das so dann eingesetzt wird und ich theoretisch Bundeskanzler werde und eine Mehrheit habe, um ein Gesetz zu verabschieden, das Intersektionalität Content verbietet und einfach nur durch das Wort Kulturmarxismus ersetzt, das wäre dann machbar? Ja, oder man könnte auch sowas schreiben wie es gibt nur zwei Geschlechter, ist Hate Speech und wenn das dann gepostet wird, kann das nicht mehr hochgeladen werden. Aber das hätte natürlich auch eine paradoxe Sache, wenn jemand sich über jemanden beschweren will, der das sagt, dann könnte der das auch nicht mehr zitieren, weil das würde auch geblockt werden. So nach dem Motto, die Person ist ganz böse, weil sie hat gesagt, es gibt nur zwei Geschlechter. Das könnte dann auch nicht mehr hochgeladen werden. Herzlichen Glückwunsch. Macht alles Spaß, ne? Uploadfilter. Artikel 13. Ne? Wisst ihr noch die Demonstration gegen Artikel 13? Ja. Ne? Und jetzt? Keine Arsch interessiert sich mehr dafür. Ja. Ja, mit den zwei Geschlechtern und dem ganzen Kram und Twitter und diesem Zeug, da fand ich auf jeden Fall von Bill Maher diesen Kommentar ganz gut, den er jetzt in seiner Sendung am Freitag hatte. Da hat er irgendwie gemeint, so, ja, jetzt ist der Muttertag und Twitter ist nicht deine Mutter. Also die brauchen sich nicht darum kümmern, dass du irgendwie von allem Bösen verschont wirst. Das ist immer eine gute Einstellung. Und ja, den Herrn Kachelmann, der schon seit einer Weile irgendwie frei dreht und sich hier aufgeregt hat über die Nena Schink von Bild, die gesagt hat, die Meinungsfreiheit in der westlichen Welt ist durch die oft zu schlichte Teilung in Gut und Böse gefährdet. Wir müssen als Gesellschaft endlich wieder lernen, andere Meinungen zu akzeptieren. Hashtag offener Brief. Also da ging es ja um diesen offenen Brief von der Emma und diversen Leuten. Und Herr Kachelmann schreibt, ich muss das nicht lernen. Ich akzeptiere mein ganzes Leben lang, dass es Menschen wie Nena Schink gibt, die Menschen verachten, in Stuss glauben und schreiben. Meine Aufgabe sehe ich darin, diese Menschen verachter, großes Ihnen, mit allen legalen und argumentativen Mitteln, Zu bekämpfen. Okay. Ja, irgendwie ein bisschen übertrieben. Ich meine, was man von Frau Schinkel hält, ist ja noch eine andere Sache, aber Menschenverachterin. Ja, Ich weiß zu also. wenig über die Lena Schink, um mich beschweren zu können. Ja, ich meine, nimm doch nur mal das, was sie jetzt da gesagt hat. Meinungsfreiheit in der westlichen Welt ist durch zu oft schlichte Teilung in Gut und Böse gefährdet. Kann ich komplett unterschreiben. Was ist Ja, daran ich auch. menschenverachtend? Das ist eher Menschen so nehmen, wie sie sind, würde ich mal sagen. Menschen Ja, ich muss irgendwas achten. anderes meinen oder Ich sowas meine, außerhalb. es Ne? gibt die Kategorie Gut und Böse, aber das sind halt so 20% und 80% in Sachen Meinungsfreiheit ist eigentlich nur Nuance, finde ich, also und Kontext und versuchen zu verstehen. Und in Sachen Meinungsfreiheit, klar, gibt es ja auch klar definierte böse Sachen, aber das ist die Minderheit, also in meinen Augen. Ja, und auch die klar definierten bösen Sachen kann man aus meiner Sicht insofern akzeptieren, als dass man zur Kenntnis nimmt, dass es sie gibt Warte, warte, und die Leute Chris, vielleicht auch einfach nur dumm sind, ne? Härtebeispiel. Ist es Meinungsfreiheit, wenn ich einen Auftragsmord befehle? Also nicht per se Befehle an eine Gruppe, aber wenn ich dazu aufrufen würde, Person X etwas anzutun, wäre das noch Meinungsfreiheit? Auffordern zur Straftat? Ja, genau. Ja. Also, das meinte ich mit böse. Also, Oder das wäre zum Verhetzung oder Beispiel ein so? Beispiel, was ich als böse Sprache bezeichnen würde. Also. Ja, aber es ist eigentlich gar keine Meinungsäußerung. Ja, Also. ich könnte es ja so verkaufen. Ich meine, dass Abel D. Perrion erstochen gehört auf seinem Weg von Stuttgart nach Berlin, sein Ja, und so Berlin-Marsch. sehen die Leute wie der Kachelmann das wahrscheinlich auch. Wenn du irgendwie sagst, ja, man soll keine Maske tragen, da ist die Frau Schink ja auch eine Verfechterin davon, dass die Leute jetzt keine Masken mehr tragen und so, was ich auch vollkommen nachvollziehbar finde. Eigentlich orientiert an allem, was wir jetzt so an Dingen vorfinden, kann man eigentlich nur diesen Schluss ziehen, dass es nicht mehr unbedingt notwendig ist. Und wenn, dann ist es größtenteils ein Eigenschutz. Oder wenn nicht ausschließlich ein Eigenschutz, kann man das ja machen. Das verbietet einem ja niemand. Aber es gibt ja diese Ultras halt, die dann meinen, ja, die Welt geht unter, du willst, dass die Leute sterben und so. Und so jemand ist halt scheinbar der Kachelmann auch. Aber diese Menschen sind halt auch nicht ja, förderlich für ein gutes Miteinander. Und wenn das jetzt ihr Vorwurf ist, dass hier irgend so eine Frau Schink die Gesellschaft mit ihrem Gift vergiftet, dann sind solche Sachen halt auch Gift. Also, das muss man ja auch akzeptieren, dass der Kachelmann hier ein bisschen freidreht. Ja, ich verstehe nicht, also auf den Tweet kann er sich doch irgendwie nicht beziehen oder so. Verstehe ich nicht so Ja, richtig. tut er aber wohl. Ja, das ist aber irgendwie, Oder auf den sehe ich es offenen nicht, auch die Brief, Connection. eins von beiden. Also, ich meine, lass die Leute doch offene Briefe schreiben. Ich meine, klar, man natürlich bedeutet das nicht, dass man dazu nichts Oder erwidern meinte die darf oder nicht Schwarze oder sagen was? darf, ich finde Nee. das vollkommen verkehrt oder kontraproduktiv oder aus meiner Sicht ist es irgendwie den Täter-Opfer-Umkehr oder weiß ich nicht was. Das kann man ja alles sagen. Das heißt ja nicht, dass man das nicht das heißt ja nicht, dass man es nicht akzeptiert, dass sie diesen Brief geschrieben haben. Also, ja. Muss man sich halt mal beschäftigen. Und es ist Ja, ja auch weil vielleicht ist eigentlich. ja auch der Meinung, dass man das wohl in Gut und Böse einteilen kann. Kann ich mir auch vorstellen. Und manche Ja, Dinge kann man vielleicht auch scheinbar. in Gut und Böse einfach schlicht aufteilen. Stimmt ja recht. Hat der Avery ja auch gesagt. Ewe, jetzt kommen deine Bücher. Leg los. Jetzt kommen meine Bücher, oh Gott. The Cyber-Effect. Pioneering Cyber-Psychologists explain how human behavior changes online. Da geht es darum, also verschiedene klinische Studien darüber, wie sich verschiedene Sachen im Internet auf den menschlichen Geist auswirken, dass zum Beispiel die Leute Symptome googeln oder dass sozusagen der Vergleich auf Instagram von kleinen Mädchen, also von heranwachsenden jungen Frauen, oftmals so halt dazu führt, dass sie ihr Selbstimage ein bisschen in Schaden nimmt. Und zum Beispiel, dass man dadurch, dass man sich anonymer fühlt, ein bisschen anders verhält, wie wenn man eben mit Klarnamen auftritt. Und die geht auf einen Haufen Beispiele ein und sie sagt auch, dass sie nicht alle die dickste Recherche dahinter haben, aber Psychologie als Studium, als Fach solches hat ja auch seine Replikationskrise. Und daher ist manches vielleicht durchaus mit Vorsicht zu behandeln, aber wirklich, das ist wirklich ein Buch, was ich euch nahelegen würde, dass ihr euch das mal lest, weil vieles von dem Verhalten auch von SJWs, von Kulturmarxisten, ist einfacher verstanden und auch das eigene Online-Verhalten einfacher verstanden, wenn man das Buch kennt. Also, ja, an der Stelle Grüße an Adi, der hat es mir empfohlen. Also, das war's von dem. Mind over Media, Propaganda Education for a Digital Age. Das ist ein sehr guter Einstieg in die Thematik von Propaganda, jedoch geschrieben von einer Lehrerin, die selber definitiv entweder far left, also weit links, oder progressiv ist, weil sämtliche Beispiele, die sie für Propaganda erwähnt, kommen halt alle aus dem konservativen Spektrum oder freiheitlichen Spektrum. Und auf der linken Seite fällt dir kein einziges Beispiel ein. Also selbst wenn diese Frau wirklich nur Stimmung machen wollen würde für ihre politische Richtung, ist es zu empfehlen, zumindest noch heuchlerisch ein Beispiel aus den eigenen Reihen vorzutragen. Aber davon abgesehen ist das Buch an sich mit den Informationen über Propaganda ein ganz guter Einstieg ins Thema, wenn man sozusagen ans populärwissenschaftliches, oberflächliches Buch darüber lesen möchte. Das war's mit dem. This is not propaganda. Adventures in the War Against Reality. Dieser Herr, der hat den Hintergrund, dass er mit seiner Familie aus der Sowjetunion geflüchtet ist und hat seine Erfahrungen mit in verschiedenen Ländern und seine Beobachtungen, aber auch in Russland aufgeschrieben, die eben mit Propaganda einhergehen. Das ist ein interessanter Einblick in auch ein autobiografisches, verarbeitetes Werk, was tatsächlich ein paar ganz kluge, clevere Spitzen zum Thema Propaganda hat, während eben ein paar Beispiele geliefert werden, während er auch über seine Lebensgeschichte erzählt. Und ich fand den Mix davon sehr unterhaltsam. Also, ja. Und ja, sehr lesenswert, gerade auch in Bezug auf die Ukraine. Propaganda, The Formation of Man's Attitude. Ja, ihr merkt wahrscheinlich, dass Propaganda ein starkes Thema bei mir ist. Es fängt damit an, wie das Internet sich auf den Menschen auswirkt und dann nur Propaganda. Jacques Ellul, französischer Philosoph, der Propaganda im Kontext vom Kalten Krieg, von Nazi-Deutschland, von Sowjetunion, von China und der restlichen freien Welt geschrieben hat. Ich muss sagen, das Buch ist zum Teil echt trocken und nicht so griffig zum Lesen, wo ich mir auch denke, lieber Ellul, du hast dir so viele kluge Sachen zu dem Thema überlegt. Ein bisschen länger dran falschen, dass das einfacher ausgedrückt ist, wäre gut gewesen. Aber davon abgesehen, ist es jede einzelne Seite wert. Das ist ein absoluter Klassiker zu dem Thema. Wenn ihr richtiger Profi in Sachen Propaganda werden wollt, führt an dem Buch kein Weg vorbei. Es gibt noch andere, die auch gut sind oder andere Wege aufweisen, aber das ist eine sehr gute Grundübersicht zum Thema Propaganda. Also. Was meint ihr denn damit, Menschen oder Männer? Also Männerattitüden oder Menschenattitüden? Menschen wahrscheinlich. Ja, die Formation von den Einstellungen der Menschen. Also, okay. Weil du halt sehr viel formen kannst. Morgen gehen unsere Zuschauer alle in ihre Lieblingsbuchhandlung und sagen, die Affen haben mich geschickt. Ich soll über Propaganda lernen. Ja, das ist halt auch wichtig. Ich finde so, ein Grundverständnis von zum Beispiel Wirtschaft und Geldzyklus brauchst du ja auch und genauso brauchst du das in Sachen Propaganda. Also die öffentliche Meinung, wie sie entsteht und manipuliert wird. Walter Lippmann, das ist auch ein Klassiker, den sollte man auch kennen, aber Walter Otto sehr ist. Trocken. Und ich fand, also wenn ihr zu viel Zeit habt, holt euch das auch, aber Propaganda ist wichtiger. Also das von Jacques Ellul ist wichtiger wie Walter Lippmann. Aber beide in einem Atemzug zu erwähnen, ist auch nicht verkehrt. Also überlegt euch das, ob ihr das Buch holen wollt. Also, weil das ist so 1922, deswegen ist es auch sehr, sehr, sehr schwierig zu lesen. Vorhin war in der Einblendung rechts zu sehen, Manufacturing Consent. Ja, das geht in eine ähnliche Richtung und das ist ein bisschen einfacher zu lesen. Ja, Otto genau. Habe ich jetzt vergessen. Manufacturing Consent. At Noam Chomsky, Manufacturing Consent. Also. Der wird aber auch in dem Buch von der Far-Left-Lehrerin erwähnt. Also, und Terror, Love and Brainwashing, Attachment in Cults and Totalitarian Systems. Das ist die Autorin, die war selber Teil eines Kultes, geht auf verschiedene Kulte ein, geht auch auf totalitäre Gedankenmuster, Regime ein, wo du eben eine Person im Zentrum hast, eine charismatische Persönlichkeit und die eben wiederum halt Menschen um sich herum aufstellt und diese aber halt ausnutzt und sich einen Vorteil über halt das Humankapital verschafft, das halt eher dazu gedrängt wird, dabei zu sein und mitzumachen, wie halt, dass es Hand und Fuß hat. Und ihr Beispiel ist halt auch ein linker Kult, in dem sie selber Mitglied war. Ich fand ihre Lebensgeschichte, hat sie in Teilen sehr viel davon erzählt. Da wären mir ein paar andere Beispiele aus anderen Kulten lieber gewesen. Aber an sich ist das Buch auch einfach zu empfehlen. Gerade auch in dem Kontext von Propaganda. So ein Kult, der hat halt auch Propagandisten und die Empfänglichkeit, einem Kult beizutreten, die ist für jeden gegeben. Es kommt nur auf den Lebensabschnitt und die besonderen Umstände an. Es gibt allerdings einen Marker, die Attachment Theory, wie sich die Kinder in Relation zur Mutter verhalten haben. Da gibt es ein Experiment, wird aber im Buch erklärt. Das macht dich anfälliger dafür, dein Attachment-Style, aber du kannst auch als völlig gesunde Person Opfer eines Kultes werden. Und auf jeden Fall nicht schlechtes Buch. Von der Linken geschrieben, die immer noch links ist, die in dem linken Kult war, aber sowas, was man lagerübergreifend lesen kann und genießen kann. Ja, das hast du ja auch vorgestellt, das Trust Me, I'm Lying, da war ich nur gerade kurz weg, auch sehr, sehr gutes Buch. Und der Klassiker unter allen Büchern, Edward Bernays, Propaganda. Ja, genau. Das Trust Me, I'm Lying hatte ich jetzt weggelassen, weil wir das auf jeden Fall schon mal vorhin haben. Aber ja, das haben wir schon oft. Also. Ja. Das ist sehr gut, das kann man auch alle paar Jahre mal wieder lesen, weil es ist einfach ein richtig, richtig gutes Buch, was halt auch sehr modern ist. Ja, nee, nicht von 1922 oder so, sondern ja, apropos, alle paar Jahre mal wieder lesen. Ich lese gerade The Blank Slate. Ja, sehr gut. Ja, aber The Blank Slate habe ich auch 7 Mal oder so gelesen. Also, und ich glaube, ich werde es mal wieder lesen. Weil ich einfach mag, keine Ahnung, der Pinker. Ich mag die anderen Bücher von Steven Pinker nicht mal mehr so wirklich. Ich habe alle anderen gelesen. Und ich finde alle anderen, mit denen kann ich irgendwie nicht so wirklich viel anfangen, aber irgendwie ist Blank Slate irgendwas in meinem Kopf passiert, dass ich drauf hängen geblieben bin. Ich verstehe nicht, warum. Ja, es ist einfach so eine gute Beschreibung halt von dem, ja, von der Realität, die wir jetzt hier vorfinden. Ne, mit dem, ja, genau. Also. Mit dem ganzen Kram. Ja, okay. Verbotene Sowjetsymbole. Verbotene Sowjetsymbole am 8. Mai. Geschichtsrevisionisten am Ziel ihrer Träume. Wieder mal ein etwas seltsamer Artikel, aber interessant, weil einige Sachen genannt werden, die die Sache halt aus mehreren Blickwinkeln so ein bisschen betrachten oder zumindest ganzheitlich betrachten. Oh, böses Wort. Ich fange mal vom Ende her an. Die grundsätzliche Kritik ist, dass Ich meine, wir haben verbotene Symbole in Deutschland von verschiedenen politischen Vereinigungen. Und da wird ja der Rechtsextremismus immer sehr stark in Fokus gestellt und der Linksextremismus nicht so unbedingt. Habe ich zumindest einen persönlichen Eindruck so. Und ich will jetzt nicht sagen, gleiches Recht für alle, aber ja, ist halt schon manchmal ein bisschen seltsam. Und da hat sich gerade ein bisschen was geändert. Einerseits ist es ja so, dass wenn jetzt irgendwelche Ehrung von Nazi-Kollaborateuren wie Stefan Bandera in Ukraine gefeiert wird, dass das nicht so stark kritisiert wird. Ja, wenn bestimmte nationalistische Akteure hier in Deutschland, also nationalistische Akteure aus dem Ausland in Deutschland, nicht als solche halt quasi auch dargestellt werden, weil es gerade nicht politisch opportun ist. Das kritisiere ich ja auch, weil das einfach seltsam ist. Und der Autor sagt hier, dass das halt quasi dazu führt, dass sich deutsche Nationalisten in ihrer Ideologie bestärkt fühlen und quasi der Nationalismus wieder hoffähig gemacht wird. Also rein rechtlich gesehen ist es nicht so. Und Kern des Anlasses ist halt nicht nur das, was ich gerade gesagt habe mit den ukrainischen Politikern, sondern dass halt jetzt bei zum 80. Jahrestag zum Jahrestag des Kriegssieges von der Sowjetunion über Deutschland in Berlin eine Allgemeinverfügung erlassen wird. In der Zeit vom 8. Mai bis zum 9. Mai wird in der Gemeingebrauch öffentlicher Flächen und die Versammlungsfreiheit dahingehend beschränkt, dass das Tragen von militärischen Uniformen und Teilen von Uniformen, das Tragen von militärischen Abzeichen, einzelne oder hervorgehebene Zeigen von Buchstaben V oder Z, warum V, warum auch mal, das Zeigen von St. Georgsbändern, das Zeigen von Fahnen und Flaggen mit russischem oder ukrainischem Bezug, das Zeigen von Symbolik und Kennzeichen, die geeignet sind, den Russland-Ukraine-Krieg zu verherrlichen, zum Beispiel das Zeigen der Flagge der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, UdSSR, also quasi Kommunistenflagge, das Verwenden von russischen und sowjetischen Militärflaggen, also wieder Kommunistenflaggen, das Zeigen von Darstellungen des ukrainischen Staatsgebiets ohne den Donbass sowie Flaggen der Separatistengebiete Luhansk und Donetsk, das Abspielen und Singen russischer sowie ukrainischer Marsch- bzw. Militärlieder, das Billigen des derzeit von Russland gegen die Ukraine geführten Angriffskriegs sowie Verhaltensweisen, die dazu bestimmt und geeignet sind, Bereitschaft zu vermitteln, untersagt. Ja, ja. Langer Satz. Also das, gerade das, gut, ich meine, das mit dem Z hatten wir ja schon mal. Das hat jetzt einen ganz klaren Ukraine-Bezug, dass halt sowohl Abspielen und Singen russischer und ukrainischer Marsch- und Militärlieder untersagt wird. Das betrifft wohl auch die russische Nationalhymne beispielsweise. Okay. Und halt, ja, die Kommunistenflagge darf nicht mehr gezeigt werden. Was ich interessant finde, weil das ja normalerweise bei jeder Demonstration froh rumgeschwenkt wird und finde ich schon ganz interessant, dass sie da jetzt so einen Aufriss machen deswegen. Ich weiß ja nicht, warum die das machen, weil die Ausschreitungen vermuten. Das könnte ja der einzige Grund sein, warum das gemacht wird. Aber dass es pro-ukrainische gegen pro-russische Leute sich prügeln werden, in Massen, bezweifle ich jetzt einfach mal. Und das würde wenn das der Fall wäre, wenn diese Gefahr bestehen würde, würde das durch Zeigen von Fahnen ja auch nicht irgendwie gemildert werden. Aber wie gesagt, gerade dass die Kommunistenflagge, halt die UdSSR-Flagge, halt nicht mehr gezeigt werden darf, finde ich schon interessant. Ja, da werden sich, glaube ich, einige Gewerkschafter blockieren. Und ja, dass das Ganze jetzt irgendwie zu einem neuen Erstarken des Nationalismus führt in Deutschland oder dass sich die Rechten dadurch gestärkt fühlen, bezweifle ich auch. Deswegen ein etwas seltsamer Artikel. Aber finde ich halt seltsam. Ja, ich muss sagen, mir stößt das halt auch immer ein bisschen auf, wenn halt bei irgendwelchen Protestmarschen die kommunistische Flagge rumgeschwenkt wird oder die UdSSR-Flagge. Weil, ja, da gab es ja auch so einige Gräueltaten, Menschenrechtsverletzungen und andere Sachen. Ist das ja gerne bei so Veranstaltungen, habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, wo sich dann auch noch groß einen runtergeholt wird, dass andere Leute, gegen die man demonstriert, ja mit den falschen Leuten irgendwie da im Bunde sind angeblich. Und da finde ich das dann immer besonders ironisch, wenn da solche Leute dann mit beistehen, mit solchen Flaggen, was dann irgendwie wieder kein Problem ist. In diesem Artikel steht im Endeffekt das Gleiche, jetzt nicht mit der Einordnung, aber halt, dass diese Fahnen da nicht gezeigt werden dürfen, Und ich habe aber schon ganz viele Fotos jetzt gesehen von heute, wo auf jeden Fall Ukraine-Fahnen ohne Ende sichtbar waren bei diesen leeren Mälern da. Hier ist auch eine Karte mit bei, wo die sich befinden in Berlin. Da war zumindest bei dem richtigen Artikel eine Karte mit bei, wo die sich befinden. Hier sehe ich das jetzt in dem Archiv nicht mehr leider, aber ja, ist natürlich größtenteils im Osten. Jetzt diese Sowjetdenkmäler, hier ist auch ein Foto von einem. Also hat man sich wohl nicht so richtig dran gehalten. Ja, wie stark das geahndet wird, weiß ich auch nicht. Ja, England, Kommunalwahlen in England, historischer Sieg für Nationalisten in Also. Nordirland, bittere Niederlage für Boris Johnson bei Kommunalwahlen. Ja, also generell landesweit, also Großbritannienweit, haben die Konservativen rund 400 Mandate in den einzelnen Kommunen verloren und Labour hat starke Sitze dazu gewonnen. Allerdings auch die Lib Dems haben einige starke Gewinne fahren können, was einfach, ja, ne, Boris Johnson ist ja konservativer und Ja, das dementsprechend ist ja eine fein. harte Wahlniederlage für den landesweit. Allerdings, was besonders krass ist, ist halt in Nordirland hat die Sinn Féin-Partei jetzt quasi das Regierungsmandat errungen. Ja, ungefähr etwas mehr als ein Viertel der Sitze haben die, stärkste Partei im nordirischen Parlament. Und damit der Regierungsauftrag fällt auf die. Und Machen jetzt es gab es noch Religionstrennung da, nie, ja. es gab es noch nie. Es hängt auch mit einer gewissen Zersplitterung der Parteienlandschaft in Nordirland zusammen, weil es gibt da auch noch eine Partei, es gibt war halt immer ein sehr starker Kampf zwischen den konservativen katholischen und konservativen Protestantenparteien, also die Unionists. Und die Sinn Féin, das waren immer die beiden dominanten Parteien. Und da gab es jetzt halt noch so eine weitere liberal-dem-ähnliche Partei, die auch starken Sitzvorteil gemacht hat. Aber das hat dazu geführt, dass jetzt die IRA-Partei quasi die meisten Sitze hat. Und ja, das könnte halt sein, dass jetzt dieses ganze Thema der Wiedervereinigung von Irland wieder aufs Trapez kommt, was ja lange Zeit eingeschlafen war und das hat halt auch Auswirkungen auf die ganze Brexit-Angelegenheit. Da gab es ja verschiedene internationale Verträge, sogenannte Nordirland-Protokoll, wonach halt Nordirland mit Irland weiterhin gewisse Vergünstigungen bei Wareneinfuhren und so weiter hat. Ganz kompliziert. Da wird in 2 Jahren nochmal drüber abgestimmt, ob dieses Protokoll akzeptiert werden soll oder nicht. Und da hat die Sinn Féin-Partei schon angekündigt, so ja, wir werden das ablehnen, was dann halt wieder zu einer ganz neuen Debatte führen wird Richtung Brexit und wie können wir das jetzt darstellen? Es kann ja nicht sein, dass wir da den Grenzverkehr wieder einschränken. Dann wird wieder eine harte Grenze zwischen Nordirland und Südirland eingeführt, was wieder die Sinn Féin-Partei in Nordirland stärken würde, weil die wollen ja eine Wiedervereinigung von Irland haben und quasi dann aus Großbritannien austreten damit. Was die natürlich nicht wollen. Und ja, historische Wahl für Nordirland und bleibt abzuwarten, wie sich die ganze Sache dort entwickelt. Natürlich gibt es immer wieder Leute, die halt wieder Ausschreitungen oder eine Rückkehr des IRA-Terrorismus befürchten. Das bezweifle ich jetzt einfach mal, weil die auch mittlerweile zu institutionalisiert sind. Die wollen ja auch ihre eigene Machtbasis so gesehen nicht gefährden. Aber interessant zu sehen, ob es bald wieder vielleicht sowas wie in Schottland gibt. Da gab es ja ein Referendum, ob die austreten wollen, beziehungsweise sich selbstständig machen wollen. Und die hatten ja gesagt, wir machen uns selbstständig von UK und treten dann der Europäischen Union bei. Vielleicht passiert das denn mit Nordirland auch. In 2 Jahren, wie gesagt. Weil dieses Nordirland-Abkommen ist halt ein Teil der ganzen Brexit-Angelegenheit. Und nur wegen dieser Nordirland-Sache wird nicht mehr komplett Großbritannien wieder der EU beitreten. Das wurde ja schon von allen Seiten abgelehnt. Das ist dann einfach nur so eine ganz seltsame Situation, wo es dann keinen völkerrechtlich verbindlichen Vertrag gibt, wie diese ganze Sache mit dem freien Warenverkehr und den ganzen anderen EU-Gesetzgebungen mit Nordirland funktionieren soll. Also ich rechne dann mit einem Referendum über die Unabhängigkeit von Nordirland innerhalb der nächsten 2 Jahre. Okay. Über den Seeweg am besten, ne? Wie das funktionieren. Genau, eine Betonmauer mitten auf hoher See, das wär's. Ja. Eine sehr schöne Überschrift. Kriegsschauplatz Irak, wo wertebasierte und feministische Außenpolitik aufhört. Ja. Im Grunde genommen geht es nicht nur um Irak, sondern es geht auch um Syrien und die Türkei. Und es geht im Endeffekt um die Handlungen, die außenpolitischen Handlungen des türkischen, der türkischen Regierung und des türkischen Militärs auf türkischem Staatsgebiet, auf syrischem Staatsgebiet und auf irakischem Staatsgebiet. Und zwar hat Ostermontag eine Großoffensive im Nordirak begonnen, wo ja türkische Truppen kurdische Gebiete quasi angreifen. Ohne dass da großartig der UN-Sicherheitsrat vorher befragt wurde und dass da kein normalerweise, wenn ein Krieg erklärt wird, dann läuft das ja über den UN-Sicherheitsrat. Aber ähnlich wie das jetzt halt mit Russland in der Ukraine gelaufen ist, haben die einfach gesagt, wir machen dort eine militärische Sonderaktion. Und ja, nicht nur im Nordirak, sondern auch im gegen die Kurden, sondern im jesidischen Gebiet, Sengal auch im Irak. Gut, Nordsyrien ist ja seit 2018, glaube ich. Ja, seit 2018 ist ja Nordsyrien quasi von der Türkei militärisch besetzt. Menschenrechtsverletzungen sind dokumentiert, Flüchtlingswelle gab es ja auch. 2019 wurden weitere Gebiete in Nordsyrien von der Türkei erobert. Ja, seit 2011 läuft die ganze Sache im Nordirak, da wird immer mal wieder bombardiert, weil gesagt wird, ja, das ist ein Rückzugsgebiet für die PKK und die PKK, die verübt ja, ist ja eine terroristische Vereinigung und verübt ja Anschläge in der Türkei. Was in den letzten Jahren jetzt nicht so viel stattgefunden hat, dass sich damit so etwas rechtfertigen lassen würde. Ne? Das wurde auch festgestellt von der UN, das wurde festgestellt von dem wissenschaftlichen Dienst von Deutschland. Ja, ja, wie schon 2020 moniert, hat die Türkei auch diesmal ihre Absicht, militärische Operationen im Nordirak durchzuführen, nicht dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen angezeigt, wie es die UN-Charta verlangt. Die fehlende Begründung des Vorliegens eines bewaffneten Angriffes seitens der PKK sei damit ein gewichtiges Indiz dafür, dass Selbstverteidigungsrecht der Türkei gegenwärtig nicht gegeben sei, sagt der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags. Was sagt die Bundesregierung? Die Sprecherin der Bundesregierung übernahm in ihrer Antwort auf die Frage, wie es damit aussieht, unhinterfragt die Sichtweise des türkischen Verteidigungsministeriums. Zitat, im Nordirak geht die Türkei laut Medienberichten und nach Angaben des türkischen Verteidigungsministeriums seit dem 18. April verstärkt gegen Stellungen der PKK vor. Dabei beruft sich die Türkei, wie auch bei früheren Militäreinsätzen gegen die PKK im Nordirak, auf das Selbstverteidigungsrecht auf fremdem Staatsgebiet, gemäß Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen. Aber ja, ist einfach de facto nicht richtig. So, die Türkei beruft sich darauf, das stimmt, aber die UN wurde nicht angehört dazu. Da gibt es einen Prozess für, der wurde nicht durchgeführt und ja, das ist ja, halt sehr interessant. Auf die Medien zu verweisen, also gucken Sie doch in der Zeitung, da steht es schon drin oder so, hätte es auch sein können. Ne? Ja, also was die Türkei angeht, die hat halt gewisse Narrenfreiheit. Ja, ich meine, ich sage auch nur noch mal kurz Libyen, ne, oder Jemen, ne, da sind die ja auch unterwegs. Natürlich nur mit militärischen Beratern, in Anführungszeichen, klar. Ja, und das als Fazit. Eine feministische Außenpolitik, die das Leid der Frauen und Kinder in den Kriegen ihrer strategischen Partnerländer in Kauf nimmt, ist keine wertebasierte und feministische Außenpolitik, sondern Augenwischerei. Jo. Ne? Hauptsache Propaganda, sage ich dazu. Telepolis liest ja keiner, ist nicht so schlimm, ne? Ja. Kleines Afghanistan-Update. Ja, die Afghanistan-Regierung hat ja im Vorfeld von internationalen Verhandlungen, wo es um Aufhebung von Sanktionen und wirtschaftliche Aufnahme von wirtschaftlichen Beziehungen ging, angekündigt, gewisse Menschenrechte durchzusetzen. Unter anderem, dass halt Frauen auch wieder zur Schule gehen dürfen. Ab der 6. Klasse, nicht nur bis zur 6. Klasse. Das hatte ich ja ein bisschen falsch dargestellt. Es hieß, die Taliban werden Mädchen ab kommender Woche erlauben, weiterführende Schule zu besuchen. Allerdings ist das regional sehr unterschiedlich, weil Unterricht natürlich getrennt von Frauen und Männern oder Mädels und Jungs. Und Jungs dürfen auch nur von Männern unterrichtet werden und Mädchen dürfen nur von Frauen als Lehrerinnen unterrichtet werden. Und dürfen Frauen Lehrerinnen sein in Afghanistan? Nein. So, dementsprechend. Ne, Taliban, die haben das angekündigt und die Bundesregierung der Taliban hat das angekündigt. Und die Bundesregierung der Taliban hat das allerdings auch wieder zurückgezogen. Die Checker von den Taliban. So, ja, und hat halt gesagt, das müssen die regionalen Leute Familie, regeln. Frauen und Jugend und hat und gesagt, Bildung ist Ländersache quasi, auch in Afghanistan. Und die Länder haben quasi entschieden, das geht, aber nur unter diesen Bedingungen, aber Frauen dürfen keine Lehrerin sein, deswegen, ja, alles wunderbar. Weiterhin Zuspitzung der Hungersnot in Afghanistan. Taliban haben Ausstrahlung von BBC-Fernsehnachrichten in Usbekisch, Persisch und Paschtu verboten als ausländische Propaganda. Gleichzeitig laufen halt diese internationalen Sanktionen. Ne? Die afghanischen Vertretungen im Ausland, denen sind auch die staatlichen Gelder eingefroren worden, ähnlich wie das bei Russland der Fall gewesen ist. Das hat jetzt halt teilweise sehr lustige Sachen zur Folge, weil die diplomatischen Vertretungen von Afghanistan haben nicht die Möglichkeit, in ihr Land zurückzureisen, weil sie keine finanziellen Mittel mehr haben. Sie haben aber kein Aufenthaltsrecht in verschiedenen Staaten, aber beispielsweise in verschiedenen europäischen Staaten und in Amerika dürfen sie nicht nach Afghanistan abgeschoben werden, weil wegen der Gefährdungslage würden sie allerdings nicht nach Afghanistan zurückgeschickt werden dürfen. Eine auch sehr lustige Situation, also was heißt lustig, eine sehr seltsame Situation. Die hängen jetzt da quasi in so einem Limbo fest, haben keine Gelder und gleichzeitig laufen die internationalen Verhandlungen über wirtschaftliche Anerkennung mit China, Russland, USA, Pakistan, Iran, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan. Ja, die wollen halt wieder eine Marktöffnung für Afghanistan erreichen. Ja, kleines Afghanistan-Update. Da wird es nicht einfacher für niemanden, glaube ich. Ja, Thema Flüchtlinge. Eine EU-Richtlinie und ihre Auswirkungen. Unmut über ungleiche Behandlung von Kriegsflüchtlingen. Ja, es gibt quasi seit 20 Jahren eine EU-Richtlinie, die die ganze Zeit nicht durchgesetzt wurde. Jetzt muss ich mal gucken, wie die heißt. Die EU-Massenzustrom-Richtlinie. So, die EU-Massenzustrom-Richtlinie wurde jetzt für die ukrainischen Flüchtlinge aktiviert, was der Grund ist, dass die ukrainischen Flüchtlinge eine privilegierte Stellung gegenüber anderen Flüchtlingen haben, aus anderen Regionen. Sie kriegen ja direkt Arbeitsrecht beispielsweise, also Arbeitserlaubnis bekommen sie und das mit dem Busticket habt ihr ja mitbekommen und Recht auf Schulbildung, Recht auf Unterricht in Landessprache. Das Ganze wird im Endeffekt damit und priorisierte Unterbringungsmöglichkeiten, beispielsweise hier, Fall Anfang März in Berlin, bei der Betroffenen, dass 250 überwiegend syrische und afghanische Bewohnerinnen und Bewohner mussten über Nacht eine landeseigene Gemeinschaftsunterkunft räumen, weil dort stattdessen ukrainische Geflüchtete untergebracht werden mussten, laut EU-Gesetz. So, ja. Ja, seltsam. Ne? Wir haben 900.000 syrische Flüchtlinge, die sich weiterhin in Deutschland aufhalten, nur so nebenbei. Bildungsabschlüsse von diesen Geflüchteten werden ja auch nicht anerkannt. Ukrainische werden anerkannt, beziehungsweise die kriegen Fortbildung bezahlt, dass diese Anerkennung stattfinden kann. Nicht, dass ich was dagegen hätte, aber andere Flüchtlinge bekommen das nicht. Dann gibt es komische Probleme wie ausländische Studenten, die nicht ukrainische Staatsangehörigkeit haben, aber aus der Ukraine nach hier geflohen sind, die ja den Flüchtlingsstatus haben, Allerdings müssen die jetzt befürchten, dass die in ihre Länder, Herkunftsländer abgeschoben werden, weil da es ja keinen Krieg gibt. Inder beispielsweise oder andere Nationalitäten, die haben rein rechtlich gesehen die gleichen Anrechte auf Unterstützung wie, was weiß ich, syrische oder sonstige Flüchtlinge, wurden ursprünglich privilegiert behandelt, als weil die aus der Ukraine kommen. Allerdings sind die jetzt auch im Duldungsstatus, ähnlich wie die afghanischen Communities. Hatten wir ja vorhin schon das Thema, nach Afghanistan darf nicht zurückgeschoben werden, weil da halt immer noch die Verhältnisse katastrophal sind. Man würde die ja gefährden. Das gilt allerdings nicht für Inder oder Pakistanis oder chinesische Studenten oder andere Leute, die dort halt auch studiert haben. Eine etwas seltsame Situation, die natürlich auch für einige Unruhe sorgt, unter den Flüchtlings-Communities, sage ich jetzt mal, unter den diversen. Und das Ganze hat halt den Hintergrund von dieser EU-Richtlinie. Und warum wurde diese EU-Massenzustromrichtlinie jetzt quasi aktiviert? Weil, ja, aus der Ukraine konnten, Syrien liegt nicht direkt an der Grenze zur EU. Das heißt, da hatten wir die, damals war die EU ein nachgelagerter Schutzraum. Die Menschen hatten oft jahrelang in der Türkei oder im Libanon gelebt. So, heute ist es anders. Die EU ist das Erstfluchtland. Das heißt, die EU ist heute in der Situation, in die die Türkei und Libanon seit dem Jahr 2012, 2013 war, weil man von der Ukraine ja quasi nur direkt auf EU-Gebiet fliehen kann, außer man flieht nach Moldawien. Ist Moldawien? Ja. Ja. Und deswegen gilt diese Massenzustromrichtlinie für die, die für die ganzen anderen Flüchtlinge nicht gilt. Deswegen haben die Anrecht auf Schule, Anrecht auf Sozialhilfe und alle weiteren Benefits, die andere Flüchtlinge nicht haben. Und einfach eine sehr seltsame Situation. Ich weiß auch nicht so ganz, was ich dazu sagen soll. Ja, also ich bin ja immer dafür gleiches Recht für alle, aber man sollte nicht diskriminieren. Nach Herkunft fragen, ja, wo kommst du her? Böse, böse. Aber in diesem Fall ist das tatsächlich so laut EU-Gesetz. Ja, Medienkritik, ja, kaum Berichterstattung über den Sahel-Einsatz der Bundeswehr, außer natürlich bei den Weltraumaffen. Ich habe ja öfters berichtet über Westsahara-Sachen, Algerien, Mali, die ganzen Angelegenheiten. Ja, die Bundeswehr engagiert sich ja in Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger und dem Tschad. Allerdings gibt es sehr wenig Berichterstattung darüber, obwohl da wirklich hunderte Millionen schon hingeflossen sind. Und also jetzt nicht an Entwicklungshilfe, sondern einfach an Kosten für Entwicklungshilfe und Militäreinsätze. Woran liegt das? Ja, sagen wir es, wie es ist, es interessiert niemanden. Ja, vor allem verließen sich die Korrespondenten vor Ort offenbar auf Verlautbarungen hochrangiger deutscher und französischer Regierungsvertreter, anstatt selber Journalismus vor Ort zu machen. Militärs und NGOs vor Ort, anstatt selber vor Ort Journalismus zu machen. Den Satz sage ich immer wieder. Schrumpfende Budgets bei den Medienhäusern, ausgedünnte Korrespondentennetzwerke sorgen dafür, dass sie keinen Journalismus vor Ort machen. Und deswegen wird darüber nicht berichtet, obwohl das an sich ein sehr wichtiges Thema ist, weil da geht es ja um die Sahelzone, die Sahrawis, die Westsahara, die von Marokko quasi, ich werde es nicht sagen besetzt wird, aber ja, besetzt wird. Und die stehen ja im Konflikt mit Algerien darüber, weil die Algerier halt auf Seite der Sahrawis sind. Und deswegen haben die jetzt jeglichen diplomatischen und wirtschaftlichen Kontakt mit ihrem Nachbarland Marokko abgebrochen. Aber Marokko ist ja ein privilegierter Handelspartner der Europäischen Union. Wir importieren sehr viel Lebensmittel aus denen, sehr viele Waren, die halt made in Marokko sind, sind beispielsweise halt auch in dem Westsahara-Gebiet angebaut. Denk mal an Tomaten beispielsweise. Es wird darüber einfach nicht ordentlich berichtet. Warum wohl? Weil die keinen ordentlichen Journalismus vor Ort machen. Das hat nichts mit Geld zu tun. Das ist einfach nur wieder ähnlich wie bei der Türkei. Ja, wir dürfen über unsere Freunde nichts Böses sagen. Effortless, make it easier to do what matters the most. Wenn ihr jemand seid, der eigentlich kein Problem damit hat, den Arsch hochzubekommen, sondern eher ein Problem damit hat, die ganze Zeit zu rotieren und kein Ende zu sehen, dann ist dieses Buch genau für euch. Ja, es ist ein Selbsthilfebuch. Ja, da sind auch immer Plattitüden drin, die man sich sparen kann. Aber oftmals ist es so mit so Selbsthilfebüchern, dass die einem helfen, Dinge bewusst zu machen, die man einfach nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Und wenn ihr zu sehr am Rotieren seid, effortless, make it easier to do what matters most, kann da ziemlich weiterhelfen. Ich hasse den Autor selber, sein vorangegangenes Buch habe ich gar nicht gemocht, das da habe ich auf Empfehlung von einem Freund gelesen und ein paar Sachen aus dem habe ich tatsächlich direkt in meinem Leben umgesetzt, weil es einfach gute Weisheit ist, was drin steckt. Und das sage ich als jemand, der den Autoren-Schreibstil gar nicht ab kann. Also, ja, schaut es euch an. Ein kleines internationales Ölmarkt-Update. Da haben sich wieder einige Sachen getan. Und zwar, russisches Öl wollen wir nicht mehr. Deswegen wollen die OPEC-Staaten ihren Output erhöhen, was sie nicht können. Darüber hatte ich schon gesprochen. Da hat es jetzt eine sehr, sehr seltene Bestandsaufnahme von den Reserven gegeben. Und dabei ist rausgekommen, die haben nicht genug Reserven, um alles ersetzen zu können, wie was Russland quasi nicht mehr auf dem Weltmarkt liefern könnte. Was dazu spricht, dass sich immer weniger Staaten einem Ölboykott gegen Russland anschließen würden, weil einfach die Kapazitäten auf dem Markt fehlen, um dann noch genug Öl im eigenen Land irgendwie zu bekommen. Anders als beim Erdgas, was mich selber überrascht hat. Aber beim Öl funktioniert das einfach nicht. Eine weitere Sache, Saudi-Arabien hat ja akzeptiert, dass Erdöl und auch Erdöl-Futures in Yuan gehandelt werden dürfen und nicht nur in US-Dollar. Das hat jetzt eine Folge gehabt, dass die Amerikaner einen 20 Jahre alten Gesetzesvorschlag aus der Schublade gekramt haben, den sogenannten NOPEC-Bill, No OPEC. Und da geht es im Endeffekt darum, OPEC ist ja im Endeffekt der Zusammenschluss von ölproduzierenden Staaten, was ein Wirtschaftskartell ist, nach allen, ne, die setzen sich zusammen und sagen, okay, wir fördern so und so viel oder fördern weniger, um den Marktpreis in eine Richtung zu treiben, wie wir den haben wollen, was ja die Definition eines Kartells ist. Und die Amerikaner haben jetzt halt einen NOPEC-Bill quasi wieder eingeführt. Ich weiß jetzt nicht, wie das Abstimmungsergebnis war. Aber das ist ja sowieso ein Prozess, der dann noch ein bisschen länger läuft. Der hätte im Endeffekt zur Folge, dass die Amerikaner die ölfördernden Ländern auch mit Sanktionen belegen würden. Das haben die ganze Zeit nicht gemacht, weil, ja, Saudi-Arabien, bester Freund von Amerika, Sicherheitsgarantien, alles Erdöl in Saudi-Arabien wird nur in US-Dollar gehandelt, was ein sehr großer Vorteil für Amerika ist. Ja, ich sehe das als Reaktion darauf, dass es halt nicht mehr nur in US-Dollar gehandelt wird. Petrodollar ist dead. Weiterhin dabei. Venezuela fällt fast komplett aus, weil die dürfen ihre Ölvorräte nicht mehr in US-amerikanische Raffinerien befördern, aufgrund von zusätzlichen Wirtschaftssanktionen. Allerdings, aufgrund der Beschaffenheit vom venezolanischen Öl, sind nur diese Raffinerien in der Lage, das zu Benzin, Diesel und weiteren Ölprodukten überhaupt umzuformen. Ist eine technische Angelegenheit. Weniger Öl auf dem Markt. Also fast komplett Ausfall von Venezuelas Öllieferung, was natürlich den weiteren Lagerbestand weltweit an Öl noch weiter reduziert und natürlich in Anführungszeichen oder Hashtag Russland in die Hände spielt, weil weniger Länder sagen werden, wir können darauf verzichten, auf russisches Öl, einfach aus, weil wir dann nicht mehr genug haben. Indien freut sich derzeit, dass immer mehr Leute sagen, wir kaufen kein Öl mehr von Russland oder dass sie es zumindest ankündigen, weil die sagen, wir kaufen alles, was auf dem Markt ist, von Russland ab. Wunderbar, wir kaufen es nicht mehr von anderen Ländern, wir kaufen es von euch, weil wir es zu einem Discount bekommen gegenüber dem Marktpreis. Ja, Brasilien treibt seine Ölexploration in Guyana voran, was ja auch ein diplomatisches No-Go an sich gewesen ist die letzten Jahre. Da gab es schon vor der UN-Sonderkommission darüber, wie böse Brasilien ist, dass sie da überhaupt nachdenken. Und jetzt gehen sie in Medias Res und die Maschinen, die Explorationsschiffe sind vor Ort und es werden da wohl dann bald Ölplattformen auf Staatsgebiet von Guyana gebaut. Allerdings wird Brasilien das Öl fördern und verkaufen. Wunderbar, ein weiterer Krisenherd. Wir kaufen zwei weitere flüssige Erdgas-Terminals. Also insgesamt werden wir dann 6 schwimmende Liquid Natural Gas Terminals haben. Ursprünglich waren 4 angekündigt, wir werden jetzt wohl 6 haben. Und Indien subventioniert gerade seinen Kohlesektor, dass die quasi einerseits davon profitieren wollen, ihr kauft kein Öl mehr von Russland, dann kaufen wir das verbilligt, und ihr kauft keine Kohle mehr von Russland, dann steigt ja der Kohlepreis und es lohnt sich für uns wieder, noch ein paar weitere Kohleminen zu öffnen. Mehr als 100 auf einen Schlag werden jetzt exploriert. Teilweise Sachen, die vor 10 Jahren geschlossen wurden, werden wieder aufgemacht, um den Weltmarkt mit Kohle versorgen zu können. Also Iran ist der doppelte Krisengewinner von dieser ganzen Russland-Angelegenheit. Ist schon sehr, sehr interessant. Das kleine Welt-Update, was Öl angeht. Ach ja, das ist auch eine sehr lustige Story. Ja, habe ich eingereicht, aber es ist auch nicht viel mehr Gehalt in der Meldung, als dass eben jetzt die Griechen sozusagen den Russen die Möglichkeit geben, ihr Öl in die Welt zu verteilen, nämlich indem sie die entsprechenden Tanker zur Verfügung stellen. Einige griechische Reeder, die sind ja bekannt dafür, dass sie große Reedereien haben. Ja, und dementsprechend gab es wohl auch schon Interventionen bei der EU, irgendwie bei der EU-Kommission, dass die Griechen da entsprechend das Veto eingelegt haben, als es darum ging, solche Transporte eben zu unterbinden. Und dann wollen wir mal gucken, wie das weitergeht. Das ist jetzt praktisch gerade erst bekannt oder mir bekannt geworden. Und die Entscheidungen stehen ja noch an, oder ob die Griechen dann noch zurückziehen. Einige Firmen haben ja schon gesagt, sie machen da nichts mehr. Tankerfirmen, die eben kein russisches Öl mehr transportieren und so weiter. Ja, ohne dass ich da jetzt eine Meinung zu äußern wollte. Ne? So läuft es halt gerade. Ja, die Sanktionen werden hart umgangen. Eine andere Sache, die ich in dem Zusammenhang habe, ich weiß nicht, ob das mit den griechischen Tankern im Zusammenhang stand, aber es gibt ja auch andere Raffinerien, die sich darauf spezialisiert haben, russisches Öl zu raffinieren, weil Öl ist nicht gleich Öl, egal wo es gefordert, je nachdem wo es gefördert wird, hat es unterschiedliche chemische Eigenschaften, muss unterschiedlich behandelt werden, und diese riesigen Raffinerieanlagen, die ja das Rohöl zu verwertbaren Ölprodukten raffinieren, die sind ja auch darauf ausgelegt, auf diese Grundstoffe, und tatsächlich die Raffinerien, die auf dieses russische Öl spezialisiert sind, die werden auch von Reedereien beliefert, und normalerweise müssen die jetzt sehr viel weniger russisches Öl haben, weil ja schon einige Kontrakte schon gecancelt worden sind. Es gibt ja noch kein komplettes Embargo, aber vieles ist gecancelt worden. Aber die produzieren erstaunlich viel, sodass es da wohl auch irgendwelche Sanktionsumgehungsdeals gibt. Die einzige Sanktion, die es ja jetzt schon gibt, die betrifft halt, dass die Schiffe nicht mehr die russischen Häfen ansteuern dürfen. Deswegen die Schiffe. Ist ja noch kein kompletter Stopp der Käufe, aber eine Einschränkung der Transport. Fähigkeit von Öl, und da geht es auch hier rum. Und zwar auch wieder um Raffinerien. Um es kurz zu machen, zwei der größten deutschen Raffinerien sind in Ostdeutschland, und die sind eben von russischer Seite beliefert worden mit Pipelines mit Öl. Wenn es ein Ölembargo geben sollte auf EU-Ebene, Deutschland-Ebene, dann würden diese Pipelines ja zugemacht werden. Und dann müsste man, wenn man diese Raffinerien weiter betreiben wollen würde, was man muss, weil sonst hat man nicht genug Ölprodukte, dann muss das Öl ja irgendwie dahin gebracht werden. Und wenn das nicht durch eine Pipeline geht, es gibt von West nach Ost in Deutschland keine Pipelines oder zu wenige, dann muss das, und das nicht von Osten durch die Pipelines kommen kann, dann muss es entweder per Schiff oder per Bahn transportiert werden. Weil LKWs, so doof sind die nicht, dass das irgendwer vorschlagen würde. Problem ist, der Ausbau der Wasserwege wurde gerade gestoppt von unserem Transportministerium. Da müssten Schleusen erneuert werden, es werden sogar Wasserwege stillgelegt im Moment, weil die Wartungskosten in Anführungszeichen zu hoch sind. Das Güterbahnsystem ist gerade komplett ausgelastet, aus verschiedenen Gründen, weil die Schienen kaputt sind, es nicht genug Schienen gibt, weil sehr viel Warenverkehr von Schiffen über die Schiene läuft, was vorher nicht war. Dann gibt es bestimmte Aktionen, die auch im Zusammenhang mit der Ukraine stehen, dass halt Versorgungswaren in die Ukraine verschifft werden und Waren aus der Ukraine da geholt werden, die normalerweise auf anderen Wegen transportiert werden müssten. Es gibt zu wenig Loks, zu wenig Lokführer, es gibt zu wenig Serviceeinrichtungen, um Güterzüge zu beladen. Das funktioniert einfach nicht. Das funktioniert einfach nicht. So, also wenn die Pipeline zugemacht wird, kommt das Öl nicht mehr zu den Raffinerien hin. Und wenn das Öl nicht zu den, ich meine, wie das von den Raffinerien wieder wegkommt, ist nochmal eine ganz andere Angelegenheit. Aber ja, es läuft halt alles darauf hinaus. Ne? Vielleicht schaffen wir es, uns vom russischen Gas unabhängig zu machen, was ich ja schon bezweifelt habe. Aber beim Öl klappt das einfach nicht. Es klappt nicht. Es klappt technisch nicht. Dann sollen wir zwei Raffinerien in Deutschland stilllegen. Wo sollen wir es herbekommen? Geht einfach nicht. Infrastruktur wird sowieso schon auf den Zahn gefahren und jetzt soll da nochmal die Kapazitätsauslastung erhöht werden. Das funktioniert nicht. Und das mit dem Bahnstrom hatte ich ja auch mal gesagt. Ja, dass die Stromversorgung der Bahn auch nicht wirklich gut läuft. Dass es da zu einer Abschaltung kam vom Güterbahnverkehr. Ja, wie gesagt, die sind jetzt schon an der Kapazitätsgrenze und das soll noch ausgebaut werden. Aber nicht im Sinne von mehr Schienen, mehr Bahnen, sondern nein, einfach noch mehr drüber fahren lassen. Funktioniert einfach nicht. Scheitert an der Physik. Ja, eine lustige Sache, Getreidepreise. Biogetreide ist jetzt billiger als normales Getreide. In der Tat. Ja, es ist unglaublich. Brot, Weizen, Roggen und Hafer haben sich im Vergleich zum vorigen Jahr verdoppelt. So, das habt ihr vielleicht schon mitbekommen, dass es teurer geworden ist. Und die Biopreise sind einfach nicht so stark gestiegen. Warum? Weil die ganzen Biowaren eher regionale Produkte sind. Die sind nicht an diesen langläufigen Lieferketten dran angeschlossen. Ja, hat sich nicht so viel geändert an der Verfügbarkeit, denke ich mal. Das war immer nur ein Teil. Doch, die sind halt auch von den Transportkapazitäten, die fehlen und die umgeleitet wurden, auch betroffen. Aber die Preise sind einfach nicht so hardcore-mäßig gestiegen wie bei den ganz normalen Waren. Ja, also natürlich ist es so, und dazu kommt noch... Hat das mit dem Dünger zu tun oder so? Ja, keine Dünger und weniger Pflanzenschutzkosten, ne? Wunderbar, ja, also... Ja. Ne, absolutes Chaos auf den Lebensmittelmärkten gerade. Ne? Der nächste Punkt, Düngerpreis exorbitant hoch, aber nicht... Ja, du kannst ja einfach mal ein bisschen runterscrollen, dann siehst du die Grafik, dann ist eigentlich schon fast alles dazu gesagt. So. Ne? Gab letztes Jahr schon einen richtig krassen Preissprung und jetzt einfach Kurve steil nach oben. Ne? Da gab es eine kleine Erholung, aber es ist unglaublich. Und das Düngen mit Gülle haben sie irgendwie ein bisschen eingedämmt, oder wie war das? Meinst du, das ist recht zufällig? Ich meine, da wäre was gewesen, dass du das irgendwie wegen Nitraten im Boden zurückdrängen wollten, auf jeden Fall. Ja, also der Punkt ist im Endeffekt der, dass sich der physische Preis, also der Preis, was tatsächlich bezahlt wird, komplett von den Terminkontrakten abgekoppelt hat. Ja, was normalerweise nicht wirklich passieren darf, weil das sind ja alles langlaufende Kontrakte. Ja, aber durch die Bank, egal Kalidünger, Rekordpreise, Harnstoff, Rekordpreise, Phosphordünger, Rekordpreise, Ammoniumnitrat, Rekordpreise, NH3 Rekordpreise. Ja. Dann hier, die finnische Bahn hat den Warenaustausch mit Russland am 6. April eingestellt. Damit ist der finnische Hafen von Kotka für russische Harnstoffproduzenten unerreichbar. Das heißt, es ist nicht nur teurer geworden, sondern es ist einfach nicht genug da. Nicht nur in der Ukraine gibt es Probleme, dass da nicht angebaut werden kann. Ja, es gibt mittlerweile sogar Probleme im amerikanischen Mittleren Westen, weil ja, also die Düngermengen, die per Terminkontrakte langfristig geordert wurden, die kommen einfach nicht an. Das heißt es, wenn sich die Marktpreise von den Terminmarktpreisen abkoppeln, dass der Terminmarkt nicht mehr funktioniert. Das ist quasi, ja, das ist schon ziemlich krass. Ich weiß ja nicht, ob ihr euch an die Bankenkrise erinnern könnt, wo halt alle Banken auf einmal gerettet werden mussten. Da gab es eine ähnliche Situation, dass halt die Terminkontrakte nicht mehr erfüllt werden konnten, aber da ging es nur um Finanzprodukte. Jetzt geht es um physische Produkte. Das ist schon ganz schön, ja, also was da passiert, das ist einfach, es ist einfach nicht mehr feierlich. Das ist unglaublich. Das Vielfache, also das ist irgendwie so Aufblasen, dass man Vielfache der Jahressumme handelt. Und das gesamte System ist an sich kaputt. Das müsste der wie gesagt, erinnert ihr euch noch an die Bankkrise von vor ein paar Jahren? Das war das größte Thema überhaupt. Ja, und das ist noch viel krasser. Das ist noch viel krasser, weil hier geht es um physische Waren, die bestellt wurden und einfach nicht geliefert werden. Und sie werden teilweise nicht nur nicht geliefert, weil die Versorgungswege unterbrochen werden. Die Händler sagen einfach so, ja, wir kriegen einfach das Zehnfache, wenn wir das jetzt auf dem Spotmarkt weitergeben. Ihr werdet nicht eure Zusammenarbeit mit uns aufkündigen, weil ihr seid auf uns angewiesen. Und ja, das ist gar nicht absehbar, was das für Folgen hat. Ja, also werden wir alles in ein paar Monaten erleben. Lebensmittelknappheit, auch wirklich krass, krass, krass, krass. Noch viel krasser, als ich dachte. Und nicht nur in Entwicklungsländern, sondern auch bei uns. Ganz böse. Nicht schön. Nicht schön. Gunnar Schupelius, mein Ärger. Sie bauen es wirklich. Monster, Kanzleramt für 600 Millionen Euro. Ich habe aus diesem Artikel, den Mars-Affe eingereicht habe, erfahren, dass unter Angela Merkels Kanzlerschaft die Mitarbeiter vom Kanzleramt von irgendwas mit 400 auf irgendwie 756, knapp 800 angewachsen sind. Und das mit Pressesprecher und allem anderen Krempel um das Amt herum tatsächlich 4.500 sind und aber jetzt nochmal 400 Arbeitsplätze sozusagen geschaffen worden sind ums Kanzleramt herum. Und für diese 400 Leute soll es jetzt einen Anbau geben zum bestehenden Kanzleramt mit 25.000 Quadratmeter Bürofläche, was einfach eine Verdopplung von dem ist, was man bisher hat. Und ist der Hubschrauber-Landeplatz noch mit dabei? Und ich muss sagen, was ich hier nicht verstehe, ist, also mein erster Gedanke war, okay, vielleicht ist die Welt komplexer, vielleicht braucht man das tatsächlich, sei nicht immer böse und unterstelle allen Leuten Boshaftigkeit. Dann ist mir wieder eingefallen, dass ich ja mit Angela Merkel es zu tun habe und dachte mir einfach so, ja, Pösschengeschacher von den Leuten, die nicht gewählt worden sind und parteiintern irgendwie eine Funktion hatten, die dürfen jetzt auf die 400 Extraplätze zurückkommen. Was hat sich in den letzten 16 Jahren geändert, dass du doppelt so viele Mitarbeiter brauchst? Also ich keine Ahnung, also es kann doch nicht so kompliziert sein. Nach Gendern, dann Freigabe. Also ich meine nicht, dass ich einen Zugewinn an Qualität der Politik aus Berlin habe unter Angela Merkel. Ich habe da keinen positiven, steigenden, besseren Verlauf wahrnehmen können, über mehr und mehr Mitarbeiter dort einstellen. Du brauchst wahrscheinlich mehr Leute, die die ganze Zeit die Umfragen machen, damit du weißt, in welche Richtung du dein Fähnchen hängen musst. Ja, also wortwörtlich, das ist ja wortwörtlich solche Mitarbeiter auch. Also. Und ich meine, keine Ahnung, Staat und oberstes Amt und tralala, die dürfen auch ein bisschen protzig sein. Mir macht es nichts aus, wenn es bei denen ein bisschen größer ist, aber einfach verdoppeln, weiß ich nicht. So. Kurze Frage. Wohnt der Scholz wenigstens im Kanzleramt oder macht das wie die Merkel und sagt, ach, das ist mir zu klein? Das weiß ich gar nicht. Aber ein Kumpel von mir, der hat mal an einem Haus gegenüber, wo er Merkel gewohnt hat, gearbeitet. Der hat dort die Fassaden gemacht. Der meinte, dass die privat anders aussieht wie im Fernsehen. Ja, ich habe nur gedacht, so ein Häuschen, ein schönes Häuschen, das man sich hier kauft, kostet vielleicht 1 Million oder so. Und das mal 600, das ist schon ganz schön krass, ne? Nee, es gibt einen Prachtbau, ja, größer als, wissen wir ja schon. Ja, wir hatten das vor einem Jahr oder so schon mal, diese Pläne, und da war auch noch vom Hubschrauberlandeplatz und so die Rede, was du da ja, ist bestimmt mit Inklu, immer, ist alles Inklu. Hier sind die Hohenzollern vor Gericht, beziehungsweise die Hohenzollern, das sind ja wohl so eine alte Adelsfamilie, die verhandeln eben mit dem Staat schon seit längerem darüber, welche Teile ihres ehemaligen Besitzes jetzt noch ihnen gehört und nicht, und was der Staat behalten darf. Und da sind sie sich, zu einem großen Teil zwar einig, aber zu einem kleinen Teil eben nicht mehr so richtig. Und das wollen sie dann jetzt dann am Ende doch vor Gericht ausfechten. Naja, im Endeffekt ist es so, dass der Staat jetzt die waren da in Verhandlungen und die wurden jetzt quasi von Staatsseite gekappt, die Verhandlungen. Und deswegen, wenn sie da weiterhin daran interessiert sind, müssen sie jetzt vor Gericht ziehen, weil wenn es außergerichtlich nicht geht. Und es geht wohl nur um eine Million, nach dem, was hier in diesem Artikel steht. Eine Million, also was heißt nur, aber ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass das irgendwie mehr ist, aber es ist eine Million an Dingen. Und sie schreiben ja auch in diesem Artikel, dass sie halt Angst haben, dass also die Wahrscheinlichkeit, dass der Staat da siegreich hervorgeht, ist wohl relativ hoch. Aber sie haben halt Angst, dass die, weil diese Hohenzollern haben wohl auch diverse Leihgaben an staatliche Museen und so gegeben. Und die haben halt Angst, dass die dann pissig werden und das halt dann alles wieder zurückziehen oder so. Ja, Verhandlungen, Ergebnisse müssen jetzt vor Gericht geklärt werden. So läuft das bei anderen Themen eben auch mit Verhandlungsergebnissen. Bei solchen großen Immobilien ist ja auch nicht unbedingt immer der Kaufpreis das Problem, sondern die Unterhaltskosten und Renovierungskosten und sowas. Ja. Ja, da haben wir hier in Niedersachsen auch so ein Ding mit dem Ernst August und seinem Sohn. Der Sohn hat, glaube ich, irgendwie diese eine Burg an den Staat verschenkt, weil die so schwer im Unterhalt war. Und jetzt gibt es irgendwie einen Prozess darüber, ob der das hätte machen dürfen und so weiter und so fort, wenn ich mich da richtig erinnere. Aber das, du darfst uns das nicht schenken. Nee, von Ernst August gegen seinen Sohn quasi. Nicht vom Staat jetzt. Also, okay. Ja, whatever. Hier geht es nochmal in der Zeit. Ich glaube, das war so die Jugendabteilung von der Zeit. Um Armut. Und hier heißt es so nach dem Motto, wir werden gar nicht ärmer. Wir haben nur weniger Wohlstand. Das ist so hanebüchen in den ganzen Artikel. So ja, hergeholt. Gab es diese Woche auch so einen Vergleich mit Shrinkflation, dass angeblich die ganzen Portionen jetzt kleiner werden. Von Schokoriegeln und so. Ja, sie argumentiert damit, dass die Leute sich dann weniger ETFs kaufen könnten oder so, was natürlich eine Frechheit ist. Und für sie ist dann auch die Hartz-Grenze irgendwie die Armut. Also die Leute sind alle arm. Das muss ich dann wohl überlesen. Alles darüber ist auch nicht Wohlstand. Aber was ich jetzt gelesen hatte, war größtenteils halt eben mit Essen, was man sich leisten kann. Also, dass man sich ja jetzt weniger Essen leisten kann. Oder Energiekosten. Und dass so und so viel Prozent irgendwie der Leute halt pro Tag nur 5 Euro für Essen übrig haben oder so. Ja, aber sie hat es so geschrieben, dass alle, die über Hartz-Ersatz sind, auf hohem Niveau klagen würden oder jammern würden. Ne? Das ist aber Quatsch. Also, das muss ich auch überlesen haben. Also, es ging hier darum, dass bei Hartz, dass Hartz Armut sind und alles andere hat sie nicht weiter benannt, sondern nur eben, dass es eben dass sie sich dann weniger ETFs kaufen könnten, sozusagen. Das habe ich jetzt, dass es da vielleicht nichts zwischen gibt, das habe ich jetzt mal so reininterpretiert, weil sie es nicht genannt hat. Ne? Naja, ich glaube, das ist dann ja ein Vergleich zwischen ganz oben und ganz unten. Ja, das kann ja sein, ne? Nur das ist nicht so gemacht in dem Artikel. Das ist der Punkt. Ne? Also ich verstehe es halt eben so, wir werden nicht ärmer, ja, also wir haben nicht weniger Geld, aber das Geld ist halt alles weniger wert und deswegen sind natürlich die Leute, die immer noch genauso... Das heißt, ärmer werden, hast du im Prinzip, hast du so Kaufkraft einbüßen oder nicht? So gesehen werden natürlich auch reiche Leute dann ärmer, ja klar, aber wenn sie nicht arm sind, dann werden sie auch nicht ärmer, sondern weniger reich, das ist auch nicht ganz verkehrt. Aber es trifft eben nicht für alle Leute zu, die über Hartz sind. Das meine ich, und das hat sie nachher so dargestellt. Ja. Tja, und ich meine, das mit den ETFs, Finanzmarkt ist das Thema jetzt auch. Geht es erstmal um Makroökonomie jetzt hier. Amerikanische Notenbank hat den Leitzins angehoben. Direkt 0,5% in einem Schritt, was recht ungewöhnlich ist. Das macht man normalerweise nicht, weil das halt man macht das in kleineren Zinsschritten, weil an diesem Leitzinssatz relativ viel dranhängt. Der Leitzinssatz ist ja an sich im Endeffekt nur das, was die Banken bekommen für die Sicherheitseinlagen, die die bei der Zentralbank geben. Und die legen quasi das Geld bei der Zentralbank als Sicherheit zurück und dafür dürfen sie an Kunden in einem gewissen Rahmen Kredite vergeben und das ist das sogenannte Refinanzierungsfenster von Geschäftsbanken. Das ist der Leitzins an sich, allerdings hat das Einflüsse auf den ganzen Markt, weil es eben die steuert, wie viel Banken bereit sind, Kredit an den Markt zu geben. Und zu welchen Konditionen die bereit sind, das dem Markt zur Verfügung zu stellen. Das hat jetzt zur Folge, dass die Banken weniger Kredite vergeben werden, heißt auch weniger Kredite verlängern werden, die laufen und vielleicht auch Kredite, die bestehen, dann nicht mehr zu Konditionen anbieten, die Marktteilnehmer bereit sind zu zahlen oder in der Lage sind zu zahlen. Stichwort Zombie-Unternehmen. Wenn du eine Rendite in deinem Unternehmen hast, die gerade reicht, um die extrem niedrigen Zinsen für deine Kredite zu zahlen und auf einmal verdoppelt sich dein Zinssatz, den du an die Bank zahlen musst, dann bist du ganz schnell in der Verlustzone und bist nicht mehr profitabel, was Einflüsse auf Aktienkurse hat, was Einflüsse auf Unternehmensanleihen hat und so weiter und so fort. Das ist der Grund, warum der Leitzins immer so wichtig ist für die Wirtschaft. Ja, Stichwort Zombie-Unternehmen. Es gibt einfach sehr viele Unternehmen, die voll auf Kante genäht sind und die sich einfach nicht leisten können, wenn ihre Kreditzinsen erhöht werden. Das heißt, die werden ihre Geschäftstätigkeit einstellen oder runterfahren. Auf jeden Fall wird es keinen Boom geben. Die ETFs, wenn die an Unternehmensaktien, auf Unternehmensaktien laufen, werden dann auch im Wert verlieren. Es gibt gewisse Ausgleichsprogramme, dass Zentralbanken dann beispielsweise Unternehmensanleihen, die auf dem Markt nicht attraktiv genug sind, dass Leute die kaufen, in ihre Bankbilanz aufnimmt. Das ist der zweite Punkt, den die US-amerikanische Zentralbank jetzt gemacht hat. Die hat halt nicht nur den Leitzins erhöht, um einen krassen Schritt, 50 Basispunkte, ja, sondern die haben auch gesagt, sie werden jetzt das sogenannte Tapering beginnen. Das heißt, dass sie die Bilanzsumme der Zentralbank verkleinern werden und Unternehmensanleihen nicht mehr zeichnen werden, also nicht mehr in ihr Portfolio aufnehmen, den Markt damit entlasten, den Unternehmen damit abseits von Geschäftsbankenfinanzierung langfristige Liquidität geben können. Anleihen sind ja im Endeffekt auch nichts anderes als Kredite. Das heißt, Unternehmen, die Kredite brauchen, um die Geschäftstätigkeit und die Profitabilität aufrechtzuerhalten, haben weniger Kredite in Zukunft. Und wenn die US-amerikanische Zentralbank das macht, dann werden andere Zentralbanken das auch machen, weil die sich daran orientieren. Die Europäische Zentralbank hat ja schon angekündigt, dass sie auch einen höheren Zinskorridor anpeilt. Es gibt ja weiterhin das Open Market Programm von der Europäischen Zentralbank, was auch nichts anderes ist, dass die Unternehmensanleihen aufkauft, die sonst auf dem Markt einfach nicht aufgekauft werden können. Mit dem Hintergrund, dass es halt eine Subventionierung von Unternehmen ist, dass die ihre Geschäftstätigkeit nachgehen können. Das ist die lang befürchtete Zinswende jetzt. Der Leitzins ist der eine Punkt, aber wie gesagt, das Tapering, dass die Bilanzsumme verkleinert wird, das wird extreme Auswirkungen haben für die Refinanzierungsfähigkeit von Großunternehmen. Wie gesagt, weniger Geschäftstätigkeit, weniger Arbeitsplätze, weniger Löhne, weniger Wirtschaftswachstum. Ja, Rezessionszeichen überall. Überall. Und das bei nicht mehr richtig funktionierenden Märkten, wie ich es gerade auch anhand von Nahrungsmittelmarkt gezeigt habe. Das ist schon eine ziemlich böse Situation, wo wir gerade sind. Und da bin ich wirklich gespannt, wie die nächsten Jahre da aussehen. Ich sag mal, Lehman Brothers war nichts dagegen. Das war ja eine mehr oder weniger technische Angelegenheit schon fast. Das hat jetzt wirklich fundamentale makroökonomische Auswirkungen. Weil das auch weitergehen wird. Das wird nicht der Zentralbankzins wird weiter steigen. Und die Bilanzsumme wird weiter verkleinert werden. Es sei denn, es werden dann halt wieder, wenn die Krise ausbricht, Notfallprogramme aufgelegt, Und beispielsweise, dass die Bilanzsumme der FED und der Europäischen Zentralbank so groß ist, liegt ja daran, dass in der Bankenkrise gesagt wurde, okay, wir müssen jetzt den Markt unterstützen und die Sachen in unsere eigene Bilanz nehmen. Was aber natürlich zu Inflationstendenzen führt. Und ich meine, die Inflation haben wir jetzt auch. Also gerade Katastrophe überall. Katastrophe überall. Und weil nicht nur ein Sektor betroffen ist, sondern wirklich Katastrophe überall gerade ist, ist halt wirklich schwer absehbar, was halt passiert. Ne? In der Vergangenheit sind diese Sachen halt leider meistens durch diplomatische Verwerfungen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, gelöst worden oder durch Währungsreformen und andere Eingriffe in den normalen marktwirtschaftlichen Betrieb. Ja, interessante Zeiten stehen uns bevor in den nächsten Jahren, auf jeden Fall. Alles Alarmsignale überall. Ja, eine interessante wissenschaftliche Erkenntnis. Kommen wir mal zur Wissenschaft. Es gibt ja seit langer Zeit die Theorie, dass quasi die ursprünglichen Prozesse, die dazu geführt haben, dass sich Leben auf unserem Planeten entwickeln konnte, nicht nur an den günstigen Rahmenbedingungen liegt, dass wir in der Goldilocks-Zone sind, dass es ja halt nicht zu heiß ist, nicht zu kalt ist, dass wir eine relativ stabile Umlaufbahn haben, und so weiter und so fort, sondern dass es halt auch noch weitere externe Faktoren gab, warum Leben auf der Erde überhaupt entstehen konnte. Und eine Theorie war, ja, Asteroideneinschläge haben quasi fremdes Material auf die Erde gebracht, gewisse chemische Ingredienzien, ja, gewisse DNA und RNA, Grundbausteine, Aminosäuren, Isocytosine, Imidazole und so weiter und so fort. Da gibt es wohl vier Grundbausteine, von denen zwei nachgewiesen wurden jetzt, dass die tatsächlich nicht auf der Erde sich selber gebildet haben, sondern durch Asteroideneinschläge auf die Welt gelangt sind und quasi, wir sind alle Aliens. Um es kurz zu sagen, wir sind alle Aliens. Die Aliens sind schon da. Wir sind die Aliens. Cool, also überhaupt ist so, ich habe so ein Zeug in mir, ja. So. Ich finde, es romantisiert eigentlich die Ursprungsgeschichte von Menschen noch weiter auf eine irgendwie wissenschaftliche Art und Weise, wenn du drüber nachdenkst, dass du halt einen Asteroiden gebraucht hast, der halt noch die Zutaten, die finalen geliefert hat. Ich finde es total interessant. Ja, das sind halt die Ursprünge des Lebens auf dem Planeten. Es gibt halt noch viele Sachen, die ungeklärt sind. Und wie gesagt, es war eine sehr lange Theorie. Und jetzt sind halt durch neue technische Prozesse konnte es tatsächlich nachgewiesen werden, dass diese Sachen nicht auf der Erde entstanden sind, sondern halt extern durch Asteroiden gekommen sind, weil die in Asteroiden nachgewiesen werden konnten, aber nicht halt auf Sachen, die nachweislich nur aus dieser Protomasse der Erde, die sich ja, ne, erst gab es Gas, super heißes Gas, dann hat sich das irgendwann abgekühlt, war dann verflüssigt, ist dann zu Gestein geworden, wie der ganze Prozess halt war. Und dann kamen die Asteroiden, haben noch ein bisschen was in den Cocktail reingeschossen und schwupps, auf einmal waren wir da und reden über Gendersternchen und solche Sachen. Ja, das stimmt. Interessanter Artikel, sehr gut angeschleppt. Also. Dann kommt der Sweet Meteor of Death und erlöst uns. Das ist der Circle of Life. Ja, dann sind wir alle wieder Sternenstaub. Der Meteor nimmt das. Ja, und wir sitzen in einer fernen Galaxie. Unser Justizminister schreibt, es ist Star Wars Day. Eine gute Gelegenheit, um an die Jedi zu erinnern, die als Hüter des Friedens und der Gerechtigkeit in der Galaxis gelten. Gerade in diesen schwierigen Zeiten haben diese Werte eine noch wichtigere Bedeutung. Möge die Macht mit euch sein. Das war hier der 4. Ja. Mai, May the Force. Und genau. Da ist er hier ein bisschen kreativ geworden. Ja. Ich habe auch noch mal ein bisschen reingeguckt bei Star Wars. Und auch wenn ich mich wieder unbeliebt mache, aber ich kriege da einfach keinen Zugang zu dem Zeug. Ich finde sogar, dass das irgendwie. Das Schlimmste fand ich, dass sie unscharf waren teilweise. Aber ja. Die neuen Filme, meinst du, oder was? Nee, das, was sie letztens im Fernsehen gezeigt haben. Dieses Star Wars, was war der Klonkrieger? Und noch irgendwie einen. Ach so, ja, ich meine, wir sind ein bisschen verwöhnt mit dem CGI jetzt. Ich komme da eigentlich rein. Ja, kann sein, dass ich da verwöhnt bin. Aber aus der Story, diese vielen bunten Figuren und so, boah. Also ja, ich gucke aber auch keinen Enterprise oder so. Das ist genau dasselbe. Ja, das also ich meine... Ja, komm ich nicht, kriegst du keinen Zugang zu wegen dieser... Ja, das ist, Figuren, da, die das, Aliens, die sind so schlecht gemacht, ey. Aber Mammon, das alles braucht dich auch nicht zu interessieren. Das einzig wahre und richtige ist Babylon 5. Alles andere ist, weiß ich nicht. Babylon 5 ist sehr gut. Die sollen neu aufgelegt werden, habe ich irgendwann gelesen. Ja, vereint auf jeden Fall alles, was ich da komisch finde, ja. In der Meinung, dass am besten nichts mehr neu aufgelegt wird. Ich habe bei der finalen Folge von Babylon 5 habe ich mir eine Flasche Jack Daniels reingeleert und musste am Ende sogar weinen, weil ich traurig war, dass die Serie vorbei war. Also nicht richtig weinen, aber halt eine Träne ist runtergelaufen. Oh. Also gerade, ich muss sagen, gerade die letzten Folgen der letzten Staffel sind absolute Schwachstelle. Der Rest der Serie hat schon eine viel höhere Qualität, aber trotzdem sehr gute Serie. Und ich meine, Mammon, deine Kritik an den Prequels teilen, glaube ich, sehr viele Leute, aber in Anbetracht der neuen drei Filme, die rausgekommen sind, sind die Prequels im Kurs wieder gestiegen, sage ich jetzt mal. Ja, also für mich hat Star Wars, ist das eine sechsteilige Filmserie und alles andere halte ich für bösartige Gerüchte. Verschwörungstheorie. Kann ich so genau jetzt nicht beurteilen, ehrlich gesagt. Aus welcher Serie die zwar nicht. Ich habe nachgelesen, kurz, dass es im Prinzip so eine Triquel ist oder so. Sind dreimal drei Filme und ich habe es jetzt nicht durchschaut, was aus welcher Serie war. Habe ich auch nicht so genau geguckt. Ich fand nur, was ich gesehen habe, irgendwie immer noch ein bisschen. Ja, bim, bim, piu, piu, piu. Ist mir irgendwie zu wenig, keine Ahnung. Tja, ich meine, sagen wir mal so, Episode 4 bis 6 plus die ganzen schönen Bücher im Expanded Universe, bis ungefähr die Yuuzhan Vong kommen. Klassiker. Alle super. Ja, aber meine Romanbuchserie, die ist da ja viel besser wie Star Wars. Also Miete pro Kopf und knicklig. Das ist wahr. Das ist wahr. Expanse, auch sehr gut. Da bin ich jetzt gerade am letzten Buch dran. Ja, es hat auch ein bisschen nachgelassen am Ende. Es ist ein bisschen langatmig. Aber ich fand es ein bisschen schade, wie die Filmserie von Expanse quasi so... Es hat sich immer mehr vom Buch abgekoppelt und dann haben sie jetzt ja auch aufgehört und dann gibt es noch so eine ganze Storyline, die angefangen hat und die quasi überhaupt gar keine Auflösung mehr. Ja, die haben wohl darauf spekuliert, dass sie entweder nochmal wieder übernommen werden von irgendjemand anders, weil es war ja schon mal irgendwie gewechselt von Netflix zu Amazon, oder dass sie nochmal einen Film kriegen oder so, aber das ist halt die Luft komplett raus, also interessiert sich halt keiner mehr dafür und deswegen wird es wahrscheinlich auch nicht geben. Was sehr schade ist, weil das vorletzte Buch ist ein bisschen seltsam, weil alle Protagonisten sind im Rentenalter quasi. Ja, genau, die haben ja dann so einen Sprung von 30 Jahren irgendwie gemacht. Ja, aber die Story an sich ist cool und vor allem, ich bin auch, wie gesagt, ich bin gerade das letzte Buch fast halb durch und sehr interessant doch, was da passiert. Hätte nicht gedacht, dass sie da noch was rausquetschen können an Story tatsächlich. Ja, ich fand gerade dieser eine Charakter war ganz schönes Filmmaterial im letzten Buch. Diese weibliche Generälin da, aber gut. Ja, aber das war halt so ein Nebencharakter, der dann auf einmal ein Hauptcharakter war. Ich weiß nicht, meinst du die Chefin von der Handelsföderation wahrscheinlich? Nee, ich meine diese Generälin da von den, wie hießen die nochmal? Müsstest du jetzt gerade wissen. Die haben auch da so ein Imperium hochgezogen. Ja. Der Name liegt mir auf der Zunge, wie gesagt, müsst ihr es gerade wissen. Irgendwas mit L. Irgendwas mit L, genau. Ja. Genau, und da gibt es irgendwie diese Generälin, die da jetzt irgendwie Jagd auf die macht und die fand ich ein bisschen überflüssig. Aber gut. Hätte man, glaube ich, auch alles ein bisschen schneller beenden können. Aber ich glaube, du meinst, die ist nur Colonel, aber ja. Irgend sowas, ja. Solange wir nicht über irgendwelche Netflix-Serien reden, sind wir sowieso nicht hip. Ja, das stimmt. Ich meine, das Beste, was ihr machen könnt, ist sowieso in den Wald zu gehen, das wisst ihr doch. Ja, definitiv. Und zu fördern, was der Freiheit dient, und zu zerschmettern, was ihr schafft. Gendern ist verboten. Lasst euch nicht gendern. Muss man einen Staubsauger dran halten an die Mundharmonika? Miete pro Kopf und Knicklicht sind tatsächlich günstiger, wie sie früher waren. Ich habe die vergünstigt. Güter sind das, ne? Bei Amazon, ja, und die werden tatsächlich bald auch neu aufgelegt mit neuem Cover und richtig professionelle Überarbeitung. Holt euch jetzt die Mangelexemplare, weil ich werde die nächsten 40, 50 Jahre schreiben und irgendwann werden die ersten was wert sein. Also, los. Die Kommafehler rausgemacht aus der ersten Version. Wunderbar. Und thatsafespace.net, ne, wir beschwören den OPEX, dann kommt er auch irgendwann mal wieder. Ja, und Weltraum einfach kommen, ne? Den müssen wir irgendwann mal updaten, ja. Sollen wir noch einzelne Leute aus dem Chat grüßen? Das haben wir noch nie gemacht. Sollen wir das heute einmal machen? Mach du das mal. OTK, Tannhäusergate, X-Ray Enraged, Sanakan, Saleratus, Ulius Yui, Goronoki, Average Atheist, Neophyte X, Psychodate 89, Kammerjäger 4, Max Mustermann, ey, was geht? Ich habe euch alle wiedererkannt. Cool, dass ihr noch da seid. Das hat mich sehr gefreut. Haut rein, Leute, ihr seid die Besten. Und natürlich auch an alle weiteren, die immer schöne Kommentare in Chat posten. Definitiv, und uns ja live fact-checken. Immer sehr gerne gesehen. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, und die Leute, die uns über die Woche gucken, und die ganzen hier irgendwelche Journalisten von der AA-Stiftung oder so, die mitschreiben. Bis dann. Haut rein, Leute. Passt auf euch auf und geht in den Wald. Das N-Wort oder das Z-Wort. Du magst es.